Und Und live. so prächtig. Wir sind live. Heiter aber. Da freuen wir uns aber. Ich weiß nicht so genau. Ich mache jetzt mal eine Einleitung. Hallo YouTube und so. Wir haben heute mal wieder ein interessantes Thema vorbereitet. Wir wollen in Richtung meckern. Und es geht die Haramstufe rot und ja. Hallo, ich bin Herr Hebel. Ja, und wir sind die Weltraumaffen heute in großer Zahl mal wieder angetreten. Und wir haben einen Gast. Unser Gast ist die vulgäre Analyse. Schönen guten Abend. Ja, guten Abend. Danke, dass ich hier sein darf. Ach, aber gerne doch. Ja, und ich habe den Chris auch schon eingeblendet und Wolfgang Schäuble droht uns schon vom Videoausschnitt. Und ich würde sagen, without further ado, stürzen wir uns in die Islamkonferenz. Spaß! Würden Sie sagen, dass es tatsächlich so ist, dass deutsche Muslime es heute dank DIK leichter haben, ihre Religion auszuüben, als noch vor 10 Jahren? Von Juristen kriegen sie ja selten eine klare, glatte Antwort, aber die kriegen sie, ja, es ist so. Man darf es nicht überschätzen, aber man darf es vor allem nicht unterschätzen. Die DIK hat das Thema Zusammenleben, dass wir zusammenleben in der Gesellschaft, auf eine hohe Ebene gebracht, präsent gemacht in der Öffentlichkeit. Und ich denke, wir haben sehr, sehr viel voneinander gelernt, was die Bedürfnisse der jeweils anderen Seite sind. Was sind die Bedürfnisse von Muslimen, von Organisationen? Was sind Bedürfnisse des Staates? Und wenn es nicht immer gut vorangeht, ist es in der Regel keine Böswilligkeit, sondern es sind vielleicht noch Dinge zu klären, die noch nicht geklärt sind. Ich denke, das hat sehr vorangebracht, Aufbau von Vertrauen. Wir stehen heute, die Minister haben es ja schon erwähnt, wir stehen heute schon an einem anderen Punkt, als wir es damals waren. Also ganz ja. Also am Anfang reden die praktisch darüber, was sie selbst geleistet haben im Grunde genommen. Aha. Ja, und dass diese Islamkonferenz ganz besonders wichtig ist, scheinbar. Aber bitte nicht überschätzen und vor allem nicht unterschätzen. Genau, jetzt wissen wir, was die Bedürfnisse sind. Ganz klar, eine positive Bilanz. Frau El-Masra, wir blicken heute auf 10 Jahre DIK zurück, wir blicken aber auch nach vorne. Das Ganze hier ist ein Festakt. Sind Sie in Feierlaune? Na, der Abend bzw. der Nachmittag ist ja noch nicht zu Ende. Also die Feierstimmung kommt wahrscheinlich zum Ende, wenn wir jetzt die Diskussion abgeschlossen haben und dann nochmal miteinander diskutieren und sprechen. Das ist dieses Fräulein Publizistin. Und das wird auch gleich noch ganz interessant. Die hat nämlich eine gewisse Organisation gegründet, von der wir hier alle schon gehört haben, mit dem wir uns schon intensiv auseinandergesetzt haben. Kann ich schon mal eins spoilern. Nun vielleicht noch auch sozusagen Ausblick halten, wie es weitergeht. Und ich bin gespannt. Feierlaune, ich feiere anders. Was ist Ihre Meinung? Also was kann gefeiert werden oder was hat die DIK Ihrer Meinung nach erreicht? Die DIK hat definitiv Impulse gesetzt und sie wird wahrscheinlich, wenn sie weitergeführt wird, auch weiter Impulse setzen. Ich empfinde die Deutsche Islamkonferenz auch ein bisschen wie eine Bildungseinrichtung für Verbände, die vielleicht auch nochmal lernen können, wie sich Verbände organisieren können, wenn sie eben Anerkennung wünschen. Wir haben noch viele Fragen, auch auf Seiten der muslimischen Seite, welcher Islam wird hier vertreten. Wir haben eine sehr bunte Einwanderung von Muslimen. Also ich bin beispielsweise marokkanischstämmig, gehöre also einer sunnitischen Religionsgemeinschaft und einer Rechtsschule der Malikiten, würde mich jetzt nur beim Zentralrat der Marokkaner jetzt verortet sehen, wenn überhaupt, aber sicherlich gibt es wahrscheinlich bei dem Thema Geschlechtergerechtigkeit dann auch gewisse Reibungen, aber ich bin da guter Dinge, dass das auch angestoßen werden kann. Davon auszugehen. In Marokko ist ja nicht sogar Vergewaltigung legal, wenn du nachher die Vergewaltigte heiratest? Ja, das sind gute traditionelle Gesetze, die müssen so sein. Also, das ist sonst haram, also weißt du. Wie zahm das darüber gebracht wird, da wird es wahrscheinlich gewisse Reibungspunkte geben in Bezug auf Frauenrechte. Also, dass man da zum Beispiel Frauen vergewaltigen darf, legal, wäre einer dieser Punkte. Ja, aber das ist doch nicht muslimisch, man. Das hat damit nichts zu tun. Ja, stimmt. Ja, der Zentralrat Marokkaner wird das Problem schon. Das ist nicht die Form von Islam, die hier auf der Deutschen Islamkonferenz da besprochen wird. Das ist anderer Islam. An sich ist das, was ihr dort macht, eigentlich schon Kulturrelativismus. Also ich meine, ich weiß ja, dass es die muslimische Menschenrechtserklärung in Ägypten gibt, wo man dann sagt, dieselben Menschenrechte wie aus Westen gelten, nur halt werden die eingeschränkt durch die Scharia und dann sind es auch Menschenrechte, aber es ist halt, ich weiß nicht. Also ich weiß nicht. Mir schmeckt das nicht. Die Islamkonferenz tatsächlich ein ganz, ganz wichtiger Impulsgeber, aber die Arbeit ist noch nicht getan und ganz, ganz viele Fragen stehen noch im Raum. Mhm. Frau Dr. Ischik, kann man tatsächlich von einer gewissen Normalität sprechen, wenn heute immer noch darüber diskutiert wird, ob der Islam nach Deutschland gehört? Also ich glaube nicht. Also von Normalität können wir noch lange nicht sprechen, habe ich den Eindruck. Vor allem, wenn man mir immer noch so entgegenkommt, oh, Sie reden aber sehr gut Deutsch. Und also wenn ich immer noch diesen Satz höre... Das ist jetzt schon irgendwie die Aggression hier, oder was? Ein Kompliment darüber, dass sie gut Deutsch redet, weil sie so aussieht, als wenn sie nicht hier geboren worden wäre. Das ist jetzt... Oh Gott, nochmal. Ja, hör mal. Ich meine, wenn ich dann so eine sehen würde mit einem Kopftuch, ja, dann würde ich mir halt eben auch die Frage stellen, welche mittelalterlichen Werte sie da vertritt und ob sie denn auch wirklich schon in der Lage ist, Deutsch zu sprechen. Also sorry, aber so oberflächlich bin ich in dem Moment. Sogar ich bekomme diesen Satz gesagt, wie toll ich denn Deutsch sprechen könne, weil ich nämlich eigentlich aus Russland komme. Und wenn ich das dann sage und sage, dass Russisch eigentlich meine Muttersprache ist und ich Deutsch gelernt habe von nichts aus, dann sagen die Leute auch zu mir, ach, wie toll du Deutsch sprechen kannst, das ist ja echt klasse. Dann so, Diese Leute denken sich so sehr halt an dieser Opferscheiße, dass sie Komplimente schon daran einbauen. Und die Komplimente, weil sie implizieren würden, dass, keine Ahnung, jemand anders, der so aussehen würde, nicht so gut Deutsch sprechen würde, was der Fall ist. Mikroaggression. Außerdem ist es einfach nur Smalltalk, okay? Es ist einfach nur Smalltalk, das nebenbei zu erwähnen, so wie toll jemand sprechen kann. Ich meine, die Moderatorin, der hat auch am Anfang gefragt, gehört der Islam zu Deutschland? Naja, also ich habe jetzt mittlerweile gelernt, dass es ja nicht den Islam gibt. Also es ist doch schon eine aufgeweichte Frage, die eigentlich gar keinen Sinn macht. Es gibt doch nicht den Islam. Der Islam in Algerien ist ein anderer wie der in Somalia. Aber in Pakistan. Der Erdo hat gestern gesagt, es gibt keinen Reform-Islam, sondern es gibt nur einen Islam. Ich weiß auch langsam schon nicht mehr, wem ich glauben soll, muss ich ehrlich sagen. Auf gar keinen Fall den Muslimen. Dem Koran, das war das, was da drin steht, das ist das Wahre. Ich glaube nur den Politikern, den Deutschen, die erklären dir das schon. Wenn wir aber vom Koran ausgehen, dann kann der Islam schlechterdings Teil von Deutschland sein. Ich meine, das Ding ist halt, wenn du sagst, es gibt keinen Reform-Islam, das ist halt bereits eine fundamentalistische Aussage. Also, das ist, ja. Ich würde sagen, dass sich Leute, wenn sie einem Reform-Islam angehören, sich schon weiter entfernen von den ursprünglichen Lehren des Islams. Aber es wäre dann halt auch irgendwo eine No-True-Scotsman-Fallacy, wenn du dann sagst, das sind dann keine Muslime mehr, das hat nichts mit dem Islam zu tun. Aber ich würde sagen, es ist eigentlich ein Spektrum und je weiter du dich auf diesem Spektrum entfernst von den ursprünglichen Lehren von Mohammed, desto besser im Grunde genommen. Mhm. Ja, definitiv. Also, ja. Ja. Ist noch nicht zur Normalität geworden. Ich glaube, zur Normalität wird es, und das sage ich als kopftuchtragende muslimische Frau, wenn ich im öffentlichen Dienst viel mehr Frauen mit Kopftuch sehe, wenn ich in ganz bestimmten Schnittstellen der Öffentlichkeit Menschen sehe, die einen Migrationshintergrund haben, einen Sikh sehe mit seinem Turban, selbstverständlich keine Frau mit Burka, aber... Okay. Warte, das mit dem in dem öffentlichen Dienst Leute mit Kopftuch sehen, das ist für mich ein Zeichen von der Islamisierung. Und das ist dann das für mich die Kolonne von Muhammad. Das ist genau das, was es zu bekämpfen gilt. Gerade dieser Einfluss. Im Grunde genommen, was sie gerade gesagt hat, ist ja, ich will, dass meine Ideologie repräsentiert wird in öffentlichen Ämtern. Ja, und in ganz bestimmten, wie hast du das gerade gesagt, ganz bestimmten Knotenpunkten in der Gesellschaft irgendwie so. Ja. Was ich mal gerne fragen würde, solche Leute mal gerne fragen würde, ist, warum müssen nur Frauen so Kopfbedeckung tragen? Warum nicht Männer genauso krass so Burkas tragen? Warum? Wieso? Ja, weil die Frauen nicht verführen. Also, ich frage mich gerade was anderes, weil ich meine, die gestellte Frage war ja, gehört der Islam zu Deutschland? Und dazu muss man sich natürlich die Leute angucken, die den Islam ausüben. Und die, weißt du, die haben ihre Moscheen, die haben ihre eigenen Schulen, die versuchen, ihre eigenen Vorstellungen durchzusetzen. Zum Beispiel gibt es ja auch Leute, die sich für Scharia-Gesetze einsetzen und sowas, ja, und keine Ahnung, ich weiß nicht, wie man sich dann da hinsetzen kann und sagen, ja, das ist alles ganz normal und natürlich gehört der Islam zu Deutschland und so. wenn sich doch eindeutig so eine ganz starke Abgrenzung dort abzeichnet, weißt du, wie ich meine? Ja, die Abgrenzung ist europaweit bei 40%. Ja. Muslime, die fundamentalistisch sind, die halt so Frauenbildprobleme haben, einen Koran als wichtiger als säkulare Gesetze erachten und halt wirklich, ja, ich weiß nicht, einfach Quatsch im Kopf haben. Ja. Also, ich finde es auch immer lustig, wenn eine Frau ein Kopftuch und gleichzeitig auch Schminke und einen Lippenstift trägt. Also entscheid dich, willst du jetzt, also ich meine, das Kopftuch per Definition ist ja da, um dich zu entsexualisieren, dafür zu sorgen, dass du, dass die Männer nicht auf dich stehen. Und die Schminke bewirkt das komplette Gegenteil. Insofern ist die Frage, warum beides? Willst du so einen Mittelwert erreichen? Okay, also wenn du schon die Frage stellst, warum beides, dann müsstest du ganz, ganz, ganz, ganz, ganz viel ausmisten bei den Leuten im Kopf. Vor allem, ich meine, wenn das Kopftuch doch dazu gedacht ist, zu entsexualisieren, warum müssen dann bereits Kleinkinder Kopftücher tragen? Hä? Denk mal darüber nach. Ja, ja. Aber das hat doch was mit der Ursprungsgeschichte zu tun vom Kopftuch. Seine minderjährige Frau von Muhammad, die ist ihm doch fremdgegangen, als er dann 13 oder 14 war, mit einem von seinen Militärhansels. Und deswegen meinte er dann, dass dann eine Mauer zwischen Mann und Frau gebaut werden muss, weil er sich blamiert gefühlt hat. Dass, und die Mexikaner zahlen dafür. Genau. Aber ja, es geht gerade auf seine Minderjährige, also die extrem Minderjährige. Ich meine, im Mittelalter und vor 2000 Jahren war das mit dem Age of Consent noch ein bisschen anders. Aber selbst zu der Zeit ist halt dann ein Alter, was auch nicht mehr zweistellig ist, auch in den Zeiten fragwürdig gewesen. Also, und das Problem, das sie halt damit auch noch haben, ist, dass Mohammed nach deren Lehren nicht irgendein Mensch war, der seinen barbarischen Sitten von seiner Zeit unterworfen war, sondern halt der perfekte Mensch, der das perfekte Leben gelebt hat. Das heißt, wenn du den Koran wörtlich nimmst, dann heißt das, zum perfekten Leben, Leben gehört eine 9-Jährige vergewaltigen. Also ich war mal bei der Universität von Hannover bei einer Vorlesung, wo es um das Böhmermann-Gedicht ging. Das war eine offene Veranstaltung. Und da saßen halt auch mehrere Türken mit dabei. Und von den Mädels da haben auch ein paar Kopftuch getragen. Und das hat mich auch so ein bisschen zum Nachdenken angeregt, weil bis vor kurzem, bis Erdogan, war das ja in der Türkei an den Universitäten gar nicht erlaubt, dass man da mit Kopftuch studieren gegangen ist. Und es gab auch einen riesen Aufriss, aber in Deutschland, da scheint das komplett normal zu sein. Ja, das Ding ist halt, ich will jetzt nicht sehr beleidigend sein, aber entweder du ziehst halt ein Kopftuch an oder du gehst zur Uni, aber sozusagen gläubig zu sein und zu studieren, ist halt einfach schon eine merkwürdige Sache an sich. Ich meine, das waren Jura-Studenten da, ne? Also das war eine Veranstaltung halt zu dem, ob das jetzt Meinungsfreiheit war und wenn ja, warum und so. Und ich würde weiter daran würde weiter daran festhalten zu sagen, dass ein Kopftuch, wenn du ein Kopftuch trägst, bist du ein religiöser Fundamentalist. Das ist, deine Haare zu verbergen, weil in irgendeinem uralten Buch steht, dass sich die Männer sonst nicht beherrschen können, das ist religiöser Fundamentalismus. Du bist kein moderater Muslim, keine moderate Muslima, wenn du ein Kopftuch trägst. Ja, weiß ich nicht. Ich kenne eine ganze Menge Leute, die überhaupt nicht christlich eingestellt sind und trotzdem ein Kreuz um den Hals tragen. Ich meine, das ist natürlich jetzt kein so offensichtliches Zeichen wie ein Kopftuch, aber nur weil du ein religiöses Symbol trägst, das symbolisch, also das halt symbolisch sehr eng mit einer Religion verknüpft ist, bist nicht unbedingt ein Fundamentalist. Der Unterschied ist, dass ein Kreuz an einer Kette um den Hals tragen kein Zeichen der eigenen Unterdrückung ist. Du unterdrückst dich da nicht, dadurch zeigst du halt, du gehörst einer Religion an. Mit einem Kopftuch zeigst du auch, dass du einer bestimmten Religion angehörst. Aber das Kopftuch hat noch die halt eben die Implikation dazu, dass du halt eben dich unterdrückst. So, exakt. Ich meine, es gibt keine Länder, in denen du, wenn du kein Kreuz trägst, wenn du ein bestimmtes Geschlecht hast, gesteinigt wirst oder vergewaltigt wirst und der Vergewaltiger kriegt keine Strafe, vielleicht wirst du sogar noch umgebracht. Das beim Kopftuch ist das anders. Insofern, ich betone auch immer gerne, die Frauen, die ohne Zwang Kopftuch tragen im Westen, sind im Grunde genommen Verräterinnen an ihrem Geschlecht. an den die Frauen, die aus Solidarität, Mann, die machen das aus Solidarität. Die machen es, weil es hip ist. Oder aus Überlegenheits. Gefühlen halt zu machen. Ich bin ganz besonders rein und so. Also das hat die Ayaan Hirsi Ali halt so beschrieben in ihrer Autobiografie, dass das halt so ein ich bin ganz besonders rein und so ist. Und auch diese weibliche Genitalverstümmelung wird ja gemacht, weil man irgendwie meint, die Frauen werden damit dann rein gemacht und so. Also da ist so richtig so eine faschistische Reinheitsideologie irgendwie dahinter, dass die Menschen da irgendwie ganz besonders erhaben sind über allen anderen, halt den dreckigen Kufa und so. Und es ist ja auch durchaus interessant zu schauen, dass halt mit dem Weg der Türkei in den Konservatismus praktisch auch bei uns die Kopftücher zunehmen, zumindest. Also habe ich das Gefühl, ist jetzt anekdotisch natürlich, aber das wird ja auch von vielen anderen Leuten gespiegelt, dass halt Leute, die vor 10 Jahren Kopftuch nicht mit dem Arsch angeguckt hätten, auf einmal den Kindern heute eins aufsetzen. Das ist also merkwürdige Strömungen, die da auch vorherrschen. Ja, das hatte mir auch damals der Ali Utlu in seinem Interview gesagt, dass also sich das wohl jetzt in der türkischen Community in Deutschland viel mehr als früher irgendwie eingebürgert hätte, so dieser Stadtteildruck, wie sich das irgendwie nennt. Da gibt es auch so richtig so ein türkisches Wort irgendwie für. Da fängt dann einer mit an und dann heißt es dann bei den anderen halt eben so, ja, hier, meine Tochter trägt Kopftuch und warum denn deine nicht und so, bist du denn kein anständiger Muslim und so ein Kram? Mhm. Mir ist da gerade noch ganz kurz, mir ist noch eingefallen, ich war ja auf dieser Feministen-Demo hier in Heidelberg gewesen und da war so eine Frau dabei, die einfach einem Typen da, der am Vorbeigehen da halt Fragen gestellt hat, gesagt hat, dass Frauen, die Kopftuch oder Burka tragen, das zu verbieten oder irgendwie dafür zu sorgen, dass sie das nicht tragen, hindert die Integration dieser Leute in Deutschland. Da konnte ich halt echt nicht mehr einfach dastehen und zuschauen, sondern musste mich auch mal einschalten und sagen, dass es doch totaler Schwachsinn ist. Wir sind bei so einer Logik angekommen davon, dass wir jetzt sagen, das Glas ist voll und gleichzeitig leer. Also das sind einfach Widersprüche, die, weißt du, so wenn man aus einem Widerspruch, wenn man von einem Widerspruch ausgeht, kann man eigentlich alles herausleiten, was man möchte. Ja, aber wenn die Frau das doch möchte, wer bist du zu sagen, sie darf es nicht? Ja, es geht ja nicht darum, dass die Frau möchte, es geht darum um Integration, ja, wie man in der Gesellschaft ankommt. Und das ist so ein Prozess aus zwei Hälften. Das erste Ding ist, das Land, in das man einreist und wie willkommen das ist auf einen selbst. Und zweitens ist halt man selbst, ob man bereit ist, sich zu integrieren und ob man das auch wirklich tut. Und man sollte halt, wenn man sich integrieren will in Deutschland, ist das, was man da hatte, ein Stück weit halt zu Hause lassen, halt nicht nach außen tragen. Also ich würde definitiv sagen, dass das Kopftuch politisch als Symbol der Frauenverachtung bekämpft werden sollte. Aber ich denke nicht, dass ein Verbot wirklich die richtige Maßnahme da wäre, weil wie gesagt, dann schiebst du das Ganze nur in den Untergrund, du schiebst diese, dann werden noch mehr Leute sich wirklich in Parallelgesellschaften aufteilen und komplett sich von der sonstigen Gesellschaft fernhalten. Was man machen sollte, ist, man sollte, wenn man schon dieses Social Justice Game spielen will von Repräsentation, sollte man Muslime präsentieren, die kein Kopftuch tragen. Das sollte man machen, denn erst dadurch könnte man anfangen, ein Mindset von Leuten, die Kopftuch tragen und muslimisch sind als Frauen, anzukurbeln und zu zeigen, guck mal, wenn du doch gläubig bist, dann brauchst du kein Kopftuch, damit du gläubig bist. Du brauchst es nicht. Von daher, ja. Das Problem ist, dass sogar die sogenannten moderaten Muslime, die uns hier präsentiert werden, wie zum Beispiel die Datteltäter, die verteufeln dann auch irgendwie einen immer noch praktizierenden Muslim, wie irgendwie Abdel Samad, einfach nur, weil er islamkritische Bücher geschrieben hat und Aussagen in diese Richtung tätigt, weil er für eine Reformierung dessen ist. Insofern ist in der Politik, wird eigentlich fast noch vertreten, dass die Religion nicht reformiert werden soll, dass diese Leute verteufelt werden sollen. Okay. Ich meine, diese Leute werden, ich verstehe nicht, wie es zum Teufel das funktioniert. Die werden von Rundfunkgebühren finanziert, während sie ja moderate Muslime dafür verteufeln, die Religion reformieren zu wollen. Ja, und ich wette, da steckt bestimmt eine von den Kirchen dahinter, weil die sind ja in den Rundfunkräten drin und so. Und das merkt man ganz stark über die letzten Jahre, dass die christlichen Kirchen sich immer mehr hinter die Muslime stellen, weil sie halt Angst um ihre Privilegien haben. Weil du kannst im wahrsten Sinne. Nochmal ganz kurz auf Topic, sorry, aber die Datteltäter sind doch, soweit ich mich recht erinnere, bei No Hate Speech dabei, oder? Die waren sind auch bei Nicht Legal dabei. Ja, und das verstehe ich halt nicht. Wenn die Leute halt verteufeln, dann ist das doch eigentlich Hetze, oder nicht? Ja, es ist, wie gesagt, also deren Definition von Hetze bezieht sich ja eigentlich nur auf eine bestimmte politische Meinung, nicht wirklich auf die Art, wie sie vertreten wird. Das ist praktisch nur Mittel zum Zweck dafür. Okay, ja. Jedenfalls, um nochmal kurz auf die Sache mit der Integration mit dem Kopftuch zurückzukommen. So wie die das meinen, dass das mit der Integration halt nicht klappt, ist halt eben so, wie die Dame das gerade auch gesagt hat. Also, dass sich halt Leute darüber echauffieren, dass zum Beispiel Lehrer oder so halt ein Kopftuch tragen. Und deswegen sind diese Berufe natürlich nicht offen für die Leute, die gerne ein Kopftuch tragen wollen. Und darüber regen sie sich halt auf und sagen dann so, ja, das ist kein, da so klappt die Integration nicht, jetzt stehen ja nicht alle Türen offen und das kann auch nicht sein, es muss doch so sein, dass die alles werden können und machen können, was sie möchten, auch mit ihrem Kopftuch auf dem Kopf und ihrer Ideologie dabei. Ja, gerne. Bei Lehrern reden wir halt über religiöse Privilegien wirklich dann, ne? Wenn wir denen erlauben, Kopftuch zu tragen. Ja. Das ist halt dann eher, ich würde das überhaupt nicht als so ein größeres Problem sehen. Ich würde einfach bei sowas sagen, ja, wenn du Leuten was beibringen willst, dann müsstest du erstmal dich selbst auf so eine Ebene runterbringen, dass du halt nicht deine Identität in den Vordergrund stellst und da hier heraus sozusagen argumentierst, sondern eben das so gut wie möglich abwerfen. Genauso wie Lehrer, die auch nicht muslimisch sind, alle ihre persönlichen Probleme vor dem Klassenzimmer lassen. Ja, sollte ja so sein, aber ich meine, säkuläre Schulen hat es sicherlich auch schon mal gegeben. Irgendwelche Kommunisten und so. Kommunisten? Ah! Ja, Kommunisten. Aber das Ding ist halt, in Europa ist es halt so, dass du eigentlich deine Religion nicht sonderlich groß zur Schau stellst, sondern das halt dein privates Ding ist. Und dann musst du das auch ruhig machen, tun dürfen. Und das eigentlich auch einfach nicht so zum Bild gehört, das wahnsinnig zur Schau zu stellen. Also, wir haben das irgendwie seit dem 30-jährigen Krieg, wo wir uns wegen Religion umgebracht haben, so eigentlich in der Theorie. Naja, also ich habe eigentlich das Gefühl, dass Religion sehr stark gepusht wird in Deutschland. Also guck dir nur alleine so Sachen an, wie diese Sendung im Kinderkanal hier, Chiro, das Geheimnis, wo die da irgendwie von der EKD finanziert. Das ist so eine Zeichentrickserie, wo die Kinder dann irgendwie in der Zeit zurückreisen, irgendwelche Bibelgeschichten erleben und so ein Kram. Cool. Mhm. Du guckst Kika. Das sollten wir mal im Kika-Stream zusammen machen. Ich guck das nicht, aber ich weiß, dass es das da gibt. Schon sehr unterschiedliche Menschen sehe, die eine andere religiöse Überzeugung haben und es normal wird, dass ich diesen Menschen immer wieder sehe und den eben als Deutschen empfinde. Ich glaube, in dem Moment, wo man im Ausland nicht mehr so komisch guckt, wenn ich sage, ich bin Deutsche, weil die immer sagen, was, deutsch, muslimisch, wie geht das eigentlich überein? Wenn das eben nicht mehr de facto gegeben ist, dann glaube ich, ist Normalität geworden in Deutschland, Islam-Normalität geworden. Wenn ich endlich ohne Sombrero irgendwo hinfahren kann und die Leute mich nicht mehr fragen, ob ich Mexikaner bin. Es ist, es ist einfach, sie möchte gern die Grundfunktion des Menschen irgendwie verändern, aber es ist völlig überflüssig, weil das jedem überall passiert. Bitte, anstatt dass sie die Welt um sich herum ändert, könnte sie sich selbst ändern. Und es wäre leichter. Verstehe ich das gerade richtig? Sie macht das, wann der Islam wirklich in Deutschland akzeptiert ist, fest daran, wie sie im Ausland behandelt wird, dass im Ausland Leute sagen, irgendwie, wie du bist Deutsche und Muslime. Was hat das mit Deutschland zu tun, direkt? Ja. Vor allem, ich meine, wenn sie da im Ausland nicht als Deutsche wahrgenommen wird, weil sie halt eben so aussieht, wie sie aussieht, dann sollte das doch auch ein Hinweis sein, oder? Ja, eher ein Hinweis darauf halt auf die allgemeinen Mentalitäten, die international von Muslimen an den Tag gelegt werden, dass halt die Nationalitäten unter die Religion gestellt wird. Zum Beispiel, ja. Die wird wahrscheinlich nicht mal auf ihren Islamtagungen irgendwie die Außenseiterin sein. Ja. Und wenn es dann soweit ist, dann kommt die nächste Beschwerde. Ich werde gar nicht mehr als Muslimin wahrgenommen. Genau. Ich habe mich zu sehr integriert. Hilfe, Leute. Wir brauchen. Musst du sich einfach eine Dose Sauerkraut unter die Achse pinnen und dann einen Hitlergruß machen beim Reingehen. Und sagen, hier, ich bin Deutsch. Wir verlieren unsere Identität hier. Wir brauchen auf jeden Fall so Aussteigergruppen, dass wenn Leute aus der deutschen Integration aussteigen wollen, weil es ihnen zu krass wird, dass wir ihnen helfen. Ne? So kann man, halt, wird man dann wieder halt Schritt für Schritt ans Kopftuch herangeführt zum Beispiel oder lässt die Würstchen weg und den Speck und so. Das ist halt wirklich wie als Sargon of Akkad da zu Jess Phillips da gemeint hat, I wouldn't even rape you. Das ist schon zu sehr integriert, muss nicht zurückintegrieren, das ist exintegrieren oder so. Disintegrieren. Im Laufe der letzten Jahre hat die Deutsche Islamkonferenz ja zahlreiche Zuschreibungen bekommen. Debattierclub, Sicherheitskonferenz, eine Konferenz, die den Namen nicht verdient. Herr Masiek, Ihr Verband war von Anfang an bei der Deutschen Islamkonferenz dabei. Dann gab es eine kurze Phase des Boykotts. Jetzt sind Sie wieder dabei. Welche Note würden Sie der Deutschen Islamkonferenz nach 10 Jahren Bestehen geben? Oh je, bin ich in der Situation zu benoten. Das ist aber eine ganz undankbare Aufgabe. Vielleicht versuche ich ein bisschen auszuweichen und möchte dann die Frage am Ende mit einer Note dann versehen. Ich habe immer die Islamkonferenz begriffen als eine Plattform und eine Möglichkeit, die Vielfalt, die wir in unserer Gesellschaft haben, dass die zum Ausdruck bringt und dass unsere gemeinsamen Werte, unser gemeinsames Grundgesetz, auch unsere Gesellschaft, unser Land sozusagen, das ist das, was uns hält und das uns bindet. Und das ist bisweilen auch gelungen. Die gemeinsamen Werte, war das nicht der Bob, der nach der Resolution über den Völkermord an den Armeniern meinte, dass es sich von den deutsch-türkischen Politikern im Bundestag nicht mehr vertreten fühlt, weil man, wenn man tatsächlich türkisches Blut hat, so nicht abstimmen kann über die Armenien-Resolution. Also er selber hat die Blutaussage nicht gemacht, aber er meint, er fühlt sich nicht mehr vertreten. Und in den türkischen Medien, also in der Türkei, kam die ganze Zeit so, es kann kein echtes türkisches Blut sein, wenn man den Armenien-Völker, den Völkermord anerkennt. Also gemeinsame Werte ist zum Beispiel Völkermord anerkennen. Das wäre ein gemeinsamer Wert. Das würde ich mir mehr wünschen. So. Es ist vielleicht so eine Runde, die einfach nur Friede, Freude, Eierkuchen machen soll. Ne? Das ist einfach, ist ein bisschen wie irgendwie früher in der Schule nach irgendeinem richtig schwulen Projekt, das nichts gebracht hat. Und am Ende abschließend werden dann alle gefragt, sagt irgendwie, was ihr von diesem Projekt haltet. Und die ziehen sich da irgendwas aus den Fingern, was irgendwie gut ist. Damit sie eine gute Note kriegen. Ja, ja, genau. Ja. Und da wird irgendwie, also, ja, unsere gemeinsamen Werte und alles. Und ich meine, irgendwelche Probleme werden da null angesprochen. Es wird praktisch einfach, die Lösung von diesen Leuten ist einfach, wir tun jetzt so, als wäre alles in Ordnung. Vielleicht kommt dann irgendwann alles in Ordnung. Und nichts zeigt Vielfalt so gut wie eine homogene, dogmatische Gruppe an Fanatikern. Toll. Genau. Klasse. Genau, wo ist hier irgendwie der Ex-Muslim, der sagt, fickt euch Leute, wo ist irgendwie der, keine Ahnung, der wirklich moderate Muslim? Der Agnostiker, der da rumläuft und sagt, ich habe auch daran geglaubt, aber hier und das habe ich dann verstanden und deshalb glaube ich nicht mehr daran. So, debate me, Motherfucker. Gut, ich weiß ja nicht, ob das bei den anderen Panels angekommen ist, aber was mich auch interessieren würde, wie man dann mit den deutschen Muslimen umgeht, die zum IS rübergegammelt sind. Wir hatten auch von der Bundeswehr 20 Soldaten, die eine richtige Ausbildung in Sachen Krieg bekommen haben, die zum IS gegangen sind. Wir haben jetzt mittlerweile so richtig heftige Background-Checks, die wir für Soldaten beim Bund machen müssen. Deswegen, da würde ich mich interessieren, ja, da ist erstmal ein volkswirtschaftlicher Schaden entstanden durch die erhöhten Sicherheitsvorkehrungen, die man jetzt treffen muss. Und B, der Schaden natürlich in Syrien und Irak vom IS. Also da würde ich mich interessieren für, was man denn da so macht oder sich vorstellt. Weil, ja, wenn man Gewalt ausüben will, muss man zum Staat gehen. Polizist werden oder Soldat werden, das wäre ein gemeinsamer Wert. Aber deren Vorstellung von Entradikalisierung ist einfach, wir sagen jetzt immer wieder, dass es keine radikalen Muslime gibt oder dass das dann keine Muslime sind. Und das war's. Ja, aber das ist halt, ich weiß nicht, ersetzt einfach mal ISIS mit Nazi-Deutschland. Und dann, ja, es gibt viele Wege, den Nationalsozialismus falsch auszulegen. Das hat nichts mit den Deutschen zu tun. Das hat nichts mit europäischer Kultur zu tun, Faschismus. Also das ist dieses relativierende, schon fast zynisch obszöne, das hat nichts mit dem Islam zu tun. Ja, ohne Islam in der Region hätte es das auch nicht gegeben. Also, wie kann man davon überhaupt von einer Deutsch-Islam-Konferenz sprechen, wenn nicht einmal eingesehen wird, dass es klare Unterschiede gibt zwischen dem Islam und Deutschland? Ja, genau, so kamen die Unterschiede. Und wenn man schon sagt, dass es keine gibt, ja, warum dann überhaupt eine deutsche Islamkonferenz machen? Stimmt, so. Ja. Damit die Islamleute halt mal sagen können, was ihre Forderungen sind. Das halt immer läuft. Ja, und die hatten auch in der Vergangenheit Kritiker dabei. Also der Abdel Samad, der war, ich glaube, zweimal dabei bei der Islamkonferenz. Und er hat auch damals denen ganz klar gesagt, dass er keinen Islamunterricht an deutschen Schulen haben will. Aber das wurde halt auch einfach weiter gepusht dafür. Und das ist auch wieder so ein Ding, wo die christlichen Kirchen halt sagen, so, wenn wir das jetzt den Muslimen nicht geben, dann wären wir es nachher auch los. So von wegen Gleichbehandlungsgrundsatz und so. Also sind wir mal lieber dafür. Ja. Manchmal aber auch ausgeartet, dass die ethnische Herkunft wichtiger war oder dass die Vielfalt eben als Bedrohung empfunden worden ist. Und ich habe das nie so empfunden. Ich habe es aber auch empfunden, die Islamkonferenz als eine Möglichkeit auch des Einstudierens von Demokratie. Und wir erlebten gerade als Vertreter der Religionsgemeinschaften, dass sehr oft dann der Zeigefinger auf uns gezeigt worden ist. Aber es war vor allen Dingen auch eine schwere Übung für die sogenannten Partikularinteressen und Einzelpersonen, klar zu werden. Aber was heißt denn Finger zeigen, Alter? Wenn in Sachsen irgendwelche Leute aufmarschieren, die man jetzt nachsagen kann, dass sie ziemlich rechts eingestellt sind, dann wird auch ein Finger mit auf mich gezeigt. Das ist vollkommen normal. Auch wenn jeder weiß, dass Sippenhaft total scheiße ist. Aber ihr seid doch unsere Ansprechpartner. Also beschwert ihr euch dann darüber, dass ihr auch negative Aufmerksamkeit bekommt, weil der Muslim nicht nur positiv ist als Mensch und positive Eigenschaften hat. Ja, natürlich. Also, natürlich wird auch auf die gezeigt, weil es doch deren Aufgabe ist, für Integration zu sorgen. Und wenn dann irgendwie Unsinn passiert, dann haben sie in ihrem Auftrag noch nicht, also haben die ihren Auftrag noch nicht erfüllt. Ja. Masiak versteht seinen Job als die Muslime positiv darzustellen. Das ist alles. Ja. Der hat nach dieser Anne-Will-Geschichte sich darüber beschwert, dass das ausgestrahlt wurde und hat gefordert, dass im Grunde genommen sein Zentralrat ein Mitspracherecht dabei bekommt, was in den Öffentlich-Rechtlichen ausgestrahlt wird über den Islam. Solange man nicht aufhört, Muslime zu versuchen, in einem guten Licht dastehen zu lassen, und nur in einem guten Licht, kann man nicht von Integration sprechen, weil nämlich dann Muslime nicht als Menschen behandelt werden. Sie werden nur als so Muslime behandelt. Ja, genau. Und Masiak muss unbedingt weg. Ich meine, Masiak ist so ziemlich der Typ, also ein größeres Stück Scheiße findest du kaum. Das Lustige an dem Typ ist, der vertritt, glaube ich, ungefähr, der vertritt irgendwie eine Handvoll tausend Muslime in Deutschland, während es, ich glaube, jetzt 5 Millionen mittlerweile gibt. Ne? Das heißt eigentlich, sein Verband, der Zentralrat der Muslime in Deutschland, ist einer der kleinsten muslimischen Verbände, die es überhaupt gibt hier. Aber trotzdem wird er irgendwie überall eingeladen und überall vorgestellt als das Oberhaupt der Muslime. Also 22.000, sagt der Ali Udu, glaube ich, immer wieder, wären es nur, die durch diesen Apparat vertreten sind. Ja, du hast ja generell in Deutschland so, 80% der Muslime nicht vertreten in irgendwelchen Verbänden. Und man will ja da mit den Verbänden, das gipfelt ja dann eigentlich nur darin, dass man dann einen Staatsvertrag abschließt und denen politische Macht gibt über die Verbände. Und ich, keine Ahnung, ich will jetzt auch nicht sagen so, hey, ihr dürft euren Kram gar nicht machen, aber einfach nur sowas wie an den Schulen an Bekenntnisunterricht lernen, finde ich scheiße. Bekenntnisunterricht gehört raus aus der Schule. Also. Deswegen, ich verstehe wortwörtlich nicht, warum er und sein Verein so in den Medien präsent sind, wie sie sind. weil es ist einer der kleinsten muslimischen Vereine in Deutschland. Einfach nur wegen dem Namen, Zentralrat der Muslime, weil es irgendwie so klingt, als würde das eine Menge Leute repräsentieren. Ist wegen der Nähe zur Türkei, die politische Nähe zur Türkei. Man sagt ja auch immer ganz gern der verlängerte Arm von Erdogan. Und durch dann sozusagen ein bisschen politischen Druck kannst du auch einfacher in die Medien dann kommen. Also nach einer Weile besitzt du ja dann sowieso in den Medien. Also wirst du einfach immer wieder eingeladen. Wenn so Organisationen wie DTIP oder so dich pushen und sagen, hier nehmen sie doch mal den, der Herr Maizek, der ist kompetent und so. Wenn die das oft genug machen, hast du halt einen Fuß in der Tür irgendwann. DTIP, meinst du Defense Technological and Industrial Base Strategy von der EU, was Wirtschaftsverband der Rüstungsindustrie ist? Nein, ich meine DTIP, die Religionsbehörde der Türkei, ja, die Auslandsmoscheen mit Priestern, mit Imamen bestückt. Meinst du TTIP? Q-Tip. Hinstellen kann und ich sage, ich vertrete nun mal die schweigende Mehrheit der Muslime. Diese Aussage ist eine hoch undemokratische Aussage, sondern du musst natürlich in irgendeiner Weise auch diese in irgendeiner Weise darstellen und legitimieren. Und die Religionsgemeinschaften können das. Sie können das vielleicht noch nicht so erschöpflich, wie wir es brauchen, auch für unser in Bezug auf die Anerkennung und Anerkennungsverfahren und auch die Verfasstheit als Religionsgemeinschaft. Aber sie haben einen großen Schritt in diese Richtung schon gemacht. Und heute haben wir es ja erfahren und erlebt. Die ständige Frage, Infragestellung der Legitimation ist auch ein bisschen so eine Krankheit der Islamkonferenz. Wir haben es nun mal mit diesen Religionsgemeinschaften zu tun. Und die können sich darstellen durch die Moscheegemeinden, wo nun mal originär muslimisches Leben stattfindet. Es findet nicht in Bahnhöfen oder auf öffentlichen Plätzen statt, sondern nun mal in den Moscheegemeinden. Und der Staat hat es verstanden. Der damalige Innenminister und der heutige wissen genau, das sind die Dialogpartner, mit denen muss ich nun mal diese Sachen ausklamösern. Und unsere Demokratie ist nun so geordnet und auch so konzipiert, dass ich das mit Organisationen machen kann und nicht mit Personen, die dahinstehen und sagen, ich vertrete die schweigende Mehrheit. Entweder organisieren die sich in den einzelnen Organisationen oder sie bilden eine eigene Organisation. Und wir sind da mittlerweile sehr gelassen, auch als Religionsgemeinschaften, und wissen, dass es eben keinen anderen Weg gibt, als über diese Form diesen Dialog zu suchen, weil letztendlich brauchen wir Verlässlichkeit, brauchen wir Absprachen, brauchen wir Pflichten und Rechte, die ausgetauscht werden. Und das kann ich nur mit organisierten Religionsgemeinschaften machen. Ja, das ist auch wieder so ein Ding in Deutschland, dass das kommt auch von diesem Kirchenkram, ne? Körperschaften des öffentlichen Rechts, und dass die dann hinrennen zur Politik sagen, so, wir haben so viele Mitglieder, deswegen müsst ihr uns diesen und jenen Kram hier irgendwie hin. Wenn du da anguckst und sagst, ja, ich bin aber Atheist und das interessiert mich alles nicht, dann heißt es ja, wie viele Mitglieder hast du denn? Und genau die gleiche Scheiße machen die halt eben auch mit den muslimischen Verbänden, dass sie dann auch sagen, so, ja, wie viele Leute sind denn dabei bei euch? Mhm. 2-3+. Da ist noch Verbesserungsbedarf, ja, noch Luft nach oben. Jetzt haben wir in dieser Runde zwei Personen sitzen, die in der DIK 1 war das ja, als Einzelpersonen aufgetreten sind. Frau Dr. Ischik und Frau El-Masra, wer vertritt Sie eigentlich in der DIK, also jetzt auch heute? Ich meine, Sie sind ja Einzelpersonen gewesen, gerade kam die indirekte Aufforderung, Sie müssen sich organisieren. Das Schöne ist, es ist ja viel in Bewegung in den letzten Jahren. Wir haben seit 2 Jahren das Muslimische Forum Deutschland, davon bin ich ja auch ein Teil, wo sehr viele muslimische Stimmen zusammenkommen, wo aber eben auch andere Konfessionen zusammenkommen, wie die Jesiden, die Aleviten, Christen, die immer im Wechsel spielen mit Muslimen sind und waren, sowohl in den Herkunftsländern auch als hier sozusagen eine kleine Islamkonferenz, die sozusagen in Eigeninitiative sich zusammentut. Es gibt seit einiger Zeit die Freiburger Erklärung von sogenannten Reformmuslimen, Es gibt den Liberal-Islamischen Bund, der sozusagen als erstes sich überhaupt organisiert hat, fernab der klassischen Verbände. Das heißt, es ist viel Bewegung seit der Gründung der Deutschen Islamkonferenz. Ich glaube, Muslimen muss man manchmal auch ein bisschen Zeit geben, sich zu organisieren, wenn sie sich organisieren möchten. Das Problem von freiheitsliebenden, nicht verbandsorganisierten Muslimen ist, dass sie manchmal einfach auch nicht organisiert sein möchten. Aber nichtsdestotrotz sind Einzelpersonen immer wichtige Impulsgeber, wenn es darum geht, bestimmte Themen mit Verbänden auszuhandeln und sozusagen dort dann auch die Stimmen mit reinzubringen, die sich eben nicht organisieren wollen. Als ich damals gefragt worden bin, ob ich bei der Deutschen Islamkonferenz mitmache, habe ich ein bisschen gehadert, weil ich bis dato nicht unbedingt explizit zum Thema Islam was gemacht habe. Ich war ja vor allem publizistisch in einem ganz anderen Milieu sozusagen unterwegs, wo es tatsächlich für mich eher darum ging, die Mehrheit und die Vielfalt in deutschen Medien sichtbar zu machen. Ich bin eine der Initiatoren und Mitbegründer der neuen deutschen Medienmacher. Da geht es nicht um Mehrheit und Vielfalt sichtbar zu machen. Jede, der eine Schule besucht, sieht doch die Vielfalt. Hattet ihr keinen Türken oder Kurden in eurer Klasse? Keine Ahnung, die Vielfalt ist doch schon überall. Die brauchen wir doch nicht sichtbar machen, Alter. Ja, bei den Medien, da musst du die von oben herab einführen, die Vielfalt. Ja. Das ist doch buchstäblich so Doublethink, weißt du, so man soll Vielfalt einführen, man muss darauf achten, aber man soll nicht darauf achten, wer man denn nun ist. Was soll das bringen? Wenn ein Kind gemobbt wird, dann doch nicht, weil es irgendwie an irgendetwas glaubt, sondern weil es einfach gemobbt wird. Fertig. Das ist so dämlich. Ja, das Wort Vielfalt einfach immer einzustreuen, wann immer es geht, ist eigentlich immer die Devise von diesen Leuten. Ja. Es klingt und halt. Vor allem denken die halt wirklich aus irgendeinem Grund, dass Vielfalt bedeutet, dass das irgendwie eine moralisch überlegene Qualität ist, bei der jeder Preis irgendwie gut ist. So nichts ist zu viel verlangt für Vielfalt. Ja, super. Nee. Das Problem ist ja auch, der Islam ist gegen Vielfalt. Du kannst genauso gut, also das hier ist für mich genauso abstrus, wie wenn irgendwie, keine Ahnung, irgendwie das Treffen der Rechtsradikalen und die sprechen dann davon, also ja, wir brauchen hier die Vielfalt auf dem politischen Spektrum, die muss überall im täglichen Leben zu sehen sein und da gehören auch wir dazu. Ich meine, ihr seid die Leute, die gegen Vielfalt sind, im Grunde genommen. Da muss ich dir mal widersprechen. Der Islam ist sehr progressiv. Der hat nämlich Pädosexualität als allererste Religion im Zentrum gehabt, okay? Pädosexualität. Denk mal darüber nach. Ja. Wir brauchen auch sexuelle Vielfalt, das stimmt. Ja. Ja, auf jeden Fall die neuen deutschen Medienmacher ist ja wahrscheinlich jedem hier bewusst. Das sind die, die in Deutschland das No-Hate-Speech-Movement hier machen dürfen mit ihrem super tollen also die bekommen Geld aus dem Demokratie-Leben, Budget und haben so super tolle so ein Wörterbuch aufgelegt für andere Leute, die in den Medien arbeiten, wie man über Migranten zu reden hat, damit das auch in deren Interesse ist und so. Ja, welche Begriffe man verwenden darf. Also wir haben da nicht zum Beispiel eine syrische Flüchtlingskrise, sondern wir haben eine europäische Migrantenkrise. Einfach dieses Wording, was du dann hast, damit du dann, New Speech. Ja, damit du dein gewolltes politisches Ziel erreichen kannst. Also, so. Nicht unbedingt um Islam, aber Islam ist Teil dieser deutschen Gesellschaft. So. Und dennoch kamen sehr viele Muslime auf mich und meinten, bitte nehme teil, genau damit ich ihm diese Stimme mit vertreten kann. So, ich kann natürlich nur Impulse geben, mehr nicht. Und ich finde, dass jetzt in der dritten Runde auch beim Thema Wohlfahrt nur die Verbände an einem Tisch sitzen, ist etwas problematisch, weil wir nicht vergessen dürfen, dass es eben auch viele Muslime gibt, die wollen in keinem Verband, die wollen weder bei den liberalen Muslimen organisiert, weder bei den konservativen, bis muss man leider auch sagen, reaktionären Verbänden. Und diese Stimmen müssen mit eingebunden werden. Und wir müssen sagst fragen, jetzt, dass Leute, das die nicht mitmachen wollen, problematisch sind. Ihr missversteht so ein bisschen, wie gesellschaftliches Engagement funktioniert. Also wenn ich mich nicht organisiere, um meine Meinung nach vorne zu bringen, dann habe ich auch nicht zu meckern, dass meine Meinung nicht nach vorne, also das war schon immer so bei gesellschaftlichem Engagement, dass da zuerst der private Entschluss steht, was zu tun. Und wenn man den Impuls nicht hat, dann hat man auch keine Vertretung. Aber wir haben noch, also europaweit sind es 40%, in Deutschland sind es 30% der Muslime, die den säkularen Staat eigentlich zu Teilen ablehnen und fundamentalistisch betrachten kann. Die wollen ja sich gezielt nicht mit einbringen, weil sie ja einfach nur ihr Ding machen wollen. Die Idee, sich einzubringen, das ist ja dann schon so weit, dass man dann sagt, ja, ich arbeite ja dann mit dem Schweinesystem zusammen. Also ist auf der einen Seite Faulheit, aber also sozusagen sich politisch zu engagieren, auf der anderen Seite aber halt auch eine ganz klar ablehnende Haltung gegenüber. Einfach, ja, ich weiß nicht, unser Staat, unsere Kultur, also 30-50%. Ich kenne auch viele Muslime, die sich nicht organisieren wollen, weil sie sehr gerne in diesem Staat so leben, wie sie leben. Ja, also die ihre Religion so ausleben können, wie sie das wollen, in unserem Staat das frei machen können und überhaupt gar keinen Anlass dazu sehen, sich da engagieren zu müssen, weil es ihnen hier halt gut geht. Ja, eben, das ist halt wieder dieses Ding. Die christlichen Kirchen verstehen sich halt als gesellschaftliche Akteure. Das ist auch so ein Wort, was die selber benutzen. Mhm. Also nicht als Lobbyverband oder so, sondern als gesellschaftliche Akteure, also quasi als extra Gewalt im Staat. Die sind bei allem immer zu fragen, ob das auch alles in Ordnung ist. Und manche Politiker wie Herr Kretschmann von den Grünen, die reden da auch immer über die Kirchen, als wären das so ein Korrektiv. Also so das Einzige, was quasi Deutschland davon abhält, in den Faschismus wieder abzudriften, wären irgendwie die christlichen Kirchen. So sehen das halt viele Muslime dann auch, oder zumindest diese Sichtweise wird dann so ein bisschen da forciert. Ne? Also, ja, in der Türkei gerade echt super, wie der Islam da die Stütze gegen das Wegleiten der Demokratie ist. Das Problem gerade ja mit einem Teil dieser Muslime, die sich einbringen wollen, die nicht irgendwie versuchen, sich abzuteilen von der sonstigen Gesellschaft, ist, dass eine Menge von denen sind Islamisten im Schafspelz. Das ist einfach so. Zum Beispiel Masiek. Masiek ist ein Islamist. Masiek ist gegen die Meinungsfreiheit. Masiek denkt, dass Islamkritik, wenn sie in einer härteren Gangart passiert, zensiert werden sollte. Eine Menge von diesen Leuten teilen wirklich die Ansichten im Grunde genommen von Islamisten und versuchen nur, sie auf eine andere Art und Weise in die Gesellschaft zu tragen, halt durch Kooperation und nicht durch Abspaltung, wie es die Salafisten zum Beispiel tun. Aber sollten Sie nicht darauf schauen, weil es Ihr Amt sozusagen von Ihnen abverlangt, nach dem, was die Wahrheit ist und nicht, was Ihnen gefällt? Im Idealfall ja, aber der Großteil, der halt einfach bei der Deutschen Islamkonferenz sich organisiert sind, halt, ich weiß nicht, ja. Schon ist kann man islamistisch sagen, wenn du politisch versuchst, wohlgesundem Islam Privilegien zuzuschubsen, eigentlich schon. Also das ist politischer Islam. Jeder ist ein Islamist, der irgendeine Art von Gesetzen auf der Grundlage von seiner religiösen Verblendung erlassen will. Zum Beispiel, wenn du sagst, du kannst nicht einen Koran verbrennen, den Propheten zeichnen oder was auch immer. Ja. Genauso, wenn du Sozialist bist oder Kommunist bist oder Leonist, Leninist bist, ne, dann bist du eigentlich schon dafür, dass die Revolution stattfindet. Und so. Ja. Ja. Also No True Scotsman hin oder her, aber soweit muss man da schon Kriterien aufstellen können. Ja. Tja, als Politik, der Extremismus ist nicht vom Himmel gefallen. Und wir müssen uns fragen, welche Kräfte in Deutschland genau dieses Islamverständnis, woran sich Salafisten, Extremisten orientieren, hier verbreitet hat. Und da muss man leider auch sagen, dass der Zentralrat der Muslime hier auch eine sehr unrühmliche Rolle gespielt hat. Applaus. Das kann ich mir vorstellen. Ganz kurz und dann geht's weiter. Typisch für die Diskussion gerade nach 9-11 noch bis heute ist 9-11. Diskurs gibt, den wir jetzt auch wieder jetzt erleben können. Eine Dialektik, die betrieben wird. Hier die Konservativen, hier die Liberalen, hier die Guten, die Bösen. Die Realität sieht anders aus. Ich hatte gerade mit dem Hinweis, dass wir auch Demokratie einstudiert haben, darauf hinweisen wollen, dass unsere Gesellschaft nun so organisiert ist, dass ich nicht hinstehen kann und sage, ich spreche für die schweigende Mehrheit, sondern ich muss das in irgendeiner Weise organisieren. Dennoch wird die Legitimationsfrage ständig den organisierten Muslimen gegenüber gestellt, aber nicht Einzelpersonen, die Behauptungen, wie wir sie jetzt eben auch erfahren haben, machen. Einzelpersonen sprechen letztendlich für sich alleine. Und sie müssen auch das, was sie sagen, verantworten für sich alleine. Wenn sie aber eine Religion für ein paar Tausend, haben. Für ein paar Tausend. Inwiefern, er spricht für einen Bruchteil der Muslime in Deutschland. Ja. Mit einer Vielfalt, wie wir sie zum Beispiel in unserem Verband haben. Ich darf korrigieren, wir haben nicht nur arabische Moscheen, wir haben albanische, bosnische, türkische. Nein, die Mehrheit, also wir haben etwa 70, 80 Moscheegemeinden von 300 sind arabische Moscheen, mit arabischen Herkunft, vor allem marokkanisch. Aber wir haben eben auch noch eine ganz andere Vielfalt. Wir haben die Schiiten bei uns, hallo. Ja, wir sind, wir haben zwei. Wir bräuchten so einen Vielfalt-Counter hier. Ja, also ohne Spaß. Also jedes Mal einen kurzen Trinken, wenn jemand Vielfalt sagt. Ich meine, was war das gerade von ihm? Ja, wir haben irgendwas, 9-11, Vielfalt, bla bla bla bla. Hallo! Schießen im Haus! Also, und ich meine, keine Ahnung, ich habe jetzt meinem türkischen Nebensitzer in der Schule jetzt nicht vorgeworfen, Alter, was hast du da in New York angerichtet? Wie kannst du nur? Weißt du? Ich, keine Ahnung. Ich hab das gemacht. Ich weiß nicht. 9-11! 9-11! Also ich meine, ein türkischer Kumpel von mir meinte mal so, ja komm, die Deutschen, als die aufgewachsen sind, sie irgendwann mal gemerkt haben, dass es Nazi-Deutschland gab, dann hatten die so einen Knick in ihrer Ehre sozusagen. Und die Muslime, die haben halt auch einen Knick, weil sie merken, dass halt der ganze Terror irgendwie halt größtenteils einfach nur von den Muslimen ausgeht. Okay, und aber wisst ihr, was man da machen muss? Man geht einfach weg von dem Ding, was man nicht mag, komplett. Ja. So, dann hört man halt auf, sich zu identifizieren als Muslime oder als Deutscher, wenn man es einem nicht einsehen will oder wenn das nicht vereinbar ist mit einem. Ja, aber doch nicht damit rein mehr verbuddeln und sagen, nein, jetzt mehr Muslime, mehr Vielfalt, damit man mich nicht sieht. Ja, und ich meine, wenn man den Kapitalismus kritisiert, meint man doch nicht den einzelnen Angestellten, der im keine Ahnung, im H&M rumsteht. Also genauso sagt man doch nicht tot allen Franzosen oder Deutschen, wenn man die NATO kritisiert. Genauso ist es mit den Muslimen auch. Also, wenn man Kritik bekommt an seiner Glaubensrichtung, weil es einen großen Anschlag gab, ja wow! Welche Religion hatten die Leute, die den Anschlag gemacht haben? Genau, es ist lustig, wie praktisch 9-11 heutzutage, jetzt nachdem ein paar Jahre vergangen sind, schon fast irgendwie so ein Schlagwort sind, das symbolisieren soll, wie sie unterdrückt werden. Wegen einem Massaker begangen von ihren Glaubensbrüdern. So wie wenn jetzt irgendwie Rechte sich immer hinstellen würden und irgendwie den Anschlag von Anders Breivik verwenden würden, um zu sagen, ja, seit Anders Breivik sind die Leute immer so gemein zu uns. Ja. Was ich auch noch eine Sache, die ich... Finder sind alle so gemein zu uns. Eine Sache, die ich da echt nicht verstehe bei sowas ist, wenn man identitär ist, dann macht man oft so Aussagen wie, ja, man redet so schlecht gegen die Gruppe, bei der ich mit dabei mich so identifiziere und deswegen ist das voll schlecht. Meine Frage ist halt, du selbst bist nicht wie die, du fällst nicht in den Rahmen der Kritik, du fällst zwar in den Rahmen der Menge, aber nicht im Rahmen der Kritik auf die Menge. Das bedeutet, du musst dich überhaupt nicht angesprochen fühlen und hast auch überhaupt keinen Zwang, deine Gruppe zu verteidigen. Ja, ich wollte es gerade sagen. Also du bist ein Idealist und fühlst dich dazu genötigt, das, was dir etwas zu was bedeutet, zu verteidigen, ja? Oder kommst du provoziert vor, ganz einfach, weißt du? Ja, aber da ist man halt wieder an dem Punkt, dass Beleidigungen, Provokationen angenommen werden, nicht gegeben. Und wenn du dich so leicht provozieren lässt, dann zeigt das halt echt, dass du mal so halt dich nicht so oft provozieren lassen solltest. Okay. Sufische Organisation. Also das heißt, diese Vielfalt und diese Bandbreite darstellen, haben sie natürlich auch eine ganze Menge an Moscheegemeinden, wo es läuft, wo es weniger läuft und dafür müssen sie dann gerade stehen. Das ist eine ganz andere Herausforderung, als wenn sie dann sozusagen mit einer einzelnen Person stehen. Und eine zweite, und das haben wir eben auch erlebt, Erscheinung ist das, was auch uns immer wieder begegnet. Richtig, weil wir so desorganisiert sind wir so desorganisiert, da können wir gar nicht genau sagen, was bei uns in Moscheen abgeht oder was. Wofür gibt es euren Verein denn dann genau, damit du da sitzen kannst oder was? Sie haben so viel Vielfalt in ihrem Verband, sie müssen sich nicht auf die konzentrieren, die halt nicht so gut sind. Die haben ganz viel Vielfalt, ganz viel konzentriert. die Vielfalt ist halt unübersichtlich. Ja, ja, deshalb wird sie auch gemacht, damit man sagen kann, ja, aber wir haben doch so Gute bei uns. Das wird doch die eben dafür gemacht. In der Islamkonferenz einen Misstrauensdiskurs, einen Extremismusvorbehalt. Und das ist einfach in heutigen Zeiten, den Zug auszuüben, weil das mangelnde Vertrauen, was man auch in den Muslimen gegenüber entgegenbringt, ist auch leider Diskurs in solchen Institutionen. Und wir müssen, glaube ich, über diesen Punkt hinausgehen. Ja, aber der Extremismusvorbehalt, der ist doch nur deswegen so einfach, weil es halt so viele Extremisten gibt. Also, das ist so, Ein Extremisten hat nicht die Eigenschaft, ganz still und heimlich für sich selbst in ihrem Zuhause extrem zu sein. Ich meine, das Ding ist ja, dass der Extremismus ja bisher die Europäer auch noch nicht so krass bedroht hat. Das kommt ja erst seit ein paar Jahren, aber überwiegende Anteil der Anschläge findet ja auch in den Heimatländern statt. Aber irgendwie ist es halt nicht so gut mit den ganzen Anschlägen generell. Ich weiß nicht. Werden die Muslime in ihren muslimischen Heimatländern auch von Muslimen unterdrückt, wo dann die Leute extrem werden, weil sie ihre Religion nicht ausleben können? Oder der Punkt ist, der Begriff Extremismus wird hier in einer Weise verwendet, als wenn Extremismus eine Ideologie für sich selber wäre. Und als wäre Extremismus, würde das nicht die Ausmaße beschreiben, davon, wie streng du einer Ideologie folgst. Ja. Also ich meine, die Frage wäre dann irgendwie, Extremisten machen dann die ganze Zeit irgendwas. Die erste Frage ist, in was sind sie denn extrem? Ja. Sind es irgendwie extreme Hippies und sie umarmen die Bäume zu fest und deshalb das Wald sterben? Oder? Ich meine, das sagt doch etwas aus über die Ideologie, die sie ausüben. Ja. Mismusvorbehalt, diesen Misstrauensdiskurs, den es gibt, den es öffentlich gibt und anderswo. Wir müssen ihn versuchen zurückzuführen. Und ich habe durchaus erlebt und erleben dürfen, dass gerade in der letzten Phase der Islamkonferenz wir uns an Sachthemen herangewagt haben. Und wir haben es, um mit den Worten des Ministers auch mal zu sagen, gerade die Wohlfahrt und Seelsorge ist einer der Garanten dafür, dass wir zum Beispiel auch über diesen Weg Extremismus und anderen Dingen begegnen, indem wir nicht nur Normalität herstellen, sondern indem wir institutionelle Gleichheit, Gleichberechtigung, institutionelle Unterstützung für die muslimischen Einrichtungen herstellen, um über diesen Extremismus, Vorbehalt und Misstrauensdiskurs hinauszugehen. Denn, letzter Satz, ja. Es ist ein vitales Interesse der muslimischen Einrichtungen, nicht nur Extremismus zu bekämpfen, sondern mein Glaube immunisiert mich ja geradezu, den Extremismus zu bekämpfen und ihn abzulehnen. Ja. Hat er nicht gesagt. Aber eigentlich, was er gesagt hat, also wenn du es wörtlich nimmst, mein Glaube immunisiert mich dagegen, den Extremismus zu bekämpfen, dann wäre es ja wieder akkurater, nicht? Ja, also es ist wieder so dieses Ding, ja, gibt uns Sonderrechte, gibt uns Einfluss und dann hat auch der Extremismus keine Chance. Weil die ganzen Leute, das ist ja alles nur von außen quasi. Wir sind ja nur Opfer dieser ganzen Sache. Und ja, er hätte mal diese Slogans, also dieses mit dem, mein Glaube immunisiert mich gegen den Terrorismus, das hat er schon häufiger gesagt. Das sind eigentlich so Sachen, so irgendwie, diese Punkte, auf die er immer wieder zurückkommen muss und so ziemlich jede Ansprache, die er hält, wird irgendwo dann da enden. Weil ich so ein reiner Arier bin, kann ich gar kein Nazi werden. Einfach ist es. Ja, wortwörtlich. Also. Meine nationalsozialistischen Überzeugungen beschützen mich vor Rechtsradikalität. Meine antifaschistischen Überzeugungen beschützen mich vor faschistischen Handlungen. Ja. Antifa. Meine feministischen Gedanken beschützen mich davor, ungerecht zu sein. Ja. Mein Aluhut beschützt mich vor Mikrowellen. Ja. Vor Chemtrails. Und deswegen lehre ich und lernen wir, gerade in der Extremismus- und Präventionsarbeit, dass über den Glauben, und das ist nun mal unsere Kernkompetenz, wir uns am besten immunisieren können gegen Islamismus, gegen Extremismus. Das ist diese Botschaft, okay, die die Moscheegemeinden... Frage, sieht das der Korangelehrte, der Islamgelehrte, der den IS anführt, auch so? Ja, ja, natürlich. Die sind eigentlich alle so in der Chefetage beim IS, sind sie schon echt richtig krass gebildet. Die haben schon so Doktortitel und so. Ja, der IS ist ja nicht radikal. Ja, stimmt. Das ist kein Extremismus. Das ist ganz normaler, entspannter Ausleben des Glaubens. Ja, sie nehmen ihn halt nur buchstäblich. Also man sieht es doch auch an christlichen Ländern, die eher noch mehr gläubig sind, dass es dort auch häufiger zu christlicher Kacke kommt. Also ich glaube jetzt nicht unbedingt, dass Glaube an die Sache dich voranbringt, keine Scheiße zu machen. Glaube ist eigentlich immer eher so eine geistige Schwäche. Das ist so, du brauchst emotionale Pornografie, dass wenn du alleine bist, sagst du dir so, ah, mein Gott, der passt auf mich auf, oh mein Gott, oh ja, ich bin Teil eines Götterplan. Oh, ja. Warum hast du eine Burka an? Der Glaube ist das, was all das motiviert. Der Glaube ist das Kernproblem hier. Ja, genau, es geht nämlich nicht darum, dass der Glaube immunisiert, sondern der Zweifel am Glaube kann im Zweifelsfall immunisieren. Wenn ich nämlich lerne, dass ich nicht einfach alles glaube und dass ich hier und da auch mal hinter die Kulissen gucke. Und auch wenn mir der Priester sagt, irgendwie, dass ich in den Himmel komme, wenn ich das und das und das mache, kann ich mir trotzdem die empirischen Beweise, die vorliegen, dafür anschauen und mir überlegen, ob ich den Schwachsinn glauben will. Wenn ich aber nur glaube, und auch noch glaube, dass mich das in irgendeiner Art schützt vor Fehlschlüssen, dann gute Nacht. Der Punkt ist, Leute wie Masiak wollen eigentlich den Begriff Religion und den Islam als eine Religion auf ein unantastbares, auf eine unantastbare Ebene heben. Genau. Sodass praktisch wir einfach nur sagen können, nein, meine Religion beschützt mich vor dem Extremismus. Diese abstrakte Religion da oben irgendwo beschützt mich davor. Und wir sollten sie eigentlich gar nicht antasten. Die ist eigentlich das, was den Extremismus bekämpft. Und es macht wortwörtlich keinen Sinn, kein Wort von dem, was er labert. Ja doch, aber es ist vollkommen dogmatisch. Es ist dogmatisch und deswegen ein Sophismus und deswegen halt ist sein Argument inhärent geschwächt. Ja, es funktioniert halt einfach nicht, dass man sagt, dass die Religion in Ordnung ist und dass es nur ein paar Verrückte sind. Ich meine, schaut euch den IS an. Al-Qaida meinte, dass die Leute, die beim IS kämpfen, in die Hölle kommen, also in die muslimische Hölle. Ja, wow. Die Al-Qaida-Leute, die sagen, ja, der IS, das ist uns zu extrem. Also für die Al-Qaida-Leute sind die ISler vom Glaube abgekommen. Und dann für die Salafisten sind die Al-Qaida-Leute vom Glauben abgekommen. Und dann für die Konservativen sind die Städte. Und die Konservativen sind die Salafisten und die Wahhabisten vom Glauben abgekommen. Also, Geile ist, ich habe da mal so einen syrischen Bürgerkrieg, da gibt es ja Al-Nusra und was weiß ich, wie sie alle heißen, diese Spasten da. Und das ist ja nicht mal so, du hast ja gerade das gesagt, ja, das sind kein, was der IS macht, das ist scheiße. Und die begründen das ja nach dem Koran, weil die sagen, man darf ein Kalifat erst sozusagen aufstellen in einem Land oder über mehrere Länder, wenn dort Frieden herrscht sozusagen. Und deswegen ist zum Beispiel für die Al-Qaida theologisch gesehen der IS schlecht. Das ist nicht einfach nur so, wie viele denken, ja, das ist einfach nur ein Gegenpart von denen, eine Konkurrenz. Nee, die begründen das theologisch. Genau, die Grundlagen von all dem, was sie machen, sind theologisch. Der IS begründet praktisch jede einzelne Tat mit irgendwelchen Stellen im Koran oder in den Hadithen. Es ist alles theologisch. Religion ist das Herzstück von dieser gesamten Geschichte. Ich meine, Saudi-Arabien als Staat wurde von einer Gruppe wie dem IS gegründet. Keine Ahnung. In den Anfangsmonaten vom IS hatte Saudi-Arabien mehr Enthauptungen wie der IS. Und ich dachte mir noch, oi, das ist aber viel Trommelwirbel um den IS. Ich meine, guck dir mal die Todesstrafe oder die Strafen an und dann vergleich die mal mit dem IS zwischen Saudi-Arabien. Da gibt es nur Unterschiede zwischen, kriegst du jetzt 1000 Peitschenschläge oder wirst du gleich umgebracht. Ja. Und komischerweise ist es bei Saudi-Arabien teilweise sogar krasser. Ja. Seit vielen Jahren ausüben, ausführen und ich rufe einfach auf und werbe dafür, dass wir ein Stück weit das auch achten und entsprechend mit einem nicht Wohlwollen, aber mit einer, ja, mit einer Kultur der Anerkennung auch versehen. Ich meine, die Sicherheitsdebatte, die muss auf jeden Fall besprochen werden. Das wurde ja, ist ja auch in mehreren Reden jetzt schon angeklungen. Ob das gleich als Vorwurf zu werten ist, das will ich jetzt mal nicht kommentieren. Frau Ischig, Sie haben jetzt, Sie wollen unbedingt noch was loswerden und dann geht es weiter. Genau, ich lasse Ihnen jetzt kurz das Wort. Ja. Genau, auf die Frage der Repräsentanz wollte ich auch nochmal eingehen, weil Sie uns beide gefragt hatten. Weil ich finde, das ist eine sehr vielschichtige Frage. Ich kann sie ehrlich gesagt nicht mit Ja und Nein als unorganisierte Muslimin beantworten. Ich möchte das ganz plastisch machen. Also wenn ich bin ansässig in Paderborn in eine Moscheegemeinde gehen möchte, dann suche ich eine Moscheegemeinde ein, erstmal auf, die sunnitisch ist, weil ich der Confessio der Sunniten angehöre. Und ich suche diese Moschee auf, weil ich gemeinschaftliches Leben, religiöses gemeinschaftliches Leben erleben möchte. Also Orthopraxie findet in der Moscheegemeinde statt. Wir feiern dort, wir lesen Koran, wir beten gemeinsam und so weiter und so fort. Aber ich suche mir genau diese Moschee nicht aus, weil der eventuell per Zufall im Dachverband Zentralrat der Muslime organisiert ist und ich die religionspolitischen Äußerungen von Ayman Masih im Fernsehen so toll finde. Das wäre genauso, wie wenn ich sagen würde, ich werde Katholikin, weil die Äußerungen des Papstes Franziskus, möge Gott ihm ein langes Leben schenken, mir so toll gefallen, weil die politischen Dimensionen auch meiner politischen Präferenz sozusagen entsprechen. Nein, ich werde Katholikin, weil ich sage, ich kann mit diesem Textverständnis der Protestanten und mit dem Luther nichts anfangen. Aber das ist die eine Ebene, zu sagen, warum suche ich eine Moschee? Der Islam ist sowohl eine Religion als auch eine politische Ideologie. Ja. Ich meine, der Islam geht aus von der Figur von Mohammed, die eine historische Figur war, die damals Feldzüge geführt hat und Land erobert hat und seine Gefolgschaft dazu angehalten hat, es ihm im Grunde genommen gleich zu tun, auch über seinen Tod hinaus. Und der Islam wurde dafür ausgelegt, Krieg zu führen. Ja. Dschihad ist das höchste Ding, was der Islam macht. Ja, und was noch viel wichtiger ist, mich kotzt es so total an, wenn man irgendwie den Islam gleichsetzt mit allen abrahamitischen Religionen. Ja, weil der Koran ist die wörtliche Überlieferung. Die wörtliche, das ist ja bei der Bibel und der Tora nicht der Fall, weißt? Und die tun dann immer so, ja, Religion, Interpretationssache, bla bla bla, weißt? Und dann kann man das so und so hinbiegen. Ey, aber mal ganz ehrlich, du liest da halt manchmal Sachen und ich meine, guck dir mal an, warum sind denn die ganzen muslimischen Länder so abgefuckt? Weil du es theologisch müsstest du das ausblenden, was da teilweise drin steht, über Frauen, über Homosexuelle, über Atheisten und so weiter. Also es ist totaler Blödsinn. Ich meine, es macht halt einen Unterschied, ob die Figur, die du hast, von Anfang an eine Art Warlord war und eigentlich mit dem Verlauf der Zeit immer schlimmer wurde und immer brutaler wurde, oder ob du halt wie in der Bibel vorher diese vollkommen barbarischen Stellen hast und dann kommt irgendwann diese Art Hippie-Heilsfigur und die hebt das dann zumindest für die moderaten Christen heutzutage auf. Es gibt grundsätzliche Unterschiede zwischen den beiden Religionen und es ist wesentlich schwieriger auch gerade für die Muslime eine geschichtliche Figur wie Mohammed umzudeuten als für die Christen eine Figur wie Jesus, die vermutlich niemals existiert hat. Die ich eigentlich nur eine mythologische Figur ist. Ja, klar. Ich meine, wie Sam Harris halt auch sagt, im Christentum hat man halt irgendeinen Hippie, der gekreuzigt wurde. Und Mohammed war halt das genaue Gegenteil. Der war eigentlich mehr so wie Genghis Khan. Ich meine, stellt euch mal vor, heute wird es noch Wikinger geben. Und die würden dann so sagen, so, ja, nach Valhalla, da komme ich. Oder sagen wir mal so, es gibt diesen Wikinger-Extremismus, weil die sich alle, weil die Leute umbringen wollen, damit sie nach Valhalla kommen oder was auch immer, ja. Und dann kommt hier der, was weiß ich, der Fettsack, aber als Wikinger, wie heißt denn der Türke da, keine Ahnung. Masek, und dann, Masek, keine Ahnung, ich hasse ihn, ne. Und dann kommt halt so ein Hippie-Wikinger und sagt so, nee, das muss man anders interpretieren. Damals im geschichtlichen Kontext war das ja nun mal anders. Bla, bla, bla. Also ich weiß nicht. Und was ich noch viel schlimmer finde, die Leute kaufen das einfach ab, weil sie einfach schon die Prämisse haben, sich nicht einfach anzugucken, wie sieht denn das theologisch aus, sondern einfach nur, okay, das ist friedlich, Punkt. Also jetzt suche ich mir mein Argument aus. Und 90% von dem, was Masih macht, ist einfach nur, die Reaktion auf die barbarischen Taten von den Extremisten dazu zu nutzen, sich und seine Religionsgemeinschaft als Opfer hinzustellen. Das ist praktisch alles, was er macht. Der hat ja dann noch diesen fucking Artikel dazu geschrieben, wie irgendwie nach dem Berliner Anschlag irgendwie, da wurde irgendwie eine Muslima bespuckt, sagte sie, was ja auch, also was ich schon extrem in Zweifel stelle, nach dem, was herausgekommen ist bei vielen der Sachen, die nach der Trump-Wahl gesagt wurden von Muslimen in Amerika. Und das propagiert er da praktisch als eine Art, wir sind die armen kleinen Opfer, gebt uns Privilegien. Das ist sein Endgame. Gebt uns Privilegien. Wir sind die neuen Juden und das wollt ihr doch nicht. Das hat er wortwörtlich gesagt. Wortwörtlich die Situation jetzt mit der Situation unmittelbar vor dem Holocaust verglichen, in diesem ersten Debate-Ding. Das ist immer noch weißt du, was witzig ist? Nach dem Charlie Hebdo-Anschlag oder den in Paris dann im November, ich weiß gerade nicht, habe ich ein Video von Pierre Vogel gesehen, wie er mit irgendeinem anderen Hurensohn daneben saß und die so total zusammengekaut, so, wir haben so Angst, oh mein Gott. Weißt du, nach dem Anschlag, das ist so seine erste Reaktion, damals 1932, die Juden, da fing es schon an und ich fühle mich so wie die Juden. Weißt du, ich denke mir so, Alter, sag mal, bist du eigentlich behindert oder so? Währenddessen hatte Vogel Kontakt zu diversen jetzigen IS-Terroristen, zum Beispiel zu Desodoc, diesem Rapper, der nachher zum IS ging, oder zu dieser, wie hieß nochmal die Kleine, die, ich glaube Anfang des Jahres oder kurz, also Anfang 2016, Ende 2015 diesen Polizisten abgestochen hat. Er versucht hat abzustechen. Sie hat die Messer in den Hals gerammt. Zu diversen Leuten, die später Terroristen wurden, ja klar, das ist alles einfach nur ein großer Zufall. Das ist auf keinen Fall irgendwie ein Knotenpunkt, der auf jeden Fall, der damit sympathisiert mit diesen Ideen von dem kriegerischen Dschihad und so weiter. Das ist halt eigentlich echt schon so intellektuelle Faulheit, einfach da zu sitzen und zu sagen, nee, das zählt nicht dazu. Nee. Anstatt mal das zu sagen, sollte er sich hinstellen und mal beantworten, wie es dazu überhaupt kommt, dass es im Islam eben überhaupt eine Möglichkeit gibt, extrem zu sein. Was ist denn bitte in der Schrift so drin, was dazu aufruft? So, wie begründen das die Extremisten, was sie tun mit dem Islam? Ja, er instrumentalisiert das ja komplett und er hat das ja quasi gerade schon gesagt, was er für den Ursprung von dem Extremismus hält, nämlich halt eben die mangelnde Anerkennung. Und die mangelnde Anerkennung. Ja, die Leute in Pakistan, die haben ihren muslimischen Glauben anerkannt. Trotzdem ist der Bürgerkrieg in Afghanistan um Jahrzehnte verlängert, weil andauernd aus Koranschulen aus Pakistan Leute nach Afghanistan kommen und den scheiß Bürgerkrieg in die Länge treiben. Da hat man noch alles, was man will. In Pakistan, da ist Kinderpornografie nicht illegal, da kannst kleine Kinder heiraten, da ist alles muslimisch, weißt du? Komplett. Das haben sich die vom Anschlag vom 11. September wahrscheinlich auch gedacht, als sie gerade im Vorlesungssaal saßen und ihre 1- zurückgekriegt haben. Dann so, oh, ich werde gehasst in diesem Land. Allahu Akbar. Ja, das ist die alte Argumentation von irgendwie, der Islam ist friedlich und wenn du was anderes sagst, dann werden die Muslime zu Extremisten und töten dich. Also hier ist halt das Ding, okay? Hier ist halt das Ding. Wenn du damit deine Religion, dein Glaube, dein Gehirngespinst Realität werden kann, die gesamte Welt verändern muss, damit es stimmt, liegst du wahrscheinlich einfach falsch. Okay, das ist Induktion und nicht Deduktion von der Realität, die uns hier halt umgibt. Ja. Anstatt zu sagen, das und so muss sein, ja, sollte man doch einfach mal damit arbeiten, was jetzt gerade existiert und vielleicht mal einsehen, vielleicht kann es ja sein, dass meine Religion doch nicht so toll ist, wie ich glaube, dass sie toll ist. Für ihn endet das in dem Begriff Extremismus. Es ist Extremismus, Ende der Diskussion. Und Extremismus gibt es überall, da kann er Beispiele anführen von, hier, es gibt auch Christen, die irgendwie Leute töten wegen ihrem Glauben, das sind die Rechtsradikalen und so weiter. Und es gibt das überall, das hat nichts mit der grundlegenden Ideologie, in der die Leute extrem sind, zu tun. Es ist einfach Extremismus. Ja. Und das ist aber die zentrale Aufgabe eines Dachverbandes, einer Religionsgemeinschaft, nämlich genau diese Dienstleistungen hier zu ermöglichen. Wenn ich politisch Religionspolitik machen möchte, dann trete ich in eine Partei ein, was ich auch bin. Aber was ich sagen muss, und das ist, wo ich sage, sie repräsentieren mich auf gar keinen Fall, ist eine Konsequenz gewesen, dass es das Aktionsbündnis muslimischer Frauen. ganz kurz, du hast gerade den Link geschickt mit diesem islamischer Feminismus. Und da finde ich eine Stelle, die, das ist wieder genau das, so, oh, der böse Westen. Kann ich das mal kurz einblenden? Ja, kannst kurz machen, bei Auslegung und Deutungshoheit. Das ist genau wieder das, der böse Westen. Der böse Westen, wenn der nicht wäre, dann wäre im Islam, weiß nicht, dann gäbe es kein Gender Pay Gap mehr und sowas. Dann wären alle Frauen Astronauten mit Kopftuch wahrscheinlich um den Helm um und so. Das ist so ein Blödsinn. Der böse Westen ist halt das Lustige. Die emanzipierte Lesart des Korans stößt bei der muslimischen Community auf ein gemischtes Echo. Mhm. Während sie einerseits Unterstützung und Offenheit findet, sind auch Vorbehalte zu hören, die sich mit dem Begriff Feminismus verbindet. Und jetzt, ein Begriff der Assoziation weckt an die 68er, an eine provokationsfreudige und auch oft antireligiöse Skepsis, eine westliche Grundhaltung, die nun, so die Befürchtung, dem Islam übergestülpt werden sollte. Nein, das kann nicht sein. Das Ding ist halt, ich weiß nicht, weißt du, in den Ländern, wo der Islam sich frei und voll entfalten kann, das sind nicht unbedingt Länder, wo du gerne hingehst zum Leben und wo auch die Bürger selber keine Lust haben, dort zu bleiben. Ja, das stimmt. Und teilweise gibt es auch, guck mal, zum Beispiel Bosnien und Albanien. Das sind über 90% Moslems. Aber weißt du, was die als Moslem macht? Die sind beschnitten und trinken und essen kein Schweinefleisch. Die bockt das gar nicht, ja? Das ist denen scheißegal, weil die Religion schon so weit zurückgedrängt haben in ihr alltäglichem Leben. Weißt, das ist so wie hier, wenn einer sich Christ nennt und keine Ahnung, einmal zu Weihnachten in die Kirche geht, weißt? Ja, aber überall, wo das gelebt wird, das, ich meine, da kannst du ja auch die Abtreibungsdebatten nehmen in Amerika oder in Polen. Ja, woher kommt es wohl, dass Leute das verhindern wollen? Weil es verfickt nochmal Katholiken sind und die katholische Kirche sich dagegen ausgesprochen hat. Ja, genau. Frauen gibt. Keiner der Verbände hat kaum die Wünsche, die Bedürfnisse von muslimischen Frauen in Deutschland eigentlich angesprochen, auf keiner politischen Ebene. Und das war auch der Ausgangspunkt sehr aktiver muslimischer Frauen in Deutschland. Eine weitere sitzt auch, Aytan Kılıçarslan von der DİTİB, Amina Tyson haben wir hier sitzen, Frau Köhler war genauso mitbeteiligt, dass man gesagt hat, wir brauchen einen Verein, der lobend erwähnt. Als jemand, der sich eingesetzt hat. Nochmal, was? Hat sie gerade jemanden von der DİTİB lobend erwähnt? Habe ich das richtig mitbekommen? Ja, was ist DİTİB? Die im Grunde genommen die türkische Vereinigung, die eigentlich Islamismus in andere Länder tragen soll, von der türkischen Regierung finanziell. Die zum Beispiel Imame in Deutschland stellt und Predigtinhalte vorgibt. Ah, genau. Die haben auch bei mir an der Uni irgendwie als einer der ersten in Deutschland kam jetzt irgendwie islamische Theologie studieren. Also fast so behindert wie Gender Studies. Und da haben die nämlich auch, jetzt fällt es mir ein, auch diesen Lehrplan beeinflusst. Also Nordrhein-Westfalen hat die bildungspolitische Zusammenarbeit mit der DİTİB aufgegeben, weil die sich halt nicht an Absprachen gehalten haben. Ich frage mich, ob man islamische Theologie mit Gender Studies im Nebenfach studieren kann. Sicher. Muss nur Millennial genug sein. Das ist ja total easy. Dann schreibst du auf einen großen Zettel, der Westen war's, und dann hast du schon promoviert. Auch lustig, wie sie hier irgendwie vertritt nach dem Motto, wir müssen die Interessen der muslimischen Frauen vertreten. Wann genau hat diese Person irgendetwas zum Beispiel zu den, ich glaube, wir haben jetzt mittlerweile ungefähr 40 Ehrenmorden im letzten Jahr, irgendetwas dazu gesagt? Ich glaube, die muslimischen Frauen haben ein Interesse dafür, nicht abgeschlachtet zu werden von ihren eigenen Familienangehörigen, weil sie, keine Ahnung, was mit einem Mann hatten, der denen nicht passt. Was genau meint sie dann damit? Die Interessen im Sinne von irgendwie, ich werde schief in der Bahn angeguckt, weil ich ein Kopftuch trage. Irgend so eine Scheiße, die das fucking Narrativ füttert. Ja, ja, da habe ich aber auch schon gelesen, dass türkisch genug und sowas. Nee, also da habe ich auch schon gelesen, dass wenn du schief angeguckt wirst, dann ist das Islamophobie. Und wenn die Leute nett zu dir sind, dann sind sie extra freundlich zu dir und dann ist das auch Islamophobie. Okay, aber wenn ich schiele von Natur aus und jemand immer schief angucke, dann ist doch Zeichen von Islamophobie, ganz klar. Das ist ebelist zu sagen, dass ich jemanden schief angucke. Sie haben ja wortwörtlich am Anfang schon Komplimente unter Islamophobie gepackt, im Grunde genommen. Sie, also, Sie sprechen aber ziemlich gut Deutsch. Das ist jetzt schon Islamophobie. Aber wenn dann irgendetwas Negatives kommt, natürlich auch Islamophobie. Naja, also, das ist halt eigentlich so eine ziemlich große Schiene. Wahrscheinlich kommt das aus der Soziologie. So diese kritische Theorie, so die Überlegung, dass ja alles einfach kritisiert werden muss, kreuz und quer, um den Westen und den Kapitalismus lahmzulegen und keine Ahnung, egal. Was ich meine ist, dass ja Anita Sarkeesian so sehr, wie sie unbeliebt ist, trotzdem echt einfach die Wahrheit gesagt hat, als sie gesagt hat, dass alles sexistisch, alles rassistisch ist und man muss alles hervorheben und betonen. Was ich total geil finde, ich weiß nicht, ob ihr diese Femme-Aktivistin, ich glaube, die Haupt-Femme-Aktivistin in Deutschland, Sana Ramadani, kennt ihr die vielleicht? Die ist Albanerin, kommt aus Mazedonien und die spricht sich im Vergleich zu allen anderen Feministinnen hier in Deutschland total gegen den Islam aus, weil sie halt sagt, dass der Islam unhaltbar ist mit feministischen Idealen und die wird nirgendwo eingeladen, sie ist islamophob und so eine Scheiße, aber das kam dann erst, nachdem sie sich deswegen geoutet hat, ja, davor fanden sie alle geil, aber nachdem sie was gegen die Religion des Friedens gesagt hat, dann ist es nicht okay. Okay, aber inwiefern kann man da von Vielfalt sprechen, wenn man nicht in der Lage ist, schon den entferntesten Kritiker von seiner eigenen Bewegung mit einzuladen? Was für eine Vielfalt ist denn das? Ja, oh cool, wir haben Zombies in 37 verschiedenen Farben und Geschlechtern. Nice. Denken aber genau dasselbe und man kann sie alle fragen, sie werden genau dasselbe sagen. Oh yeah, nice. Wenn die von Vielfalt sprechen, sprechen sie eigentlich von sich selber. Wir sind die Vielfalt, die ihr braucht. Wenn man das positive Label auf uns selber projiziert. Ja. Das Lustige eigentlich am Begriff Islamophobie ist, dass er eigentlich hervorging von den Islamofaschisten, die beteiligt waren an der Revolution im Iran, die im Grunde genommen dann nachher den Iran zu einem islamistischen Staat gemacht haben. Dass er da im Grunde genommen verwendet wurde als ein Begriff, um jegliche Kritik an diesem Islamismus zu unterdrücken. Ich meine, es ist extrem lustig, dass das jetzt irgendwie hier verwendet wird von diversen Leuten, die sich liberal nennen und SJWs, die das irgendwie als Zeichen ihrer Toleranz verwenden. Das Lustige am Iran ist halt auch, dass damals die Revolution nicht möglich gewesen wäre, ohne das Bündnis mit den Linken. Und die Linken haben da einfach mal ein Auge zugedrückt, meinten, ja, wir spielen mit dem Islamisten machen wir jetzt einfach mal einen Deal und dann gucken wir mal, wo das hinführt. Und man dann hat ja gesehen, alle in den Knast gelandet. Ja, alle in den Knast. Und man hat ja gesehen, wo es hingeführt hat. Aber Iran ist das Versagen von Linken, sich differenziert mit dem Islam und der eigenen Unterdrückungslogik der Ideologie auseinanderzusetzen. Also man kann auch links sein, ohne dass man den Islam toll finden muss. Das will ich dann nur so betonen. Also, was ich bei der Bitch da jetzt was mir da total auf den Sack geht, und das hörst du immer wieder. Alle Menschen in Deutschland, die in der Geburtsurkunde Islam drinstehen haben als Religion, sind automatisch Muslime, weißt? Das sind halt die Rattenfänger, weißt? Weil ich auch viele kenne, gerade nicht nur bei Albanern, auch bei Türken, die sind mehr eigentlich Atheisten, aber die können sich halt nicht outen, weil das ist halt ein No-Go. Das ist halt wie damals bei der Großelterngeneration in Deutschland, wenn man gesagt hat, man ist Atheist. Und so ist es ja auch mit Migranten jetzt, weißt? Aber nee, alle 3 Millionen türkischstämmigen Leute in Deutschland sind automatisch auch Moslems. So ein Bullshit. Ja, es ist auch komplett. Also die Bedürfnisse und Belange von muslimischen Frauen in Deutschland eintritt. Und ich war zwar als Einzelperson vertreten, aber habe eigentlich immer wieder versucht, eine gewisse Stimme für diese Frauen zu sein. Und die sowohl organisiert als auch nicht organisiert sind. Aber zumindest habe ich den Eindruck, dass man diesen Frauen auch mal eine Stimme geben konnte auf der Islamkonferenz. Sie will eine Stimme für die Frauen sein, während sie ein Symbol von uralter Frauenunterdrückung trägt, welches heute noch verwendet wird, welches heute noch Frauen aufgezwungen wird unter der Androhung von sexueller Gewalt oder dem Tod. Also ich will ja irgendwie der Repräsentant der Juden sein, während ich ein Hakenkreuz auf der Brust trage. Du Buddhist? Du bist buddhistische Präsentation. Ein Blick auf die Uhr verrät, dass die Zeit tatsächlich verrennt. Wir sind auch zeitlich ein bisschen in Verzug. Ich würde jetzt einfach mal entschließen, dass wir das ein bisschen nach hinten schieben, das Ganze, und die Diskussion bis 12 Uhr, mindestens 12.10 Uhr dauern wird. Sonst komme ich meine ganzen Fragen hier gar nicht mehr los, die ich unbedingt heute noch loswerden möchte. Herr Bundesminister, Sie wollten jetzt auch gerade noch mal reagieren. Ich weiß nicht, ob Herrn Merzijek oder separat. Nein, zu der ganzen Debatte, das zeigt erstens, wie wertvoll die Deutsche Islamkonferenz ist, wenn ich das hier höre. Und zweitens, dass wir nie davon ausgehen können, dass es eine Zusammensetzung ohne Streit gibt. Das ist nämlich Widerspiegelung der Gesellschaft in Deutschland. Warum soll denn die Deutsche Islamkonferenz besser sein als der Rest der Gesellschaft? Ja, wir haben eine gewisse Streitkultur oder so, aber das ist ganz normal. Deswegen finde ich das eher anregend, was wir hier erlebt haben. Ich möchte allerdings umgekehrt auch sagen, die Organisationen gehört nicht zu Deutschland. Sind nun mal so, wie sie sind. Aber sie sollten auch nicht so empfindlich sein. Wenn man Kritik einer Organisation übt, dann heißt es gleich, naja, die Kirche irgendwie mögt uns nicht, fehlt die Anerkennungskultur. Wissen Sie, ich bin Mitglied der Christlich-Demokratischen Union. Die Rolle meiner Partei wird jeden Tag in Frage gestellt. Sind wir noch eine Volkspartei überhaupt? Das Gleiche erleben Sozialdemokraten. Und ich muss aushalten, dass Leute meine Mitgliedschaft und überhaupt die CDU Deutschlands in Frage stellen. Und trotzdem bin ich ein stolzes Mitglied dieser Partei. Und so ähnlich müssen das Ihre Organisationen auch aushalten, wenn kritisch diskutiert wird. Der Christen und deswegen nicht so Mimosen, wie sie ihre Religion auszuleben haben. Ach, wie herrlich. Ich stimme ihm vollkommen zu in dem, was er sagt. Das ist dann so, da hört sich so an, wie hier diese Microaggressions ausgetauscht werden und so. Ich bin bei der CDU. Hast du es gesehen? Ich habe dauernd nur auf ihre Fresse geschaut. Ja, ja. Also von dem, was man halt sieht, ja, von dem, was man halt sieht, leider. Und als er dann angefangen hat, das mit der Man muss Kritik aushalten, da ist er von diesem Lächeln so, hihi, danke schön, zu diesem, ne, Kufar stirbt. Oh, da fliegen mir gerade im Herzen zwei Flugzeuge in World Trade Center rein, wieder hier, was geht ab? Du erkennst uns nicht an, unser Leid. Ja, ich finde es auch lustig, dass er seine Parteizugehörigkeit mit deren Religionszugehörigkeit vergleicht. Sprich Bände, oder? Und macht euch mal keine Sorgen, der baut gleich noch ein paar Böcke, damit der ganze gute Eindruck von gerade wieder weg ist. Na, Moment, ich spoiler doch mal nicht wieder. Ja. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, ich wäre gerne mal Mäuschen bei den Vorgesprächen. Ich glaube nämlich, dass die Vorgespräche der Verbände vor unseren Runden das Spannendste ist, was es überhaupt gibt. Manchmal höre ich, kriege ich dann so von meinen Mitarbeitern, oh, das wird ganz schwierig, die sind sich gar nicht einig und es kommt nichts raus und es wird furchtbar streitig. Und dann sitzen wir da und dann geht es doch irgendwie. Irgendwo merke ich, da ist so eine kleine Tabuzone, da frage ich besser nicht nach, dann frage ich extra nach und siehe da, irgendwie kommen wir da zum Ergebnis. Also die Vorgespräche streitig untereinander, die haben auch einen Wert in sich und das finde ich sehr gut. Dritter Punkt zu den Einzelpersonen. Wir haben Einzelpersonen jetzt auch in der dritten Phase, nur nicht im Lenkungsausschuss, aber bei der praktischen Arbeit. Und bei den Einzelpersonen ist es eben so, ich habe ja die zweite, habe sie auch berufen, ich habe bei der zweiten Islamkonferenz auch Einzelpersonen berufen. Aber erstens habe ich ein ungutes Gefühl dabei. Warum berufe ich ihn und nicht sie? Was ist das eigentlich für ein Verständnis, dass der Minister sagt, die Einzelpersonen gehören dazu oder nicht? Das ist eine Auswahlentscheidung des Ministers, das ist ein Problem. Und dann kommen die Verbände und sagen, das hätten wir nicht so gerne und so. Also die Auswahl der Einzelpersonen ist doch ein Problem. So, das wollte ich sagen. Und das muss ich auch mal sagen, wenn dann sozusagen die Interviews vor der Islamkonferenz für manche Einzelpersonen das Wichtigste sind, um Wirkung zu erzielen, dann haben wir auch wenig gekonnt. Und das war auch ein Punkt bei manchen Einzelpersonen, weswegen wir das anders gemacht haben. Wenn ich schon die Verbände kritisiere, muss ich auch die eine oder andere Einzelperson diskutieren. Also lange Rede, kurzer Sinn, das wird immer eine streitige Diskussion bleiben und das gehört aber auch dazu. Das Wichtigste ist, dass wir uns um die Sache bemühen Und nicht nur die Frage, wer gehört dazu und wer hat wie viel Redezeit und wer darf dabei sein. Und müssen die erst das sagen, bevor sie dabei sein dürfen und so. Das ist irgendwie nötig, okay. Aber wenn wir das überwunden haben, dann müssen wir auch über die Sache reden. Und da sind wir, glaube ich, nicht so schlecht. Wir reden auch über Sicherheit, da kommen sie noch. Wir sagen doch immer, wir haben menschenbezogene Gruppenfeindlichkeit, die wir auslegen wollen. Das darf man immer nie vergessen, dass man miteinander gegen ein Thema ist. Also nicht, dass man sich dann denkt, so, oh mein Gott, man kritisiert die einzelnen Menschen, sondern dass man miteinander gegen ein Thema streitet. Und in dem Fall wäre das radikaler Islam oder inwieweit Islamismus sich in Verbänden versteckt. Alter, die TUS hat einen Doktor, also die Kopftuchbraut da, in islamischer Theologie, Alter. Und ihre Fachdidaktik. Was ist das? Mit was für einer Scheiße kannst du da noch... Ich verstehe die Welt nicht. Und da ist jemand vom Glauben abgefallen. Ja, aber... Es gibt heute die lustigsten Fächerkombinationen. Spätestens, wir hatten es ja vorhin schon seit Gender Studies so. Ende halt mit Kunstgeschichte und Gender Studies einen Abschluss machen kannst, der irgendwie einem Diplom nahe kommt. Okay. Ja, aber weißt, ich finde es so krass, die gerade so Theologie und sowas, ich kenne ja ungefähr die Zahlen, ich habe da neulich so eine Statistik gesehen, die islamische Theologie. Da wird so viel Geld reingepumpt, die Theologen, also die Christen, egal ob katholisch oder was weiß ich da, die verstehen das gar nicht. Warum kriegen die so viel Kohle? Weißt? Weil halt, ja, man ist dann halt kein Nazi mehr, wenn man den schönen Moslems noch Kohle gibt. Ja, schon. Also dabei bietet uns doch Saudi-Arabien an, auch Moscheen zu bauen. Dann heißt dieses Kohle geben an Gruppen von Leuten, damit man seine Sünde los wird, nicht irgendwie so ein total altes, bekanntes Konzept, was halt total schwachsinnig ist. Du meinst den Ablassbrief, ja. Ja, de Maizière ist Katholik, genau. Gutes Gewissen kaufen. Also das hat man auch nach dem Terroranschlag in Frankreich gesehen. Das Erste, was man hört, ist, wir brauchen Islamunterricht. Weißt du, hä? Was labert ihr da? Warum braucht man jetzt Islamunterricht? Nicht mal in allen Ländern gibt es nicht mal verpflichtenden Ethikunterricht, ja? Und Ethikunterricht kann ja Religion auch mit einbeziehen. Warum braucht man ja verfickt nochmal für 3% maximal der Bevölkerung auf einmal ein ordentliches Schulfach? Ja, da musst du ja die Leute ausbilden, du brauchst ja den Studiengang, du brauchst Dozenten und was weiß ich. Das ist ja ein Haufen Kohle, wenn du ein neues Schulfach einführst. Aus dem gleichen Grund, aus dem du jetzt auch 74 Toiletten auf jedem Trakt brauchst. Weil sich jemand überlegt hat, damit kann man in irgendeiner Form Geld verdienen. Ob das jetzt ein Zentralrat der Muslime ist oder das queer-lesbische Studienreferat, das irgendwie die Kohle einsackt. Es wird sich immer jemand finden, der ein ganz dringendes Bedürfnis hat, sobald er merkt, dass es irgendwie da auch ein sicheres, trockenes Plätzchen für ihn gibt. Ja, aber also, ist das kann Leute aus dem Kalifat einfliegen, die da den Unterricht machen oder so. Ja. Religionsunterricht ist das einzige Schulfach, was im Grundgesetz drin steht. Bäh. Hört drauf, wir sollten es ja noch ein bisschen öffentlicher tun. So, Professor Dr. Rohr, jetzt wollen Sie wahrscheinlich auch noch mal reagieren und dann bin ich aber an der Reihe. Darf ich einen kurzen Brückenschlag versuchen, trotz aller Gegensätze, die es sicher gibt? Ich glaube, man ist immer klug beraten, erst zu überlegen, welche Aufgaben habe ich zu lösen und dann mit wem. Manche Aufgaben kann man nur lösen mit Organisationen. Das gibt unser Religionsverfassungsrecht so vor. Das heißt, wenn man da ran will, muss man sich organisieren. Und dann haben wir andere Aufgaben, wo man eine breite Palette von Leuten braucht. Um es konkret zu machen, wir haben hier in Berlin Untersuchungen gemacht, Imame befragt, wie sieht's aus in eurem Alltagsleben. Viele sagen, wir sind völlig überfordert mit Familienkonflikten. Und manche, die das gut machen, wissen dann zum Beispiel, wenn es da psychische Probleme gibt, da brauche ich jetzt eine psychologische Beratungsstelle und komme als Imam vielleicht nicht mehr weiter, gut das zu wissen. Und vielleicht sitzen auch dort Musliminnen oder Muslime, die aus ihrem religiös-ethischen Impetus heraus was tun, oder auch andere. Das heißt, wir brauchen, glaube ich, die Vielfalt von Kompetenz am Tisch. Und dann, wie gesagt, je nachdem, in welcher Konfiguration, ich verstehe schon, jetzt werden gerade die Claims verteilt. Problem. Wer entscheidet dann, wer kompetent ist? Ich. Ah, learning by doing. Auch, manchmal gibt es auch Vorgespräche am Telefon und ähnliches mehr. Es ist immer schwer. Es ist, glaube ich, auch ein Stück Normalität. Wenn Claims verteilt wird, wenn es um Geld und Posten geht, in meiner Kirche wird es dann immer ein bisschen unheiliger als bei anderen Fragen. Ich glaube, den Muslimen bleibt das auch nicht erspart. Entscheidend ist doch, dass man von der Sache her denkt. Wo gibt es wirkliche Aufgaben? Was kann man der nachwachsenden Generation bieten? Wie kann man dem Extremismus auf allen Seiten entgegentreten? Und dann brauchen wir die Koalition der Gutwilligen. Wir wollen dieses Podium auch nutzen, um über die Anerkennung als Religionsgemeinschaft zu sprechen. Herr Masiek, das ist eine Frage an Sie. Es gibt auf der einen Seite die Anerkennung als Religionsgemeinschaft und dann ist auch noch der Körperschaftsstatus im Raum. Warum ist Ihnen das so wichtig, diesen Körperschaftsstatus zu bekommen? Was versprechen Sie sich eigentlich davon? Wenn es geht, relativ kurz, weil es gibt noch ganz viele andere Fragen. Was heißt wichtig? Das ist ein verbrieftes Recht des Grundgesetzes. Das ist nicht etwa eine Dreingabe, die jetzt ein Minister oder eine Regierung erstellen kann, sondern die Gleichbehandlung und Gleichberechtigung der Religionsgemeinschaft ist ein verbrieftes Recht des Grundgesetzes. Und das ist ein Anspruch, was die Muslime haben. Das ist ein Recht. Das ist ein Recht. Und sie wollen sie wählen bisher einen Weg der Kooperation und nicht der Konfrontation. Konfrontativ wäre es beispielsweise, wenn wir das rechtlich einklagen würden oder wenn wir nur über die juristische Schiene das machen, sondern wir gehen den Kompromiss. Die Muslime wählen einen Weg der Kooperation. Die Muslime. Welche die hier Terroranschläge verüben oder die seinem Verein da angehören oder was? Die Muslime. Er spricht auch von denen, als wenn es diese Einheit gäbe. Als wenn das irgendwie diese Einheit der Muslime wäre, die mich mit einem übergeordneten Verstand denkt und die ja im Grunde genommen so ziemlich seine Überzeugungen und seine Handlungsweisen widerspiegelt. Es geht um die muslimische Fraktion der Lkw-Fahrer auf Weihnachtsmärkte. Der Witz ist ja, der Zentralrat der Muslime, die haben ja, glaube ich, knapp über 30.000 Mitglieder, ja. Und Türken, türkischstämmige Leute in Deutschland machen ja, glaube ich, über 3 Millionen aus. Es gibt noch Araber, Albaner und was weiß ich, ja. Der ist eine Minderheit. Er ist eine Minderheit, kleine Minderheit, aber redet immer von, als wenn er alle vertreten würde. Weil wenn das rauskommen würde, dass es nicht so wäre, dann hätte der auch nichts einzufordern. Die vertreten sogar nur 10.000 nach Wikipedia. 10.000 nur? 10.000. Ja, also, guck mal, das ist doch ein Witz. Und die schreiben mit allen angeschlossenen Organisationen zusammen. Also, ja, die haben doch mal, wollt ihr mir sagen, dass 10.000 Leute eine viel zu kleine Testgruppe ist? Nein. Was? Für 5 Millionen. Oh! Wieder diesen Körperschaftsstatus halt haben und was damit verbunden ist, sind halt eben jede Menge Sachen, wie zum Beispiel eine ganz andere steuerliche Handlung von seinem Verein da, und dann kann er halt auch losgehen und sagen, die Leute, die jetzt hier bei mir arbeiten, die müssen alle hier bei mir Mitglied sein und solche Dinge. Also dieses ganzen Katalog, was halt die Kirchen auch alles kriegen. Irgendwelches Geld aus dem allgemeinen Steuertopf, irgendwelche Plätze in Rundfunkräten, lauter so ein Kram. Das ist alles das, was man mit irgendwelchen Staatsverträgen dann da irgendwie aushandelt, um dann halt so eine Körperschaft des öffentlichen Rechts irgendwie zu gründen. Aber er will es im Grunde genommen für sich pachten dann, für seinen Verein im Endeffekt. Ja, genau. Wir stellen uns seit 10 Jahren diesen Diskussionen, die sich in Teilen nicht geändert haben. Wir stellen uns diesen, auch wenn es für Sie vielleicht unangenehm erscheint, ich sage es nochmal, auch diesen Misstrauensdiskurs, den wir immer wieder erleben. Und ich stelle mich ja diesen Misstrauensdiskurs. Ich habe ihn nur einmal erwähnt, dass Sie das auch erfahren, in welcher Lage wir uns immer in dieser Situation befinden. Und wir erhoffen uns am Ende, dass wir mit Instrumentarien, dass wir mit Möglichkeiten, dass wir mit Ausstattungen, ähnlich wie bei den Kirchen, und wir erleben es gerade im Zuge der Flüchtlingsarbeit, wie notwendig das ist, wie wichtig das ist, ausgestattet sind, um hier unsere Arbeit zu leisten, um uns unsere Moscheegemeinden und unser Gemeindeleben mit den Dienstleistungen und auch religiösen Pflege und Seelsorge zu versehen, die es braucht. Und bisher, letzter Satz, sind gerade in der Ausstattung und in dem, was die Muslime all reingegeben haben, auch in dem, im Kontext von finanzieller Unterstützung, sind die Muslime seit 50 Jahren in Vorleistungen getreten. Sie haben all das, was vorhanden ist an muslimischer Infrastruktur, aus ihren eigenen privaten Schatulle bezahlt. Ja, das ist ja der Hammer. Die Modellflieger haben auch alle Modellflugplätze aus der eigenen Tasche bezahlt, du Arsch. Echt, wenn jemand ein Special Interest hat, hat da nicht der Rest der Leute für aufzukommen. Das ist bei der Kirche genauso falsch und deswegen fangen wir es jetzt nicht noch an, Moscheen auf Staatskosten zu machen. Genau. Was passieren muss, ist, dass die Kirchen, die christlichen Religionsgemeinschaften, ihre kompletten Privilegien verlieren und nicht, dass wir sie auch noch aus Prinzip dem Islam geben und seinen Anhängern. Ja. Also. Und eigentlich ist das schon ziemlich furchteinflößend, wenn da bei diesem Typ handelt es sich um einen Islamisten. Dieser Typ will, dass die Meinungsfreiheit eingeschränkt wird, um religiöse Empfindlichkeiten zu beschützen. Dass dieser Typ sich da hinsetzt und im Grunde genommen verlangt, auf einer riesigen Bühne verlangt, dass die Politik ihm in die Hände spielt dafür, weil es sein Recht ist. Digga, das ist doch irgendwie genau wie das, was Feministen machen, dass sie ja so stark sind, aber doch die Unterstützung von allen anderen brauchen, damit das funktioniert hier. Ja. So, diese deutsche Islamkonferenz da, die ist so stark und die ist so cool und die ist so richtig, dass sie unterstützt werden muss von ganz vielen anderen, damit das so irgendwie zu so und mal. Das Lustige ist, wenn die Feministen kommen würden und sagen würden, wir sind eine Weltanschauung, dann würde das sogar klappen mit dem... Halt's Maul, nein! Erzähl denen sowas doch nicht. dann könnten die wortwörtlich auch losrennen und sagen, wir brauchen jetzt einen Körper. Nein, können sie nicht. Kurze Frage, nur zum Verständnis. Bezeichnen die sich, der Zentralrat der Muslime Deutschland, als Sunniten oder für alle Moslems? Ich bin nicht sicher. Ich glaube, sie wollen für alle Moslems stehen. Also Masiq ist ein Sunnit auf jeden Fall. Okay, dann macht es ja schon von vornherein gar keinen Sinn. Also wie kann mit einem Schia-Moslem, der hat eine ganz andere religiöse Auslegung wie ein Sunnit. Ist doch Blödsinn, was der da labert. Das ist zu viel Vielfalt, praktisch. Warte, willst du sagen, dass die Absicht nicht im Kern steht, sondern was gemacht wird? Was? Was? Naja gut, aber ein Evangele würde sich ja nicht als Kathole bezeichnen lassen und umgekehrt. Also da herrscht schon ein gewisser Religionspatriotismus. Ich denke, das ist bei Schia und so nie nicht anders. Es ist ja eigentlich auch eine gute Sache, dass wir nicht hier irgendwie in Deutschland den Zentralrat der Christen haben, wo sich irgendwie alle vereinigt, wo irgendwer versucht, irgendwie für sich das Privileg zu beanspruchen, für alle Christen von allen Ausrichtungen zu sprechen und so weiter. Boah, aber Masi hat versucht, das sehen. Zu machen. Kannst du dir die Vielfalt vorstellen in dieser Runde? Ich weiß nicht, Masiq ist für mich, wenn ich den höre, also ich habe auch ein paar Videos zu denen gesehen, auch vom Shlomo das Video gesehen, und der hört sich an wie Razer Aslan in fett und schlecht. Ja, das sind immer die gleichen Drecksargumente, egal. Der Razer Aslan, der hat zumindest noch so ein bisschen Razer. Weißt du, der ist so ein bisschen so, der hat noch was, weißt du, der ist so und der ja, ist so, ich meine, vergleich die mal nebeneinander, die sehen ja irgendwie gleich aus, nur halt wie wenn Razer Aslan so einen fetten Anzug wie in dem Rammstein-Video halt anzieht, weißt du? Ja. Ja. Ich hab keine Lust. Oh Gott, das ist gut. Auf meinen Job. Art und die Gesellschaft und unsere Verfassung sieht nun mal vor, der Staat als neutraler Staat, dass er eben die religionsgemeinschaftlichen, weltanschaulichen Organisationen auch entsprechend unterstützt in ihrem Wirken und Arbeiten. Und das ist das Recht, auf das wir nicht verzichten wollen. Da mehr, nicht weniger und nicht mehr. Professor Dr. Roh, was die Integration des Islam ins deutsche Religionsrecht angeht, kennen Sie sich von uns allen hier wahrscheinlich am besten aus. Noch immer gibt es für das Erreichen des Körperschaftsstatus jede Menge Hürden. Dazu zählt einmal die Zeit, also der Zeitfaktor ist ganz wichtig, aber auch die Klärung der Mitgliedschaft. Wie soll es gelingen, den Islam rechtlich mit den Kirchen gleichzustellen? Wir haben, denke ich, doch recht klare Konturen, was das Religionsverfassungsrecht angeht. Ich darf auch erwähnen, dass eine Gemeinschaft da diese Anerkennung schon erreicht hat in Hessen und in Hamburg, nämlich die Ahmadiyya Muslim Jamaat. Es kann also funktionieren, das hat das deutsche Recht bewiesen. Im Übrigen rate ich sehr dazu, auch die Frage aufzuwerfen, was bringt denn dieser Status? Ganz gewiss ein Maß an öffentlicher Anerkennung, Teilhabe, aber er bringt auch einiges an Bürden mit sich. In vielen rechtlichen Kontexten braucht man ihn gar nicht. Da braucht man die Religionsgemeinschaft im jeweiligen Kontext, Stichwort Religionsunterricht und ähnliches mehr. Auch da ist es, glaube ich, geschickt, sich erstmal zu überlegen, was sind denn unsere Hauptanliegen inhaltlicher Art. Und auch da halte ich es für klug, sich auf Modelle, auf Übergangsszenarien einzulassen. Sie nennen das Kooperation statt Einklagen. Und ich finde das einen klugen Weg. Ich finde das einen klugen Weg, dass wir erstmal da loslegen. Auch der wird ja angegriffen von manchen, die sagen, die werden ungerechtfertigt privilegiert, weil sie noch nicht so konturiert sind wie die anderen, die warten müssen. Die anderen sagen, nee, wir haben es schon geschafft, der erkennt uns nur nicht an. Wir gehen da einen mittleren Weg. Wohl wissend, dass es in 20, 25 Jahren anders aussehen muss und anders aussehen wird. Aber wir lernen da eine Menge dazu. Und ich glaube, wir sind es gemeinsam vor allem den nachwachsenden Generationen schuldig, dass wir von den Inhalten her argumentieren, wie können wir ein friedliches Zusammenleben, wie kann man eine authentische islamische Religionsvermittlung im Rahmen des deutschen Rechtsstaats organisieren. Das sind doch die Kernfragen, die uns alle gleichermaßen umtreiben. Und da brauchen wir dann, glaube ich, Kompromissfähigkeit. Übrigens, Frau Ischik, ich bin Ihnen dankbar, dass Sie das Thema aufgeworfen haben. Oder auch Frau Al-Masra. Wir Männer neigen ja manchmal zum Gockeln und Frauen tendenziell weniger. Deswegen ist es, glaube ich, schon gut, dass Sie sich da eine starke Stimme verschaffen. Frau Al-Masra. Aha, sexistisch. Nur ganz kurz, der hat ja diese Ahmadiyya, wie heißt es nochmal, Muslim Jamaat genannt. Das ist eine muslimischer, wie waren das nochmal genau, ich glaube aus Indien irgendwie. Und die haben nicht nur einen Koran und die wie heißt die Scheiße nochmal, Koran und Hadithe, genau. Die haben noch von irgendeinem Spast aus dem 17. Jahrhundert, der auch Moslem ist, haben die auch noch Überlieferungen, ja. Und die haben halt diese Anerkennung in Hessen. Ich wette mit dir, dass die mit denen nicht könnten, weil die haben eine ganz andere Theologie haben, ja. Ich meine, natürlich funktioniert das, aber die können sich gar nicht leiden, die kommen gar nicht auf einen Nenner. Es sind wie Katholiken und Baptisten, weißt du, ja, aber sieben Tagesadventisten. Die wollen ja jeder ihr eigenes Ding haben. Das ist ja auch gar nicht geplant, quasi den Islam komplett in eine Organisation zu fassen. Also das sollte sicherlich klar sein. Ich meine, das ist ja mit den christlichen Kirchen auch nicht so. Und du wirst ja, aber er sagt ja, aber er sagt, du hörst ja immer wieder, die Muslime in Deutschland, wir Muslime, weißt du, als ob das so ein homogener Haufen wäre. Ja, das wird so gemacht, wie es gerade passt. Ja, ja, und erst, vor allem... Wenn es darum geht, dass du die Zahlen brauchst, dann sind es wir Muslime. Ja, ja, und der Witz ist halt, gerade im Islam macht es da keinen Sinn, weil du hast ja nicht sowas wie eine Kirche. Das ist ja Blödsinn, das sagen dir ja die Moslems selber. Weißt du, und dann flennt er rum, warum sie keine Körperschaftsscheiße haben. Ja, das liegt einfach daran, dass ihr nicht eine richtige Organisation habt, so ein Ding, so eine Institution, weil das in der Religion nicht so vorgesehen ist. Außer in einem Kalifat natürlich. Masiek will das für sich praktisch ausnutzen, um bei ihm halt die Macht zu konzentrieren. Ja, und den ganzen Einfluss, den das halt mit sich bringt für seine Organisation dann. Also, wie gesagt, da sind Sachen dabei wie Rundfunkradplätze und da hat er ja schon quasi von geredet, dass er sich da eigentlich in der Rolle sieht, dass man ihn da zu fragen hätte, was irgendwie gesendet wird zum Thema Islam. Aber eigentlich müsste ja schon gesetzlich es ausgeschlossen werden, dass die irgendeine Art von Einfluss darauf bekommen oder dass die anerkannt werden in dieser Weise aufgrund von den Sachen, die er vertritt, aufgrund von den antidemokratischen Werten, die er vertritt. Wenn er sagt, dass Islamkritik gesetzlich bestraft werden sollte, wenn sie eine bestimmte Härte erreicht. Naja, also ich meine, die entsprechenden Gesetze gibt es ja schon. Und also halt eben der Paragraph 166 StGB mit der Beleidigung von Weltanschauungsgemeinschaften, das ist ja auch so ein Ding, was so ausgelegt wird, wie es gerade passt. Ja, es ist halt so ein Gummiparagraf. Wenn es sich dann mal gegen wen richtet, der in der Öffentlichkeit beliebt ist, wie Frau Kebikus oder so, dann heißt es plötzlich von wegen, nee, war nicht so gemeint. Ist natürlich Meinungsfreiheit und so. Aber wenn es dann mal wieder gegen irgendwen geht, der sein Auto beschriftet mit irgendwelchen Sprüchen oder so, der jetzt nicht in der Öffentlichkeit steht, dann kann man auch die Härte des Rechts dann da anwenden. Und ich weiß auch, die einzige, also was ich halt zu dem Thema, ich habe mich ja schon politisch damit beschäftigt, das irgendwie zu ändern. Und was du dann da immer gesagt kriegst von irgendwelchen Juristen ist, ja, aber das Rechtsgut des öffentlichen Friedens oder der öffentlichen Ordnung, was da irgendwie geschützt werden soll. Das geht ja nicht darum, irgendwelchen Leuten irgendwas zu verbieten oder irgendwelche Meinungen von vornherein auszuschließen, aber der öffentliche Friede, so, wenn der in Gefahr ist, dann muss natürlich der Rechtsstaat da eingreifen. Genau. Das ist dann wiederum so, dass das im Klartext dann durchaus bedeuten kann, so, um jetzt dazu die Leute dazu zu kriegen, dann da noch mit dem Strafrecht drauf zu hauen, musst du vorher schon total ausflippen. Also du musst eigentlich auf die Straße rennen und rumbrüllen, was für ein schlimmes Unrecht dir hier widerfahren ist, weil irgendwer deinen Propheten gemalt hat oder so, um halt eben den öffentlichen Frieden damit zu gefährden, damit es dann hinterher heißt, so, ja, hier ist der öffentliche Frieden gefährdet, hier also kriegst du jetzt eine Strafe für deine Zeichnung, die du hier gemacht hast. Genau diese Sachen werden halt ausgenutzt von Leuten wie Masiek, um religiösen Faschismus zu etablieren hier. Ja. Wortwörtlich. Mal angenommen, es würde tatsächlich irgendwann in den kommenden Jahren eine Moscheesteuer geben. Würden Sie die zahlen? Tja, ein bisschen vom Verband ab, der sie dann am Ende bekommt. Bei der jetzigen Lage wahrscheinlich nicht. Da würde ich wahrscheinlich, wie meine katholischen und evangelischen Freunde, die ich hier zum Teil habe, dann wahrscheinlich austreten. Das Frau Elmatra zahlt für Sie? Ich glaube, da gibt es sehr viele, die sich dafür aussprechen würden. Aber ich finde es übrigens ganz interessant, wir haben mit der Ahmadiyya tatsächlich eine Gemeinde, die das geschafft hat. Und im Grunde genommen könnte man ja jetzt sagen, dann schließen wir uns als Muslime doch alle mal dort an und dann wäre das Problem gelöst. Wäre es natürlich nicht, weil es eine bestimmte Strömung ist, die wahrscheinlich der Zentralrat natürlich auch nicht teilt oder die DITIB und so. Aha, man will Integration, ist aber nicht bereit, sich im Kleinsten überhaupt an irgendwas anderes anzupassen. Sie haben schon eine Möglichkeit, das alles zu bekommen, was Sie wollen. Nur Sie wollen es nicht in dieser Form. Wie stumpfsinnig ist das? Ja, ich rufe Sie dann an. Sie werden jetzt übrigens Teil der fruchtbaren Diskussion, von denen wir jetzt wirklich länger gesprochen haben. Also so muss sich das dann in den Bürogebäuden dann tatsächlich ablaufen oder vonstatten gehen. Was ich nur ganz kurz ergänzen möchte, ganz wichtig bei der Anerkennung, die ist völlig legitim und es darf eingefordert werden. Und wir dürfen vor allem auch die Errungenschaft der ersten Einwanderergeneration nicht vergessen. Sie sind es gewesen, die als Arbeit hierher gekommen sind und Gemeinden aufgebaut haben. Die Verbände, um es jetzt zugespitzt zu sagen, sind die Nutznießer dieser Arbeit, dieser Menschen, die wirklich auf Freiwilligkeit ihre Zeit geopfert haben und wirklich auch mit Sprachbarrieren eine Hürde überwunden haben, genau diese Gemeinden aufzubauen. Also das darf man, glaube ich, nicht vergessen. Und was nochmal sehr deutlich gesagt werden muss, welche islamische Strömung vertritt jeder Verband, weil das ist bis heute auch nicht eindeutig. Also wenn ich mir zum Beispiel den Zentralrat der Muslime anschaue, dann muss ich leider feststellen, dass da sehr viel Ideologie der Muslimbruderschaft, wir haben Qaradawi, der von oben bis unten runter gebetet wird, wir haben salafistische Prediger, die eine Plattform bekommen und dann wundern wir uns, dass bei Thema Sicherheitsfrage wir uns wundern, wo junge Menschen das islamistische Gedankengut herhaben. Also wenn wir da wirklich agieren wollen und dagegen kämpfen wollen und auf der anderen Seite als Verbände eben eine Anerkennung erfahren möchten, dann müssen wir da auch wirklich ernsthaft und sehr ehrlich mit uns ins Gericht gehen. Und solange das nicht vorhanden ist, werden bestimmte Gemeinschaften auch misstrauisch beäugt, auch von Muslimen. Vor allem, weil auch Muslime genau wissen, was Salafismus und Islamismus in ihren Herkunftsländern von Marokko bis Indonesien angerichtet hat. Ja, es ist unterteilt in so viele verschiedene Splitterparteien bei den Muslimen in Deutschland, dass eine große vereinende Organisation zu haben, im Vorhinein zum Scheitern verurteilt ist. Das kann gar nicht passieren. Und es ist eigentlich auch ziemlich gut, dass das nicht passieren kann, denn diese Leute wären dann, denke ich, wenn sie wirklich die Mehrheit der Muslime in diesem Land repräsentieren würden, dann wären sie vermutlich islamistisch, zumindest in Teilen, und würden halt durch Kooperation mit den derzeit existierenden Strukturen, so wie es Masiek tut, versuchen, islamistische Ziele zu erreichen, wie die Einschränkung der Meinungsfreiheit. Es könnte passieren. Es ist möglich. Denn die Leute, das ist halt das Ding, die sagen einfach, was sie möchten und alle Leute glauben, dass sie dann bereit wären, auch dafür was zu tun. Denn wie am Anfang ja gesagt wurde, wollen sie ja genauso aufgenommen werden und so hier halt ernst genommen werden und so weiter alles, ne, mitten in der Gesellschaft stehen. Aber sie wollen es nicht so weit, dass sie es als einen Punkt sehen, an den sie sich hinbewegen. Sie wollen nur diesen Punkt haben. Sie wollen den nicht erfüllen, denn sonst hätten sie ja nichts, was sie dann weiter tun müssten. Also dann sind sie halt alle in diesem einen Verband angekommen. Ja, was sollen die dann noch machen? Worüber sollen die da jetzt noch irgendwie Konferenzen halten? Ganz witzig, da stand ja unten gerade Sozialwissenschaftlerin Kelleck, sagt, dass die Islamkonferenz nicht die Vielfalt des Islams in Deutschland widerspiegelt. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt, das ist eine Soziologin, die ist auch Islamkritikerin, also Feministin und sowas, und die hat 2006 über irgendein Buch rausgebracht oder was weiß ich, wo sie halt letztendlich so den Islam dargestellt hat und die Integration, dass es nicht funktioniert hat. Und die Leute sind damals, gerade andere Sozialwissenschaftler, sind total ausgerastet. Wie kann das sein? Guck doch, wir leben in Frieden und alles ist doch super in Deutschland. Und das war ja alles noch vor Sarrazin und so der ganzen Scheiße, weißt? Und die hat damals schon gesagt, dass das einfach, hey Leute, was ist denn los? Wir haben alle reagiert, du laberst nur Scheiße. Jetzt kommt der Matzek oder was weiß ich, wie die Seku da heißt, keine Ahnung, ich kann mir das nicht merken, und sagt jetzt auf einmal, doch, es hat nicht funktioniert, aber das liegt an den Deutschen. Weißt du, Hauptsache nicht an ihnen selbst. Ja, weißt du, so Dritte Reich, das hat nur nicht wegen den anderen Europäern funktioniert. Das war die Schuld von den anderen, weißt du? Das ist so ein bisschen so die Logik. Also du kannst nicht sagen, wir haben hier Salafismus und das ist die Schuld von den Leuten, die nichts mit der Religion zu tun haben. Ich meine, ein Stückchen eventuell. Also ich bin immer bereit, sozusagen Kritik anzunehmen und drüber nachzudenken, selbst wenn ich sie erstmals ungerechtfertigt erachte. Aber zu behaupten, dass das ein Problem der Deutschen ist, wenn Muslime salafistisch, also wenn da einfach salafistische Verbände wie Pilze aus dem Boden sprießen, dann warum ist es die Schuld von Deutschen? Ich weiß ja, nicht. Ja, klar. Ganz kurz nur, was mich echt interessiert an dem Matzek da oder was weiß ich, glaubt er das wirklich, dass er ein Opfer ist oder Moslems in Deutschland, oder ist es wirklich nur PR, weil er weiß, dass dann die Gutmenschen kommen und den dann umarmen? Er braucht wahrscheinlich mehrere, damit sie um ihn rumkommen, weißt du, und den dann trösten. Und ich glaube, ganz ehrlich, ich persönlich glaube, der weiß, das funktioniert einfach. Ich würde behaupten, er weiß es selber nicht genau. Ich würde sagen, es ist ambivalent bei ihm. Zum einen ist er sich bewusst über die Auswirkungen von den Sachen, die er sagt. Und er sagt extra Sachen, die halt dazu wirken, dass er Sympathie bekommt von anderen Gruppen. Alleine schon, weil das halt ein angelerntes Verhalten ist, in dem Sinne, dass er halt dann erfahren hat, dann bekommt er Zustimmung und Sympathie. Und ich denke, dass er aber auch trotzdem diese Opferscheiße zu einem bestimmten Grad verinnerlicht hat. Also ich denke, es ist im Grunde genommen beides und er selber ist sich da nicht wirklich darüber im Klaren. Okay, ja, weil er wahrscheinlich immer an Burger denkt oder so, an einen Halal-Burger. So ziemlich. Ja. Frau Dr. Ischek, ganz unabhängig jetzt vom Wissenschaftsstatus. Muslimische Verbände haben ja bei den Lehrplänen bereits mitgearbeitet, was den muslimischen Unterricht angeht. Sie sind Religionspädagogin. Sind Sie mit dem Status quo zufrieden? Besser als gar nichts. Erst einmal, also wir haben auch wieder gestern ganz viel darüber gesprochen, wie wichtig eigentlich ein religiöses Grundwissen wichtig ist, um ganz bestimmte Symbole, Rituale und religiöse Sprachfähigkeit überhaupt einzuordnen, selbst zu sprechen zu können und zu verstehen. Es gibt sehr viele Holpersteine. Und es gibt sehr wofür viele genau ist es wichtig? Raketentechnik, MINT-Fächer oder wofür genau muss ich Symbole irgendeiner Religion einordnen können? Naja, wenn du dir eine Halalwurst kaufst, eine eingepackte, dann musst du im Koran nachgucken, wie du die aufmachst. Ja, mit der Schere. Ja, also du kannst doch in diesem Land hier nicht vernünftig leben und vernünftiges Mitglied dieser Gesellschaft zu sein, ohne zu wissen, wie viele Engel auf den Stecknadel passen. Also. Das stimmt. Das für NRW sagen, der politische Wille ist tatsächlich Der ist da. Ich habe nur den Eindruck, man möchte ganz schnell etwas durchboxen, um sich, dann nehme ich es hier heraus, Dr. de Maizière, sich irgendwie politisch zu profilieren, insbesondere ganz bestimmte Minister bei uns in NRW, was ich sehr traurig finde. Also politisch profilieren, also gute Frau, also NRW, das ist so das Dschihadistennest von Deutschland, so Dienstlaken, so alles, was so da auf der anderen Seite da vom Ufer liegt, so, also was so Köln, alles, was so nördlich vom Ufer liegt, also da kommen die meisten Leute aus Deutschland her, die dem ES beigetreten sind. Also ich glaube nicht nur, dass sich die Politiker dort etablieren wollen, sondern auch andere. Also ich weiß nicht, man geht da am ehesten noch auf die Muslime zu und dort ist die Situation am furchtbarsten, wenn es um Radikalisierung geht. Ich meine, in NRW diese Anordnung, dass man als Polizist das nicht so genau erwähnen darf, was jetzt die Herkunft von einem Straftäter ist, das wurde damals unter CDU-FDP verabschiedet. Ja, also ich merke auch, dass sich die Leute dort bemühen, aber eigentlich versucht man ja, euch irgendwie entgegenzukommen und es funktioniert aber trotzdem irgendwie nicht. Also ich meine, ich nehme sie ja als entsippenhaft so für die Salafisten dort, aber dort, wo man dann sozusagen am meisten macht, wo es dann aber auch nur zur Profilierung ist, dort hat man die politisch furchtbarsten Auswirkungen. Und der Vorschlag ist jetzt, wir lösen das Ganze auf, indem wir einfach, keine Ahnung, dafür sorgen, dass den muslimischen Kindern auch noch in der Schule, nicht nur zu Hause, sondern auch noch in der Schule die ganze Zeit religiöse Symbolik in den Kopf gemeißelt wird. Religiöse Strukturen und Begriffe. Ich war ja, also aus persönlicher Erfahrung, ich war ja 2,5 Jahre lang Lehrer für Ethik, also für 5. und 6. Klasse an einem Gymnasium. Und die Schule, an der ich war, die haben jetzt auch als erste Schule in Baden-Württemberg richtigen islamischen Religionsunterricht. Und ich habe da auch immer so ein bisschen ein paar Sachen mitbekommen. Und es ist teilweise krass, da waren Kinder drin, die damals, als der Gaza-Scheiß war, ich glaube, wann war das? 2015, oder? Ja, als der letzte fette Gaza-Krieg war. Da gehen kleine Kinder, ja, die sind in der 5. Klasse. Die gehen auf Pro-Palästina-Demos. Und dann waren auch ein paar Kinder drin von, in meiner Ethikklasse, die da auch Kinder kannten, die in diesem islamischen Religionsunterricht drin waren. Und das war, wenn du irgendwas gesagt hast über Islam oder sowas, dann wurdest du gleich dumm weißt, 5-Klässler, weißt du, wie kommt ein kleines Kind mit 10 Jahren drauf, dass es seine Religion oder so eine Scheiße verteidigen muss, weißt? Und dann kriegt es noch so eine Scheiße eingefüttert irgendwie. Und die Lehrer sind ja eh total überlastet. Ich meine, was willst du denn da machen? Das sind ja keine Entradikalisierungsspezialisten. Das sind verfickt nochmal Lehrer, weißt? Ja. Und weißt du, das ist einfach nicht die Lösung. Okay. Ethikunterricht für alle Kinder. Fertig. Ja. Und gerade bei diesem Punkt werden eine Menge Muslime schon daran geführt, eigentlich akzeptablerweise mit einer Terrororganisation zu sympathisieren, in dem Fall Hamas oder Hezbollah. Das sind im Grunde genommen praktisch die Gateway-Terrororganisationen, mit denen unglaublich viele Muslime sympathisieren. Muslimischen Kindern ausgetragen wird. Der Religionsunterricht kann dann nur ein Erfolg werden, insbesondere auch, und das sage ich sehr bedauerlicherweise als Religionspädagogen, auch als eine Präventivmaßnahme, sage ich jetzt mal, was ich ungerne sage, weil ich eher sagen würde, der Religionsunterricht sollte doch vielleicht elementares Grundwissen über die eigene Religion vermitteln und religiöse Identität stiften und so weiter oder Beheimatung liefern. Aber es kann auch nur aus sicherheitspolitischer Perspektive ein Erfolg werden, wenn die Religionslehrer gut ausgebildet sind. Und da habe ich meine Zweifel. Und wir können Religionslehrer nur ausbilden, wenn die Fakultäten, islamisch-theologische Lehrstühle anständig besetzt worden sind und die dürfen nicht nur aus dem Ausland besetzt werden, dann müssen einige Lehrstühle eben freistehen, da muss man warten, Geduld haben, dass diese Leute ausgebildet werden, in Deutschland ausgebildet werden und dann erst werden wir Theologen haben, die auch Imame ausbilden können, anständige islamische Religionslehrer ausbilden können und so weiter. Also ich glaube, der politische Wille ist da, das ist gut, aber ich glaube, man muss auch realistisch sein und sagen, komm raus, ganz schnell gehen. Ich glaube, da enden wir ganz schnell in der Sackgasse, wenn wir nicht auf die Qualität achten. Fachwissenschaft Hier ist meine Frage, okay? Hier ist meine Frage. Sorry, wenn ich unterbreche, aber mal angenommen, man hat es geschafft. Mal angenommen, man hat es geschafft, was auch immer die da verlangen, egal was sie da verlangen. Werden davon islamistische Terroranschläge zurückgehen oder nicht? Denn Nein. wenn sie nicht zurückgehen, ist das komplett nutzlos. Man könnte sogar sagen, sie reiten eher darauf, dass es ja extremistischen Terror gibt. Das heißt, bekommen sie ja Werbung dafür, dass man ja jetzt erst recht Aufklärung in diesem Bereich braucht. Aber wenn man die dann hat, dann hört der Terror noch lange nicht auf. Von daher, ja, aber das ist jetzt aber schon ganz schön islamophobisch. Die wollen ja nur das Recht ihrer Religionsausübung hier wahrnehmen. Und das hat jetzt per se nichts mit Terror zu tun. Wie kannst du nur? Na, natürlich hat das nichts mit Terror zu tun. Du furchtbarer Menschenfall. Ja, also ich bin selbst jüdischer Moslem, Agnostiker. Ja, also bitte. Ja. Okay. Ihr könnt alle hier im Stream jetzt auch gerne Moslems werden. Ihr müsst nur die Schahade aufsagen. Das sind zwei Sätze. Der erste ist, dass Allah der einzige Gott ist und dass Mohammed der einzige wahre Prophet Gottes ist. Damit bin ich wieder Moslem. Ich muss den mal kurz stumm schalten. Nicht, dass wir alle noch muslimisch werden. Servus Bult. Zum Glück habe ich keinen. Jerusalem. Guckt mal in eure Hose. Also ich habe meine Vorhaut eh schon verloren, aber bei euch könnte sie jetzt abgefallen sein. Boah. Ja, also auf jeden Fall, da merkt man es halt mal wieder. Also sie ist Pädagogin dafür, das ist ihr Job irgendwie und sie will natürlich auch, dass das alles weiter gefördert wird und so und sie und ihre Kumpels da irgendwo rankommen und man verspricht sich dann da irgendwie halt wieder dieses Korrektiv davon, so nach dem Motto, ja, da kommt dann der Staat und der kümmert sich dann darum, dass die Leute ihre Religion aber auch vernünftig beigebracht kriegen, also halt nur die guten Sachen und halt nicht das Schlechte daran. Ja, das ist, ich meine, jetzt, wenn wir mal ganz davon pragmatisch ausgehen, ich meine, dann hast du halt so einen Religionsunterricht wie halt bei den Evangelien oder Katholiken. So, weißt, ich will jetzt nicht darüber argumentieren, ist es überhaupt schlecht, aber sagen wir mal, wenn es erstmal da wäre und so ein liberaler Islam wäre, ich persönlich hätte ja nichts dagegen, weißt, wenn das so eine Weltanschauung wäre vom Islam, die Majid Nawaz zum Beispiel hat, der für Redefreiheit, Pressefreiheit und alles Mögliche steht und das auch theologisch argumentieren kann. Aber weißt du, was ich denke? Die sind wahrscheinlich zu dumm dafür, ja? Ich meine, guck sie dir doch mal an. Guck dir doch mal an, was die teilweise auch gesagt haben nach Anschlägen und so einer Scheiße. Ich meine, da weißt du doch sofort, die und die beeinflussen dann irgendwie die Lehrpläne. Das ist doch gruselig. Ja, ist es auch. Absolut, ja. Und fachdidaktische Kompetenzen bei Religionslehrern ist sehr wichtig und da sollten wir auf die Lehrstühle, auf die Inhalte, auf die Curricula sehr, sehr gut achten. Was wir eigentlich wollen, ist, dass diese Leute sich von der Religion weiter entfernen. Für mich sind es moderate Muslime Leute, die sich von ihrer Religion entfernt haben. Ja, zum Punkt, wo zum Beispiel, ich glaube, Majid Nuaz hatte nach Berlin getwittert sogar, also wie genau könnt ihr sagen, dass das nichts mit dem Islam zu tun hat, während der Typ Allahu Akbar schreit, von Millionen von Muslimen unterstützt wird und von einer islamischen Terrororganisation stammt. Aber ich denke nicht, dass es zu erreichen ist, indem wir weiter praktisch die Religion in den Vordergrund stellen, dann sogar in einem Unterricht in den Schulen. Ich denke, es sollte eher praktisch dazu angehalten werden, das zu hinterfragen und sich davon zu distanzieren. Also ich finde da den chinesischen Ansatz, finde ich da ganz interessant. Die haben ja auch es gibt eine muslimische Minderheit in China, das sind 60 Millionen, aber weil halt China relativ groß ist, das ist eine verschwindende Minderheit. Und dort ist es so, dass wenn du zum Beispiel ein Kopftuch ablegst, du Geld von im chinesischen Staat bekommst. Du kriegst sozusagen eine Kopftuchprämie, wenn du dein Kopftuch abgibst. Und, wenn du zum Beispiel eine Schule besuchst, du hast entweder Schulen, in denen sozusagen weltliche Lehren stattfinden, wie es in normalen, ordentlichen Schulen sich das halt gehört, also Mathe, Biologie, Geschichte etc. Und du kannst aber auch auf eine muslimische Schule gehen. Allerdings ist es so, dass du, wenn du auf die muslimische Schule gehst, also eine soziale Ächtung wortwörtlich erfährst. Also dass es so starke soziale Nachteile mit sich bringt, dass wirklich nur die extremen Gläubigen auf solche Schulen gehen. Und wenn du aber auf eine weltliche Schule gehst und du dann zum Beispiel lokal in irgendein Unternehmen gehen möchtest, dann wirst du sofort in einer höheren Position eingestellt. Und durch diese Behandlung von den Muslimen dort sind halt die Terroranschläge extrem zurückgegangen. Und gut, China wirft mir auch immer vor, viele Menschenrechte zu brechen, gerade auch mit Religionsfreiheit. Und da gibt es eigentlich kein Aber. Mein Aber wäre da eigentlich, dass ich das gut finde, wenn Menschenrechte in Bezug auf Religion gebrochen werden. Ja. Also in Sachen Religionsausübung, aber ja. Aber vom Ansatz her wäre es sicherlich das Richtige, um das anzugehen. Ich weiß nicht, ob ich das alles, was China macht, so unterschreiben würde. Alleine schon, weil du dann halt gefährliche Präzedenzfälle auch für andere Sachen setzt. Ja. Aber an sich, das Ziel in der Politik müsste klar sein, dass die Leute sich von ihrem Glauben entfernen. Mhm. Ja, das ist eben so das Ding. Das ist halt, ich finde wirklich, das ist ein Problem, was auch in der Politik überhaupt jetzt verloren wurde als Ziel. Man sollte doch eigentlich, ich habe nichts dagegen, dass Leute hier in Deutschland zusammenkommen. Aber das bedeutet ja, dass man dann generalisiert über die gesamte Bevölkerung eines Landes und anstatt zu sagen, oh, guck mal, wie viel Vielfalt wir hier haben, wir Vielfalt als eine Beilage und nicht als Hauptgericht verkaufen. Ja. Natürlich, jeder Mensch ist einzigartig. Damit hat man doch die Vielfalt schon abgedeckt. Fertig, okay? Da muss man nicht weiter noch da reingehen, in wer woran glaubt. Aber wenn es darum geht, wenn es um Bildung geht, wenn es um Staat geht, dann sollte man generalisieren über die gesamte Bevölkerung. Und das bedeutet dann darauf zu schauen, was die Existenz fundamental von allen Leuten ist. Und das ist nicht irgendeine Form von Religion. Das ist ganz normal Wissenschaft, so Ethikunterricht, ja? Ja. Dass man einfach unterscheidet zwischen der eigenen Person und dem, woran man glaubt. Ja? Wenn Menschen diesen Unterschied machen könnten und das als gesamte Bevölkerung, ja, dann wäre das super, dann wäre das klasse. Dann könnten wir auch ganz normal diskutieren über sämtliche Sachen, ohne dass Leute sich sofort beleidigt fühlen und nach Hetze schreien. Ich meine, letztendlich wird einem Kind nicht die Chance gegeben, weil der Religionsunterricht, der soll ja auch teilweise schon ab der ersten Klasse erfolgen. Ihnen wird nicht die Chance geben, also das ist selber nachzudenken. Wenn ich mal so an mich denke, ich hab mich ja damals auch als Moslem gefühlt. Ja klar, wenn du klein bist und das dein ganzes Leben lang mitbekommst, dass du Moslem bist, dann ist das halt so. Aber erst nach einer Zeit, ich hatte halt keinen Religionsunterricht, weil ich ja kein Christ bin, also musste ich nicht. Ich hatte dann Ethik. Da hast halt Zeit, selber nachzudenken. Und wenn ich mal so überlege, ich hätte von der ersten Klasse an. Und gerade so Migrantenkinder, wo halt, sage ich mal, sehr strenge Regeln herrschen, wo du halt ganz schnell eine Backpfeife und so eine Scheiße kriegst, weißt. Und wenn dann irgendwie, oder dann Depression hast oder sowas und dann noch im Islamunterricht bist, weil Religionsunterricht ist ja auch so ein Ort, wo die Religionslehrer ein bisschen mehr Nähe zu den Schülern haben, als in anderen Fächern, sage ich mal. Und dann können die dich einleiern mit irgendeiner Scheiße, weißt du? Genau, das ist genau der Punkt. Wollen wir wirklich, also die Schule sollte doch eigentlich der Ort sein, wo sich dann, wo diese muslimischen Kinder, die von konservativen islamischen Eltern kommen, die Möglichkeit haben, sich mit anderen auszutauschen und rauszukommen halt aus dieser Umgebung, wo der Glaube der Zwang ist. Aber was diese Leute propagieren, ist, dass diese Indoktrination in der Schule noch weiter fortgesetzt wird. Nicht nur das, selbst wenn sie nicht in der Schule stattfindet, ist das Problem halt die Familie selbst, aus der das Kind stammt. Denn dann geht es zur Schule und dann bekommt es vom Vater gesagt, ja, hier, du wirst dann Meinungen hören und glaube denen nicht. Ja, das sind falsche Meinungen über unsere Religion, Sohn. Das ist halt das Ding. Ich finde, man sollte, wenn man das nicht entscheiden kann, sollte man Religion komplett nicht einfach in den Lehrplänen in die allererste Klasse stecken, in der es möglich ist, sondern mal irgendwie in die Oberstufe verlagern. Man sollte mit Ethik anfangen, oder auch Ethik einfach rauslassen, einfach nur Leuten mal so beibringen, so ja, hier, das sind so logische Grundverfahren, so funktioniert Logik. Logik als Fach einführen wäre mal ganz toll. Ja. Und einfach mal darüber reden, anstatt darüber zu reden, was uns unterscheidet, darüber zu reden, was uns verbindet. Das ist doch etwas Tolles, das wäre doch was. Ich würde eigentlich wirklich so weit gehen zu sagen, dass Religion in den Schulen beigebracht werden sollte, als das, was es ist, Mythen. Nach heutigem Kenntnisstand, es ist nichts Wahres daran. Es sind Mythen. Das sind alte Geschichten. Ähnlich wie irgendwie, keine Ahnung, wie ich in der Schule bei Latein römische und griechische Mythologie gelernt habe, sollte das beigebracht werden als unwahre Geschichten aus vergangener Zeit. Ja, nur der Unterschied ist halt, dass Leute für diese fiktiven Geschichten mit bestimmten moralischen Erzählungen bereit sind zu töten, aber es keinen gibt, der irgendwie für Hobbits bereit wäre, Leute umzubringen. Ja, das Ding ist nur, dafür brauchst du ein ganz schön starkes Umdenken und auch eine Grundgesetzänderung, weil das ist halt so, wie das im Moment verwurstet ist. Und das geht ja auch noch zurück auf diesen super tollen Pakt zwischen den Nazis und dem Heiligen Stuhl in Rom, wo man ja quasi gesagt hat, so, ihr heißt jetzt unsere Diktatur hier gut und dafür geben wir euch diese Sonderrechte, wie zum Beispiel halt eben katholische Religionsunterricht, was dann ausgeweitet wurde. Aber das war halt damals so der Deal von diesem Reichskonkordat, was da geschlossen wurde. Und also es gab zwar vorher auch schon Religionsunterricht, aber das ist jetzt das, worauf sich das im Moment immer noch bezieht, weil wir da immer noch auch dran gebunden sind. Das ist ein völkerrechtlicher Vertrag, also der Vatikan galt ja als Land. Mhm. Übrigens auch deswegen, weil Mussolini den ja anerkannt hat als Land wieder. Der war zwar vorher auch schon mal ein Staat irgendwann gewesen, bevor das dann rückgängig gemacht wurde und unter Mussolini wurde das dann wieder zum Staat gemacht. Und da muss ich noch so einiges tun. Und das ist halt auch durchaus so gewünscht, dass das ab der ersten Klasse schon ist, weil man halt eben daran sagt, so ja, die Eltern, die Religionsfreiheit ist dann, das ist auch das, was in der Beschneidungsdebatte wurde, das auch so hingestellt. Das ist quasi, die Eltern entscheiden das für ihre Kinder. Das ist die Religionsfreiheit in dem Fall. Ja, aber das Ding ist halt, Religionsfreiheit ist zwar schön und gut, aber es geht hier um Bildung. Und wenn man Bildung von einer anderen Person als seine eigene Freiheit sieht, dann ist es falsch. Ich meine, es ist nicht deine Religionsfreiheit, zu sagen, dass dein Kind da jetzt auch gefälligst mitzumachen hat. Doch, so wird das gesehen. Und der Sinn und Zweck von diesem Bekenntnisunterricht ist die Vermittlung von Glaubenswahrheiten, sogenannten, wie das Verfassungsgericht auch in einer Entscheidung genannt hat. Also aber wenn es um Schulreformen geht, wenn es wirklich zuallererst, wenn die Leute hier irgendwie so Islamunterricht haben wollen, dann müsste man zuallererst Logikunterricht einführen, damit Kinder und Menschen von früh an merken, wie man formal korrekt von Dingen auf andere Dinge schließt. So ganz grundlegende, einfache Logik. Damit sie dann selbst, egal womit sie konfrontiert werden, merken, okay, so funktionieren Dinge, so sind das sie ist nicht gewünscht. Es ist nicht gewünscht, die Leute zu selbstständig den Leuten zu erziehen. Nee, weißt du, was die bei uns immer an der Schule gesagt haben? Kein Geld. Kein Geld für Logikunterricht? Ja, kein Geld. Braucht man nicht. Für was? Weißt aber dann kommt ein Terroranschlag. Fuck, wir brauchen Islamunterricht. Oder diese, gerade in Baden-Württemberg mit der grün-roten Regierung. Okay, jetzt führen wir mal Gemeinschaftsschulen ein, weißt du? Und der Ethikverband für Lehrer in Baden-Württemberg sagt so, ey, wann gibt es einen Ethikunterricht ab der 5. Klasse? Kein Geld. Weißt du, so eine Scheiße. Das ist doch so schwachsinnig. Es ist ja jetzt mehrmals auch schon angeklungen. Es gibt inzwischen mehrere Lehrstühle in Deutschland, an denen Studenten islamische Theologie studieren können. Die Imam-Ausbildung, da gibt es konkrete Gespräche in Deutschland. Herr de Maizière, Minister de Maizière, wie würden Sie die DITIB überzeugen, Imame, die in Deutschland an deutschen Hochschulen ausgebildet wurden, in ihren Moscheen einzusetzen? Ja, ein Satz noch zu der Diskussion eben. Als Jurist lernt man, Herr Masiek, dass man dann einen Anspruch hat, wenn die Anspruchsvoraussetzungen vorliegen. Und das ist ja gerade die Frage, um die es geht. Shots also fired. Ist das, was Verbände jetzt darstellen, eine Religionsgemeinschaft? Und das ist die Frage, die muss debattiert und entschieden werden. Ich hoffe nicht, dass das gerichtlich geklärt werden muss. Ich würde Ihnen aber auch nicht raten, das gerichtlich klären zu lassen. Ich glaube, Sie fahren mit dem kooperativen Modell, ehrlich gesagt, in Ihrem eigenen Interesse besser. Ich habe aber nicht ohne Grund in meiner Rede gesagt, Was man nicht sein kann, ist gleichzeitig, noch ein Satz davor, ich ärgere mich manchmal über politische Äußerungen meiner Kirche. Das ist ja klar. Manchmal freue ich mich auch. Aber was man nicht sein kann, ist gleichzeitig eine Religionsgemeinschaft, ein politischer Lobbyverband und irgendwie eine Außenstelle aus dem Ausland. Das geht zu dritt gleichzeitig nicht. Das geht. So, da muss man dann. Ja, und das muss ich ganz klar sagen, trifft auf den Vatikan auch zu. Das ist auch eine Lobbyvereinigung, eine Außenstelle aus dem Ausland. Wir haben sogar einen Botschafter da. Die können Professoren und Doktoren für katholische Theologie die Lehrscheiße da entziehen. Die sind dann theoretisch angestellt. Da gab es ja den Fall an der Universität Tübingen, Baden-Württemberg, wo ein Professor, ein Theologe, sich gegen Vatikan ausgesprochen hat. Die haben den dann irgendwie die Erlaubnis entzogen, ja, aber er war immer noch Professor. Der hat immer noch Kohle gekriegt, aber der durfte nicht mehr lernen, weil irgend so diese Wichser da im Vatikan halt gesagt haben, nee, du Arschloch. Ja, das Verfassungsgericht hat festgestellt, dass nur die Glaubensgemeinschaften festlegen können, was die Inhalte sind. Und die Leute sind aber trotzdem Beamte quasi, wenn die da das, und deswegen genau, sind auch weiterhin noch angestellt. Aber die Kirche kann alleine entscheiden, was da gelehrt wird. Und das hat nichts mit der normalen wissenschaftlichen Freiheit zu tun, wo du in deiner Disziplin quasi nach deinem eigenen Gutdünken forschen kannst. Das ist doch keine Diversität mehr. Weißt, die labern immer von Diversität und so weiter, aber dann gibt es so ein paar am Machtschalthebel und dann können sie letztendlich sagen, wer ist denn unser Megafon an den Universitäten, weißt? Ja, das ist die Besonderheit von der Religion. Da muss man dann sich entscheiden und dann kann natürlich auch entschieden werden. So, jetzt zu DITIB und wir sind ja in der Debatte. Und ich weiß, dass es im Moment super bequem ist, auf DITIB einzudreschen. Wegen der Verhältnisse in der Türkei und so. Und ich sage auch gleich was Kritisches. Aber ich muss einmal sagen, wofür ich wirklich bitte, dass die respektable Rolle von DITIB in den letzten Jahren, denn auch für das, was Wolfgang Schäuble an Islam nennt, für Muslime, die sich in Deutschland wohlfühlen. Ich bin nicht bereit, diese erfolgreiche Arbeit von DITIB in den letzten 10 Jahren oder noch länger wegen kritischer Debatten der letzten 6 Monate in die Tonne zu kloppen. Das halte ich für falsch. Wegen irgendeiner abstrakten, irgendwie erfolgreichen Arbeit soll jetzt das fortgesetzt werden, was im Grunde genommen einfach nur der verlängerte Arm von Erdogans islamistischem Regime ist. Also ja, scheiß drauf, was da gerade in der Türkei abgeht, dass der irgendwie eine Art sunnitischen Iran erschaffen will. Aber wir hatten ja diese und diese erfolgreiche Arbeit. Fick dich? Was? Erdogan ist ein lupenreiner Demokrat. Wie kannst du nur sein erhabenes Antlitz beschmutzen mit deiner Kritik? Es ist, und das hören wir jetzt gerade hier von irgendwie einem hochrangigen Regierungsangehörigen, der verlängerte Arm von einer, der hier, ich meine, warum zum Teufel ist hier überhaupt der verlängerte Arm geduldet von Erdogan? Das Ding ist, der de Maizière, der hat ja auch das Interna von der Bundesregierung gehabt. Höchstwahrscheinlich, also gehe ich mal davon aus, was im Bundestag umgegangen ist, wo man halt geheimdienstliche Informationen dazu besessen hat, dass man weiß, dass die Türkei radikal islamistische Gruppierungen innerhalb des Syrien-Konflikts Irak unterstützt hat. Also jetzt nicht direkt den IS selber, auch wenn ein Großteil der Zutaten zum Bombenbauen aus der Türkei kommen, aber dass sozusagen radikal-islamische Gruppen vor Ort unterstützt worden sind. Das mit dem Öl, da hat man noch nicht so starke Beweise vorlegen können, aber ich finde es sozusagen interessant, dass man die politische Verbindung dann zur Türkei in dem Moment einfach mal runterspielt. Also, finde ich interessant. Also, ja. Und ich meine, ganz ehrlich, er ist ein hochrangiger Minister. der muss so eine Scheiße sagen, weißt? Die haben doch den Erdogan schon da die Eier geleckt, als das mit der Böhmermann-Scheiße war, damit er nicht zum Beispiel jetzt den Flüchtlingspakt halt auf einmal wieder auflöst und dann noch mehr die Kacke an Dampfen ist. Also die Türkei hat uns halt schon, sag ich mal, so an den Eiern, was das angeht. Der würde natürlich viel mehr mit der HDP als Regierungspartei zusammenarbeiten, aber das ist halt als Politiker, da musst du halt ja so eine Scheiße halt dann von dir geben. Ja. Ich vertrete eigentlich die Ansicht, dass wir komplett auf die Türkei scheißen sollten. Dass wir raus aus der NATO, scheiß drauf, macht, was ihr wollt mit den Flüchtlingen, wir machen die scheiß Grenzen zu, viel Spaß damit. Das Ding ist halt, wenn die Türkei dann auch noch ein Failed State wird, dann ist... Die Türkei wird sowieso zu einem islamistischen Staat werden, also zu einem komplett islamistischen Staat. Die Türkei wird zu einer Bedrohung sogar für die westliche Welt werden, mit der Zeit jetzt. Und in diesem Sinne wäre es eigentlich für uns fast sogar besser, wenn sie zu einem Failed State wird. Der Fehler ist halt, so wie ich ihn da vielleicht so sehen würde, ist, dass du... Wie kann ich das ausdrücken? Warte ganz kurz, nur zu dem Gedanken von Schlomo, das wäre voll geil, wenn da Krieg wäre, weil dann könnte Griechenland Istanbul wieder einnehmen und aus der, wie heißt die nochmal, die Moschee, die früher eine Kirche war, daraus wieder eine Kirche machen. Weißt? Maria Sophia. Deus Vult. Der Gedankenfehler, den du da, soweit ich das sehe, hattest, ist halt, dass du gehst davon aus, es gibt irgendeine Form von Lösung dazu, aber die gibt es nicht. Wenn es ein Failed State wird, sagen wir sozusagen für uns halt vielleicht den besten Fall, ja, dann hat man halt das Problem davon, dass die Leute dann noch weiter trotzdem radikalisiert sind und es bleiben. Ja. Sogar noch weiter. Dann hast du halt sowas wie in Russland, wo die Leute dann denken, ja, hier der Westen, der ist halt der ganz Böse. Und dann werden sie noch fanatischer und noch dogmatischer. Aber das in der Türkei denken sie das eh schon. Die Türkei hat durch ihren Gründervater, der hat damals sehr oft davor gewarnt, vor fremden Einflüssen, die den türkischen Staat angreifen wollen. Der hat damals mit auch muslimischen Glauben gemeint. Also der Atatürk, der hat da eine Rede gehalten, die eine Woche ging, wo von seinem Buch gibt 800 Seiten. Und er hat so stark vor fremden Mächten und Einflüssen gewarnt, dass sozusagen ein bisschen ein Teil von der türkischen Volksseele sind, ein bisschen so Verschwörungstheorien, sowas in Schatten sehen. Also weißt du, dass du mehr Bedrohung in Sachen hinein interpretierst, wie da tatsächlich vorherrscht. Und zurzeit schwenken halt so diese Verschwörungstheorien, die extrem dominant auch in den Medien heutzutage in der Türkei sind, in die Richtung von, die Juden kontrollieren die NATO und die EU und USA und der CIA, der Putsch bei uns, weil Deutschland einen Anschlag am Flughafen verübt hat. Also das hört sich jetzt merkwürdig an, aber das kam halt so in der Türkei in den Mainstream-Medien. Und wenn du einfach so über einen viel zu langen Zeitraum beschallt wirst, kommt halt auch irgendwann mal sozusagen der geistige Kollaps zustande. Und das siehst du an dem Support von Erdogans Partei. Das ist wortwörtlich ein geistiger Kollaps. Ja, also du siehst auch in der Bevölkerung definitiv riesige Tendenzen zu Radikalismus. Habt ihr das gesehen nach den Anschlägen in Paris November 2015, wo bei einem Fußballspiel der türkischen Nationalmannschaft... Ja, das war heavy, ne? Irgendwie das halbe Publikum. Moment, das halbe, was ist da passiert? Ich habe das Video hier. Bei einem Fußballspiel hat das halbe Publikum. Der türkischen Nationalmannschaft, das halbe Publikum hat gebuht und Allahu Akbar gerufen, war in der Schweigeminute zu den Anschlägen im November in Paris. Shameless. In fact, it's disgusting. It's a scene of a soccer match. Greece playing Turkey in Istanbul. They have a moment of silence to observe in memory of the Paris attack victims. And that moment of silence was interrupted by boos. Just listen to this for a moment. Turkey is majority Muslim. In fact, it's... Wobei ich auch sagen muss, ich habe da nie ganz verstanden. Ich meine, Griechenland ist halt auch... Vielleicht wollten die, war das auch irgendwie gegen die Griechen, weil die Türken, die hassen halt die Griechen. Da ist ja immer dieser Zwist. Es ist aber, die haben ja gewusst, dass das eine Schweigeminute wegen dem Anschlag ist. Also wobei von ich daher jetzt halt auch nicht weiß, also ich, also der Türkei kann man schon viele Kritikpunkte in den Kopf werfen, aber ich halte die sozusagen Fußballfans als Messlatte für nicht geeignet. Also ich weiß aber nicht. Kannst du dir vorstellen, dass irgendwie in einem nicht radikal-islamischen Land bei einer Veranstaltung irgendeiner Art, ob es jetzt irgendwie ein Fußballspiel ist oder was auch immer, wenn eine Schweigeminute gehalten wird, rufen die Zuschauer in Chören Allahu Akbar. Eine Schweigeminute für ein Massaker an 150 Leuten, ein islamisches Massaker in Paris. Das ist schon heftig. Also. Wobei in der Türkei, du hast ja in der Türkei auch diesen Think Tank, den Sadat Think Tank, der halt auch von der jüdischen Weltverschwörung ausgeht und der eine muslimische NATO gründen möchte, damit man endlich sich gegen die Kuffars und gegen die Juden wehren kann. Also, und der ist relativ einflussreich in der Türkei. Also der tut Militärangehörige, Spezialisten ausbilden, der Gründer von dem Think Tank, der war in der Balkan-Operation sozusagen von der NATO mit involviert auf türkischer Seite. Nachdem er in Ruhestand gegangen ist, ist er halt full faschistoid, Verschwörungstheorie, die jüdische Weltverschwörung gegangen. Aber der Think Tank ist ziemlich einflussreich. In Sachen Türkei wirft es ein sehr, sehr, sehr unschönes Bild. Und ich meine, ich hasse immer diese, ja, guck, da ist es doch. Ich hasse immer diese Vergleiche von irgendwas mit Nazis vergleichen, aber ohne Spaß. Was zurzeit in der Türkei passiert, erinnert so stark an die deutsche braune Vergangenheit. Oh, ja. Das ist schon heftig. Also ja, ist auch ideologisch. Mein Kampf ist ein Bestseller in dem Land, ne? Ja. Damals schon, genau. Also als ich in den 90ern habe ich irgendwann mal, da gab es schon mal eine Diskussion wegen Mein Kampf und so ein Scheiß. Und dann kam in dem Bericht, dass in der Türkei 2 Jahre oder so lang Mein Kampf der Bestseller war. Also, ja. Aber das Ding ist halt auch, weißt du, in türkischen Kreisen, auch wirklich von hohen Denkern, man geht da auch davon aus, ja, die wirtschaftliche Schwäche von der Türkei, die hat was mit dem internationalen Finanzkapital zu tun. Und so Reden werden dort halt ziemlich häufig gesprochen. Und ich weiß nicht, sowas kenne ich sonst nur von Poll und aus deutscher Vergangenheit. Das war's. Also, und das macht einen halt schon irgendwie traurig, weil ich weiß, die Türkei war für mich immer so ein Staat, wo ich mich gefreut habe, dass ein muslimischer Staat, mehrheitsmuslimischer Staat irgendwie so auf einem guten Weg ist, sozusagen einfach so ein moderner Industriestaat zu werden. Und das bricht mir irgendwie das Herz, sozusagen dieses Porzellan zerbrochen zu sehen. Ja, der Erdogan hat es halt hinbekommen, sozusagen den wirtschaftlich die zu füttern. Obwohl er das Geld eigentlich nur auf Pump hat, die Leute denken, wow, der ist super, und dann halt seine konservative Scheiße mehr oder weniger, seine Identity Politics an seinen Leuten verkauft, diese islamistische, das ist halt schlimm, das ist schlimm. Also in Albanien konnte man das ganz gut zurückdrängen, das war ja vor ein paar Jahren auch so, da hat man halt diesen Islamisten mehr oder weniger einen Stinkefinger gezeigt. In Bosnien ist es immer noch so, da sind so Moslems, sage ich mal, die hier mit fetten Bart rumlaufen und die Frau so total eingewickelt ist. Das sind wie so die Amishs in Bosnien. Ja. Also ich denke eigentlich, dass der Versuch, den Anschein zu erwecken, dass man eine freundliche und auf gemeinsamen Werten basierte Beziehung zu der Türkei, zu Erdogans Türkei führt, zum Scheitern verurteilt sind und dass man sich im Grunde genommen schon jetzt gegen die Türkei stellen sollte. Dass die Türkei unbedingt aus der NATO raus sollte erstmal. Alleine schon wegen dem Risiko, das sie darstellt in ihrem Konflikt mit Russland. Ja, das kann sonst keine Wertegemeinschaft sein. Ja, aber erstens das und zweitens, ich denke mir, wenn da irgendwas abgeht, dann werden es die Leute in Zypern als erstes wahrscheinlich erfahren, weil die wahrscheinlich die ganze, keine Ahnung, das labe ich jetzt nur so raus, aber da brodelt es ja schon die ganze Zeit irgendwie. Das wird denn ihr erstes Ziel wahrscheinlich sein, weil das ist dann das Gleiche wie in Russland. Die Politik, gerade Erdogan, die müssen mit Nationalismus weitermachen und da muss denn irgendwas Nationalistisches geben, wie in der Ostukraine, wie in Georgien mit Putin. Der muss denn irgendwas geben, sonst wird er nicht mehr gewählt. Ja, ja, im Norden von Syrien. Das möchte zurzeit passieren. Und ich mein, Sie sprechen aber auch über Casus Belli mit, wie du meinst, Zypern, aber zurzeit fokussieren sie eher Griechenland und Norden Syrien, aber Zypern wird auch auf den Tisch kommen. Also. Ja, klar. Und ich hoffe, und ich wahrscheinlich ist das nur eine Utopie, ich hoffe, dass die Kurden im Nordirak einen eigenen Staat kriegen, weil das wird die Türken richtig anpissen. Und ich meine die konservativen Türken. Hm. Und ich weiß natürlich, dass es innerhalb von DTIP auch große Debatten gibt. Okay, danke. Und ich möchte die ermutigen, die diesen Weg der letzten Jahre gegangen sind und nicht in einen Topf werfen mit anderen, die vielleicht andere Interessen haben. Das ist meine differenzierte Haltung zu DTIP und ich glaube, Sie haben das alles verstanden. Jetzt zur Frage, warum ist es gut, dass, wie Sie das sagen, Imame in Deutschland ausgebildet werden, und auch in DTIP-Gemeinden und so weiter lehren und arbeiten. Ganz schnell. Erstens die Sprache. Es ist gut, dass das in Deutsch geschieht. Das ist ein Teil von Integration. Gerade für die jüngere Generation. Zweitens, es ist gut, dass man hier länger lebt und seine Zukunft hier sieht und nicht nur ein paar Jahre da ist und hinterher wieder zurückgeht. Drittens, es ist gut, dass man von Menschen hier bezahlt wird und nicht von Organisationen aus dem Ausland. Das ist der dritte Grund. Der vierte Grund ist, dass, glaube ich, das Wirken von Imamen nicht nur in der Moscheegemeinde, sondern im Dialog in der Stadt außerhalb viel wirksamer gelingt, wenn man als Repräsentant in Deutsch dieser Gemeinde an diesem Dialog teilnimmt und nicht einfach nur nach innen als Imam in einer anderen Sprache predigt. Das sind so meine vier Argumente, weswegen glaube ich, dass es auch in Ihrem nicht nur im Interesse der Integration, auch im Interesse von DTIP ist, dass der diesen Weg zwar nicht hoppla hopp, aber doch schnell beschreiten. Also die gesamte Geschichte mit Handpuppe der Hardcore-Islamisten aus der Türkei praktisch einfach so weggewischt mit von wegen, also ja, das ist durchaus irgendwie auch berechtigt, dass man sagt, dass man Kritik daran übt, dass sie in dieser Weise kontrolliert werden von Erdogans Regime. Aber hier sind irgendwie die Punkte, die gemeinsame Sprache und so weiter. Ja. Es ist ganz wichtig, dass man die Leute hier bezahlt, haben wir gerade gehört. Ich bin mir da nie ganz sicher, weil ich meine, ich bin mir ziemlich sicher, dass da nicht nur so verfickte Erdogan-Haufen drin sind, weißt, also der DTIP. Weil sonst hätten die ja nicht im Geheimen, das war doch so, die sollten berichten, wer im DTIP auch Gülen-Anhänger sind, oder? Ja. Zum einen. Das ist ja klar, weil die das erstmal wissen wollten, im Geheimen, damit die wahrscheinlich rausekeln können oder so eine Scheiße. Aber da siehst du auch, dass die Leute zum Glück auch liberaler sind teilweise. Und die versuchen die halt wegzudrängen, aber ich weiß nicht, ob es gut ist, sofort zum DTIP zu sagen, ja, verpisst euch. Also ich hoffe mir am besten, dass da sozusagen die Liberalen sozusagen irgendwann mal die konservativen Drecksviecher rauskicken. Ja, aber wer die Kapelle zahlt, bestimmt halt, was gespielt wird, ne? Klar, natürlich. Aber ich weiß nicht, ob unterm Strich es besser ist, zu versuchen, vielleicht als deutscher Staat mehr die Liberalen da zu unterstützen oder halt zu sagen, halt das komplett abzubrechen und dann können die, weißt du, und dann können die halt machen, was sie wollen. Dann wird es halt zu dem Erdogan-Haufen komplett zu 100%. Und da bin ich mir noch nicht sicher. Ich glaub, aber man kann ihre Macht extrem einschränken einfach. Wenn du sagst, fickt euch Leute, sagen wir allein mal, wir stufen jetzt DTIP ein als eine, sagen wir mal im Extremfall, wir stufen DTIP ein als eine verfassungsfeindliche Organisation in diesem Land. Wir setzen die auf dieselbe Stufe, wie jetzt die LIS-Leute gesetzt wurden. Was genau können die dann hier noch reißen? Ich kann dir genau sagen, was sie dann noch reißen können. Sie können einfach warten. Sie können warten und einfach warten, bis Sie dann eine neue Generation von Leuten haben, die nicht wissen, warum diese Leute dann halt, diese Organisation halt so bestraft wurde und so benachteiligt wurde. Und dann können Sie das Opferchen spielen und sagen, hier, guckt uns doch an, wir werden so unterdrückt. Ja, das, genau das ist genau das. Ich glaube auch, die würden dann sofort die Opferrolle spielen. Ich verstehe ja, was du meinst und ich würde es auch gern machen, weißt du? aber ich habe irgendwie so die Erfahrung gemacht, dass es besser ist, vielleicht auch im Geheim, keine Ahnung, sozusagen den Gegenpart bei denen zu unterstützen, weißt? Also gerade die Gülen-Anhänger, dass mal zum Beispiel sagt, oh, ihr wollt weitere Privilegien, ach, ihr habt doch wieder eine Vorstandswahl, wäre schön, wenn die und die Person drin wären. Weißt du, wie ich meine? So vielleicht. Ja. Also im Moment kriegt die DTIP öffentliches Geld. Also unter anderem aus dieser Demokratie-Leben-Initiative. Ich würde sagen, es wäre produktiver, die Leute im Grunde genommen komplett abzubrechen von allen finanziellen Wegen, über die sie unterstützt werden jetzt von diesem Staat, und zu sagen, wir unterwandern euch als eine im Grunde genommen verfassungsfeindliche Organisation, wir behandeln euch wie andere gefährliche Organisationen im Endeffekt und versuchen Einfluss zu nehmen auf denselben Wegen, auf denen wir es tun bei beispielsweise salafistischen Vereinigungen. Also ich sehe schon, was ihr meint. Also natürlich könntest du da irgendwie, ich würde sagen, man kann für beides Argumente aufstellen, aber keine Ahnung, vielleicht ist es auch auf einer emotionalen Ebene wäre es mir extremst zuwider, weiter mit diesen Leuten zu kooperieren. Ja, ich sehe auch gerade, wie viel Geld die kriegen. Das ist schon beängstigend. Ich stimme dir schon zu, Schlomo, dass es eklig ist. Das stimmt schon, aber man muss halt wirklich hier das kleinstmögliche Übel nehmen und nicht nach der nahen Zukunft entscheiden, sondern nach der späteren Zukunft halt schauen. Denn das ist ja das, worum es geht. Ja? Du möchtest ja im Endeffekt nicht nur, dass es jetzt aufhört, sondern dass es langfristig für immer so bleibt. Und die einzige Möglichkeit ist halt, Menschen dazu zu ändern, wegzugehen, freiwillig, nicht sich gezwungen fühlen darin. Und wenn man aber versucht, das über den Staat gehen zu lassen und es verbietet oder irgendwie penalisiert, dann haben die Menschen die Möglichkeit zu zeigen und nachzuweisen, dass sie die Opfer sind und dadurch Werbung zu machen für sich. Aber der Zwang hat in China ziemlich gut funktioniert. Ja, gut, aber es ist auch ein totalitärer Staat. Ja, hier China zu machen, das Beispiel. Das müsste ja erstmal hier die Vorbedingung sein, dass wir hier schon China haben. Und dann könnte man das umsetzen. Klar, natürlich. Ja. Wir können auch lebend gerne irgendwie uns in irgendeine Richtung kippen. Ich bin schon zu dem Schluss gekommen, dass, weißt du, wir eigentlich so schwierig und so dämlich, wie das wäre, würde ich schon wissen, dass das sehr gut wäre für die Zukunft, nicht für das Hier und Jetzt, nicht für mein Leben, sondern für die Zukunft, wenn sich alle Leute in irgendeine von den radikalen Richtungen komplett kippen würden und das mal komplett ausleben, was sie da wollen, damit wir wieder eine Erinnerung daran haben, dass wir uns nicht so fucking ausleben sollen und gegeneinander ausspielen. Vielleicht merken es die Leute bei dem 10. Mal. Aber das ist ja eigentlich fast der IS, also das trifft ja eigentlich wortgenau den IS. Das ist ja die Auslebung von muslimischen Idealen zu ihrer härtesten Wahrheit sozusagen, zu ihrem stärksten Kern. Eben, und die einzige Möglichkeit, größer zu sein als Terror, ist Terror entstehen zu lassen, ihn toben zu lassen und dann zu sagen, sozusagen, hier, das ist Terror, das ist falsch und dann ist jeder auf der Seite davon, dass Terror falsch ist. Nur dann müsste man über so viele Menschenleben drübersteigen und so asozial abgehen, dass es schon einfach ein Verbrechen an der Menschheit wäre. Ja, also, ich meine, auf der Ebene sind wir halt. Ja. Ja. Von daher, ja. Ich wollte vielleicht noch was zum Anerkennungsverfahren. Es ist ja nicht eine Frage des Bundes. Das hat auch nicht der Bund zu entscheiden, sondern Anerkennungsverfahren und als Religionsgemeinschaft oder etwaige als Körperschaft ist ja letztendlich Ländersache. Und wir diskutieren ja diese Frage nicht erst heute oder seit letztem Jahr, sondern über viele Jahre, um nicht zu sagen Jahrzehnte. Und wir blicken gerade auf Situationen zurück, nur zwei Beispiele zu nennen, Nordrhein-Westfalen oder auch Niedersachsen, wo es langjährige Kooperationen gibt, die eben am Ende münden sollten in einen Staatsvertrag und die aufgrund der politischen Lage und auch des politischen Diskurses derzeit eher auf Eis gelegt werden, die aufgrund dieses eben auch schön vorexerzierten Misstrauensdiskurs, den Sie jetzt auch gerade wieder führen, Frau El-Masri. Es ist einfach, an den Zeigefinger auf die Muslime zu zeigen und diesen Extremismusdiskurs fortzuführen. Aber was für Mühen und Arbeiten Moscheegemeinden leisten über die vielen Jahre, was sie an Integrationsleistungen leisten, dass sie es ernst meinen und nehmen sie es ihnen ab, dass sie sagen, ich möchte meinen Glauben richtig praktizieren, weil das die beste Immunisierung vor Extremismus ist. Und dass sie das seit Jahren und Jahrzehnten... Er redet in Zirkeln, er redet in Kreisen, er kehrt immer wieder dazu zurück. Also wir sollen uns immunisieren durch unseren Glauben und die leisten ganz, ganz viel im Abstrakten. Es wird nie klar darauf eingegangen, was genau die eigentlich leisten. Aber die leisten ganz, ganz viel, das wird immer nur irgendwie unter den Teppich gekehrt. Es kommt nie irgendwas Konkretes von dem Mann. Es ist einfach immer nur dieses Gewäsch von wegen, also ja, das ganz, ganz viele, was die leisten, müssen wir auch irgendwie anerkennen. Absolut, das sehe ich genauso. Der sagt sogar noch mehr. Der sagt da so Quatsch wie, ja, wir sind so tolerant, also solange man uns nicht irgendwie kritisiert oder bedrängt, ja, dann bleiben wir auch tolerant. Aber wenn nicht, ja, dann werden wir ganz nicht tolerant. Und das wollte er ja gar nicht hier. Also Beispiel von Niedersachsen. In Niedersachsen war ja unter anderem im Gespräch halt eben die DTIP mit Körperschaftsstatus auszustatten. Und da war ich damals, das hatte ich auch schon eine Weile her in einem Stream hier erzählt, bei einer Veranstaltung vom Humanistischen Verband in Hannover. Der Dr. Lehmann, den dem einen oder anderen auch bekannt sein sollte, war an dem Abend wohl auch da, obwohl ich ja immer noch nicht weiß, wie er aussieht. Aber auf jeden Fall stand da halt ein Türke auf und meinte so, ja, hier, nee, das sollte alles nicht passieren. Und wenn die Leute in meiner Gemeinde wüssten, dass ich hier irgendwie beim Humanistischen Verband bin und hier irgendwie an Veranstaltungen teilnehme, dann würde ich große Probleme kriegen. Und der Typ war auch in der SPD, weil der Humanistische Verband ist halt sehr SPD-nah. Und er sagt dann halt auch so, ja, hier meine ganzen Genossen von der SPD, denen erzähle ich das auch immer, dass sie dann nicht so sein sollen mit dem Islam, dass das nicht so ist so toll und dass auch die Gemeinden mit den Politikern ganz anders reden, als sie mit ihm reden, der da selber Mitglied ist. Und das fand ich doch schon ziemlich bemerkenswert. Und sowas dann mal direkt von den Leuten da zu hören halt. Und das ist so die Realität dann und nicht hier Masiak von wegen, ja, die gute Zusammenarbeit und jetzt plötzlich sind sie nicht mehr auf unserer Seite. Das ist doch so dämlich. Oh mein Gott, hat der Mensch überhaupt ein wirklich auf diesem Gebiet so einen blinden Fleck, was Ursache und Auswirkung angeht? Nein, das ist Ideologie. Ich denke, der glaubt das schon. Normalerweise sind die Leute in höheren Positionen so, dass sie ihre eigene Ideologie auch manchmal hinterfragen und werden dann halt so fadenscheinig, dass sie halt dann doch dabei bleiben, also so hypocrite-mäßig. Aber der glaubt, dass das, wenn man nur ordentlich genug das in der Schule lernt, dass dann alles gut wird. Ja, dass natürlich jede Terrororganisation sich über die Glaubensinhalte hermacht, die in der Schule dann beigebracht werden und sagen, warte mal, den und den Teil interpretierst du so, den und den Teil, da gibt es noch die Suche dazu und dann kannst du sozusagen jemanden aktivieren. Also weißt du. Ja, eben, das ist ja das Ding. Nur weil du sagst, dass eine Sache halt die richtige ist, invalidiert das nicht die andere. Es ist die ideologische Prägung, die du dann einfach aktivieren tust. Hier, nur kurz, NTV, meistgeklickt 1000-Mann-Mob zündet Kirche an, US-Fake News. Gibt es ein Video, wo halt die Leute viele Böller schießen und da gehen Böller auf die Kirche. Und Breitbart sagt, Böller auf eine Kirche werfen ist doof, weil das ist doof. Und dann haben wir jetzt in den deutschen Medien so diesen Wasch, wo man über Breitbart, der sagt, guck mal, die super Fake News. Da ist noch nie was passiert. Finde ich gut. Nur, dass das nicht stimmt. Also in Dortmund hat so lustigerweise wohl die älteste noch stehende Kirche Deutschlands, hat ein Gerüst am Turm nach Beschuss aus der Menge Feuer gefangen hat und es ließ sich aber Gott sei Dank kontrollieren, relativ schnell. Also das ist nicht gelogen, ist nur aufgebauscht. Und es ist wohl auch Allahu Akbar gerufen worden auf dem Kirchenvorplatz. Ja, also einfach dasselbe wieder. Mann. Machen und trotzdem dieser Diskurs weiter da ist. Heute beweist der oder diejenige Mut, die sich schützend vor die Muslime stellen. Und ich bin Ihnen dankbar, Herr Minister, dass Sie das auch gerade gegen... Die beweisen Mut, wenn sie sich schützend vor Muslime stellen. Das machen wir doch gerade im Stream auch. Oh ja. Wir tun doch eigentlich ordentliche Kritik vorbringen, mit deren Hilfe man alles ein bisschen entschärfen könnte. Ist eigentlich einfach nur ein Appell an dieses Opferdenken von den Gutmenschen. Nach das dem ist Motto, doch eigentlich genau dasselbe, was die Feministen da auch so schreien. So Leute, die Allies sind, die hier für den Feminismus kämpfen, ja, die die Feministen da beschützen, ja, die sind die Guten. Ach, wie krank einfach. Krank. Die sich schützen vor uns armen Muslime stellen, während Muslime hier Leute abschlachten. Ja, weißt du, so, du stellst dich halt vor einen und der sticht dir den Rücken in, Rücken in den Messer. Den Messer in den Rücken. Ich meine, es ist, die sich, also die Leute müssen besonders gelobt werden, die nachdem hier wieder ein Muslim Leute abgeschlachtet hat, auf bestialische Weise, sich dann vor den verbalen, wohlgemerkt, Backlash halt dagegen, dann schützend vor die armen kleinen Muslime stellen, denn das sind die wahren Opfer davon. Also jetzt überlegt euch mal, nach dem NSU-Skandal hat es in Deutschland eine Bewegung gegeben, die sich schützend vor Nazis gestellt hätte, wären nicht alle Nazis NSUler sind. Ja, schon. Da sitzt dann irgendein fetter Nazi, der in so einer Talkshow oder in so einer Konferenz und sagt dann irgendwie, also halt, die wirklichen Helden sind die, die sich jetzt hier schützend vor uns Nazis stellen. Ja, keine Ahnung, das ist halt, es ist einfach so absurd in der Welt, in der wir leben, weil ich will aussteigen, ich habe keinen Bock. Ja. Also ich würde diese Scheiße ernst nehmen, wenn die damit kommen, irgendwie, wir sind so unterdrückt und so weiter. Sobald mal irgendwie halbwegs hier Gewalt passiert, sobald die irgendwie, keine Ahnung, sobald Muslime getötet werden auf offener Straße oder irgendwas, aber es passiert einfach nicht. Sie deuten das die ganze Zeit an, als wäre das zumindest in einer abstrakten Weise der Fall, aber es ist komplett, es basiert auf nichts. Ja. Ja, und wenn Muslime dann sagen, ja, hier diese ganzen Terroranschläge, ja, das sind auch Muslime, aber das sind die Falschen, ja, dann nutzen sie im Endeffekt das aus, was passiert ist, als Werbung für ihre eigenen, für ihren eigenen Kreis da an Leuten. Was halt absurd ist, es ist falsch, es ist nicht richtig, das hilft keinem. Die sind mutig, weil sie müssen ständig diesen Anfeindungen gegenübersetzen. Es ist ein einfaches, es ist ein leichtes Spiel, heutzutage Muslime zu kritisieren oder eben Moment, dir ist klar, dass die Leute, die Muslime in irgendeiner Weise kritisieren, von Muslimen auf täglicher Basis Morddrohungen bekommen. Es gibt einen Grund, aus dem ich meine Scheiße nicht aus Klarnamen mache. Und zwar, weil sonst nicht nur ich, sondern auch meine Familie in direkter Gefahr schweben würde. Ja, oder einfach sie müssen nur Leute, ständig die diesen Anfeindungen gegenübersetzen. Es ist ein einfaches, es ist ein leichtes Spiel, heutzutage Muslime zu kritisieren oder eben mit diesem Misstrauensdiskurs zu verhindern. Es ist ein leichtes, also das könnte man als Clip dann einfach nehmen und für irgendwas verwenden. Einfach so für aber hallo, es gibt keine andere Gruppe hier, die in der Weise gewalttätig und gefährlich auf Kritik reagiert wie Muslime. Okay, aber wo sind denn bitte schön mal die Leute, die sich in die Luft sprengen in einer Gruppe von Muslimen an einem muslimischen Feiertag? Wo sind denn die Nazis, die da rausgehen und Muslime verprügeln und sie töten? Wo? Das, worüber er heult, ist wortwörtlich, es sind Kommentare im Internet und irgendwelche, keine Ahnung, irgendwie hat ein Hakenkreuz irgendwo hingesprüht. Das war's. Nee. Oh mein fucking Gott. Oh, das ist einfach so. Stellen absurd. Wir uns aber trotzdem diesen Diskurs und wir sehen aber, dass er sehr stark darunter leidet. In Niedersachsen gibt es diese Diskussion des Anerkennungsprozesses seit 10 Jahren und der scheint derzeit auf Eis gelegt zu sein. Unsere Moscheegemeinden sind dieselben geblieben wie vor Jahren davor. In Nordrhein-Westfalen ist das ähnlich. Und insofern werben wir dafür und hoffen, dass die politische Wetterlage sich nicht derart durchschlägt, dass letztendlich die Integration des Islams in das deutsche Staatswesen, und darum geht es ja, dass das sozusagen eine Schieflage erleidet oder dass das sozusagen in Mitleidenschaft gerät. Weil wir wollen diesen Kurs weiterfahren. Wir wollen diesen Kurs der Kooperation und des Zusammenlebens, wie schwierig er auch erscheint, weiterführen und eben nicht über Gerichte und anders wie das auch. Impliziert das momentan, also er sagt, er stellt es so dar, als wäre momentan eigentlich ein friedliches Zusammenleben existieren würde, das nur gestört wird von irgendwelchen rechten Hetzern oder was auch immer, die dann irgendwie einfach nur, weil sie Muslime hassen, so tun, als wenn Probleme existieren würden. Aber wir wollen das so weiterführen, wie es hier gerade passiert. Was hier gerade passiert, ist, dass Muslime Leute umbringen. Ja. Das ist das, was gerade hier passiert. Ja. Ja. Und das sind nicht einfach nur irgendwie Soziopathen oder Psychopathen, die das machen. Sie tun es bewusst für den Islam. Das macht es halt noch klarer. Ja? Und er und dieses Panel da halt ist halt, die muslimische Panel ist halt wirklich ganz klares Beispiel dafür, in was für so einer Doppelwelt man lebt. Ja? Wie der de Maizière da so schön gesagt hat, die Vordiskussion, das sollte man filmen. Ich meine, nach Europol hatten wir 2015 in Europa jeden Tag zwei verhinderte Terroranschläge. Mhm. Zwei pro Tag. Also und dschihadistisch motiviert. Wir hatten auch ordentliche Anzahl an Rechten und Linken, aber der weit überwiegende Anteil halt dschihadistisch und halt, also zwei pro Tag ist, finde ich halt schon auch eine krasse Zahl. Okay, ist komplett Europa, ist ja fast eine halbe Milliarde Menschen. Man darf das dann auch nicht zu groß sehen, aber irgendwie halt so zweimal pro Tag, wo jemand einen Anschlag machen möchte, ist schon krass eigentlich. So, ich weiß nicht. Währenddessen bei dem, worüber die immer reden wollen, wo sind die rechten Anschläge mit Personenschäden? Ich nehme das nicht ernst, wenn es als Anschlag gewertet wird, weil irgendwer einen Böller neben der Moschee zündet oder ein Hakenkreuz daran sprüht, was auch immer. Aber mich interessieren Anschläge mit Personenschäden und die finden einfach nicht statt. Von den Rechten derzeit in Europa. Ja. Aber man hört einfach ganz oft, wie sich dann Moslems, genau wie du halt auch erwähnt hast, Schlomo, nach der Trump-Wahl, ne, dass dann Muslime dann sich melden und meinen, ja, hier, oh, ich wurde angegriffen, oh, hier und da, ne. Keine einzige von diesen Meldungen, von denen die so ganz groß rumgelaufen sind, ne, hat sich als wahr entpuppt. Ja. Keine einzige. So, die Polizei hat dann ermittelt so lange, bis die Leute einfach ihrem eigenen Gewissen nicht mehr standhalten konnten und dann zusammengebrochen sind und gesagt haben, ja, sie haben es zusammengereimt. Ja. Insofern bin ich auch schon immer extremst misstrauisch, wenn es zu irgendwelchen Behauptungen von Muslimen über irgendwelche Hassverbrechen gegen sie geht. Weil, ich meine, es klingt jetzt ziemlich hart, aber sorry, Muslime sind notorisch bekannt dafür, sich diese Sachen einfach auszudenken. Natürlich, sie sollen auch nach ihrem Glaubensgeständnis da, nach ihrer Religion, sollen sie lügen, damit sie ihre Religion weiter verbreiten können, damit sie sozusagen weiter dann Terror verbreiten können. Das meine ich jetzt nicht, dass die da alle so sich zusammen verabredet haben, das zu tun, aber das ist halt davon schon motiviert. Das hat schon einen Grund, warum das so ein direktes Profil ist davon, dass diese Leute halt auch unter anderem muslimisch sind, die das machen. Ja, es ist vielleicht auch so eine Aufmerksamkeitssache, ne? Wenn die Leute da so in ihrem Opferkram irgendwie drin sind und dann irgendwie merken, dass dieser Feminismuskram, der zieht ja auch solche Charaktere teilweise an, ne? Die halt eben merken so, wenn ich mich hier hinstelle und sage so, oh, die sind alle so gemein zu mir und das nur, weil ich dieser und jener Gruppe angehöre und dann kommen plötzlich alle möglichen Leute und sagen, ja, hier, komm in meine Talkshow oder ich interviewe dich für meinen Beitrag und so ein Kram, ne? Das ist so, solche Narzissten gibt das ja dann richtig was. In diesem Sinne ist das eigentlich schon fast eine Art von Konditionierung, die stattfindet, auch schon mit muslimischen Kindern, weil sie merken, sie kriegen diese Art von Sympathie und positive Aufmerksamkeit, wenn sie sich in dieser Opferrolle vergraben. Ja, natürlich. Er konnte nicht singen. Jetzt gibt es natürlich noch ganz viele Themen, über die wir jetzt nicht mehr haben sprechen können. Ich möchte dennoch noch mal einen Blick nach vorne blicken oder einen Blick nach vorne werfen. Und zwar gerade, wir wissen, wir haben mehr als 500.000 Flüchtlinge in Deutschland. Der Islam in Deutschland, der momentan vor allem türkisch geprägt ist, wird sich verändern. Wird er arabischer? Das ist eine Frage, die im Raum steht. Herr Professor Dr. Rohr, ich möchte diese Frage noch mal an Sie richten. Welche Fehler gibt es Ihrer Meinung nach jetzt in der aktuellen Debatte und vor allem auch mit dem Blick, was Integration, dieses große Schlagwort angeht, zu vermeiden? Viele sehen ja gerade im Islam ein großes Integrationshemmnis und Hindernis. Es wurde schon in Reden erwähnt, dieses pauschale Reden von dem Islam als der Araber, der Deutsche, der Sachse. Wir müssen raus aus diesen Kategorien. Ich habe auch, aber das liegt an meinem schlichten Juristengemüt, Probleme mit solchen Begriffsnirvana-Diskussionen. Ich habe es gerne konkret und wir haben konkrete Anliegen und die können wir konkret angehen mit Menschen guten Willens. Und da beginnen meine Sorgen im Moment. Die demokratische Mitte erodiert an den Rändern. Die Akzeptanz des Rechtsstaats erodiert an den Rändern. Wir haben jetzt diese homogenen, wir sind die guten Denker und die anderen sind die Bösen. Das sind die Lügenpresse und die Ungläubigen und die Umfolger. Also um's auf er will jetzt diese Art von Denken praktisch alleine den Leuten, die migrationskritisch eingestellt sind, unterschieben? Es ist das komplette Gegenteil ist der Fall. Es ist praktisch, ich meine, wir hätten genauso gut sagen können irgendwie, wir sind die Guten, die anderen sind die Nazis, die Intoleranten, die Fremdenfeindlichen, die Rassisten und so weiter und so fort. Was halt allen Leuten, die irgendwie dem kritisch gegenüberstehen, an den Kopf geworfen wird, täglich. Es ist, also diese Sache existiert auf beiden Seiten und ich würde sogar dafür argumentieren, dass sie auf der Seite von den Leuten, die unkritisch diese, der Islam ist friedlich, die Flüchtlinge sind ganz nette Menschen, nicht alle und so weiter, Scheiße, vertreten, dass sie von denen eigentlich sogar noch prägnanter vertreten wird. Moment, ich würde gerne, ich habe nämlich ein ganz anderes Bild davon, was er da gesagt hat, also vom Kontext halt. Ich verstehe, warum du drauf kommst, deshalb bin ich mir gerade nicht sicher, ob ich es richtig verstanden habe. Könntet ihr mal ganz kurz zurückspulen, denn ich glaube, er hat nämlich einfach nur die Idee kritisiert davon, dass sich das in zwei Lager aufspaltet. Von die einen sagen, wir sind die Guten und die anderen sind halt so und so. Und vor allem auch mit dem Blick, was Integration, dieses große Schlagwort angeht, zu vermeiden. Viele sehen ja gerade im Islam ein großes Integrationshemmnis und Hindernis. Es wurde schon in Reden erwähnt, dieses pauschale Reden von dem Islam als der Araber, der Deutsche, der Sachse. Wir müssen raus aus diesen Kategorien. Ich habe auch, aber das liegt an meinem schlichten Juristengemüt, Probleme mit solchen Begriffsnirvana-Diskussionen. Ich habe es gerne konkret und wir haben konkrete Anliegen und die können wir konkret angehen mit Menschen guten Willens. Und da beginnen meine Sorgen im Moment. Die demokratische Mitte erodiert an den Rändern. Die Akzeptanz des Rechtsstaats erodiert an den Rändern. Wir haben jetzt diese homogenen, wir sind die guten Denker und die anderen sind die Bösen. Das sind die Lügenpresse und die Ungläubigen und die Umvolker. Also um es auf genau, den Punkt zu... Ja, okay. Wir haben homogene Gruppen. Die einen behaupten, sie seien die Guten und die anderen werden dann als die Lügenpresse dargestellt, als die Bösen. Ja, da ist nicht verschiedene Ticken aufgehangen an dem Begriff Lügenpresse und so weiter. Das, aber im Grunde genommen hast du recht, er hat im Grunde genommen eigentlich beide Seiten damit adressiert. Okay, gut, dann weiter. Wen meint er jetzt mit den Ungläubigen? Er sagt, die demokratische Mitte erodiert. Ja, und damit ist wahrscheinlich gemeint, dass sich das in so zwei Lager aufbricht und er eben das thematisiert. Also er sagt nicht, in welchem Lager die jetzt da sich befinden oder wer sich wo befindet. Er möchte den sozialen Frieden schützen. Er möchte nicht, dass es nur heißt, ihr seid Systemlinge. Er möchte nicht, dass es nur heißt, ihr seid Kuffars. Er möchte nicht, dass es nur heißt, ihr seid Protofaschisten. Genau, ja, der ist relativ zentristisch so. Das ist ganz gut. Okay, dann. Und Frau Petri wären wahrscheinlich die Idealbesetzung für das Kuratorium des Salafistenverbandes. Das ist dieselbe Milch derselben Denkungsart, die wir da sehen. Und wir müssen zusehen, ich glaube, das war doch bei aller Kontroverse hier ein Beispiel dafür, wie die demokratische Mitte sehr streitbar und nicht immer mit Übereinstimmung über Ergebnisse. Machen wir noch mal kurz Pause. Er meinte gerade, das kann man bei den Salafisten kann man das sehen, was mit den Lügenpresslern läuft. Da muss ich schon ein Stück weit schon auch zustimmen. Also ich weiß zwar, dass der Begriff Lügenpresse verwendet wird als eine Schelte gegen die Medien, die sehr breit gefächert ist, dass da man sich aber auch differenziert über Medien aufregen kann. Aber im Grunde, wenn du jetzt Lügenpresse wirklich voll ernst nimmst als Begriff und sagst, es ist alles nur Systempresse, das entspricht genau dem salafistischen Weltbild, das da immer sagt, it's the big lie. Also the big lie wird verwendet, dass die muslimische Welt hervorragend ist, dass es alles nur ein Problem ist, was der Westen gemacht ist, dass es alles nur Propaganda in den Medien ist. Und dass du einfach nur näher zum Islam ranrücken musst und dass dann alles gut wird. Und genauso ist ja sozusagen die Leute, die dann Lügenpresse schreien, am lautesten, die meinen ja dann auch ganz gern so, ja, die anderen Deutschen, die sind von ihrem Patriotentum abgefallen, die müssen nur wieder den wahren Glauben an Deutschland finden, weißt du, so ein bisschen so. Also da ist schon eine ideologische Überschwappung auf jeden Fall, weil im Grunde die Ideologie, ob das jetzt Islam ist oder extremer Nationalismus in Deutschland oder in Polen, sozusagen das psychologische Grundprofil ist in beiden Fällen dasselbe. Du hast nur sozusagen verschiedene Geschmackssorten derselben Scheiße im Mund, wenn du so einem Kram nachläufst. Auch wenn mit Lügenpresse auch. Also wenn wir jetzt zum Beispiel in unserer Gruppe, wenn wir uns differenzierend mit dem Thema auseinandersetzen, dann schreiten wir uns ja auch immer an, dass wir Supernazis sind. Ja, natürlich. Tieren kann aber eben doch auch immer wieder zum Kompromiss bereit ist. Und ich glaube, das ist das eigentlich Entscheidende, dass wir glaubhaft kommunizieren, was uns im Innersten da zusammenhält. Und viele der Menschen, die zu uns kommen, kommen gerade deswegen hierher. Wir müssen unsere Kultur vermitteln. Wir müssen auch klare Grenzen aufzeigen, was hier nicht geht. Manchmal gibt es da Übergriffe, oft herrscht Unwissenheit, aber es gibt jede Menge guten Willen, manchmal auch hilflosen guten Willen. Wir müssen wissen, wie wir mit den Menschen reden können, mit Respekt vor allem, ohne Anfangsverdacht. Wenn ich einen Anfangsverdacht habe als Jurist, dann muss ich dem nachgehen. Aber ich kann nicht jedem Mitmenschen gegenüber einen Anfangsverdacht formulieren. Ich glaube, wenn wir uns das klar machen, dann sind wir ein gutes Stück schon weiter. Ja, das stimmt. Eine letzte Frage habe ich. Schließe mich voll innerlich an, super Schlusswort. Eine letzte Frage habe ich dennoch. Es hört sich jetzt ziemlich nach Wertediskussion auch an. Herr Bundesminister de Maizière, wir wollen noch mal einen Blick nach vorne werfen. Sie haben es in Ihrer Rede zum Schluss auch noch mal gesagt. Wir schreiben das Jahr 2027. Wir feiern 20-jähriges Bestehen der Deutschen Islamkonferenz. Sie sind eingeladen als ehemaliger oder damaliger Innenminister. Worauf blicken Sie stolz zurück? Naja. Vielleicht wäre es gut, wenn wir einvernehmlich zum Ergebnis kämen, dass eine deutsche Islamkonferenz auf dieser Ebene wegen Erfolgs nicht mehr nötig ist. Wenn wir das feiern würden, das wäre irgendwie gut. Finde ich nicht schlecht. Ja, wenn das mal alles ein Ende hätte, wäre das toll, ja. Was genau ist denn das endgültige Ziel dann überhaupt? Die Endlösung, meinst du? Genau. Naja, das ist ja das Ding, ja. Wie es halt schon im Video klar wurde, wollen sie ja total widersprüchliche Dinge. Ja. Sie wollen in der Mitte der Gesellschaft akzeptiert werden, wollen aber Privilegien behalten. Und das bedeutet eigentlich ganz klar für mich halt, dass sie wollen, in der Gesellschaft ankommen zu wollen. Sie wollen es nicht erreichen. Denn dann könnten sie es ja. Es gibt ja, wie die da selbst im Gespräch schon erwähnt haben, Verbände, die schon ganz gut da den Job machen und könnten sich ja alle als Muslime daran anschließen, dann hätte man es. Aber das ist ja nicht das, was man will. Man will ja diese Vielfalt da auch behalten. Das bedeutet, sie wollen im Endeffekt die gesamte Zeit diese Konferenzen weiterführen. Sie wollen reden, um zu reden, weil wenn sie damit aufhören, wenn sie was erreichen, haben sie keine Relevanz mehr. Was sollen sie dann machen? Ist doch wie mit Palästina. Die verweigern sich ja allen Schritten irgendwie zu einer Lösung zu kommen. Einfach nur, damit man ewig in der Opferrolle bleiben kann. Und daher würde ich schon sagen, dass 2027, dann 2027 dann das Jahr, ist trotzdem immer noch, wenn nicht noch verstärkt, solche Islamkonferenzen geben wird. Ja, die Probleme, die Sie vorgeben, angehen zu wollen, sind ja eigentlich Ihre Existenzberechtigung. Insofern herrscht doch schon irgendwie ein gewisser Interessenkonflikt. Ja, eben. Ich glaube, das wäre so ein ganz klares Virtue Signaling, dass du möchtest das eine, aber eigentlich bist du vielleicht viel zu feige, um das zu sagen, denn dadurch, weißt du, so hast du ja schon Lösungswege und dann fragen sich die Leute, ja, warum gehst du die dann nicht? Ja? Dann kannst du ihnen halt schlecht sagen, dass du ja das so sehr möchtest, dass du ja jetzt überhaupt nicht möchtest, das Problem zu lösen. Ja? Deswegen müssen sie sich irgendwelche eigenen neuen Probleme überlegen und ausdenken. Ja, also daher, ich denke mal schön, dass die ein Ziel haben, nämlich halt eben, dass ihr Kram, ihr jeweiliges Zeug halt institutionalisiert wird, bezuschusst wird, sie die entsprechenden Zugänge haben, halt so wie die christlichen Kirchen auch, direkt zu allen möglichen Leuten, Entscheidungsträgern in der Politik, in der Wirtschaft, wie auch immer, dass das halt eben alles nicht mehr angreifbar ist. Okay, ja, aber dann müssen Sie gehen halt auch die neuen deutschen Organisationen gehen ja auch darauf, quasi diese Integration, das Zeug ins Grundgesetz zu schreiben als Staatsziel. Es ist ja also wie dieses Meme mit diesem Superhelden, der diese zwei Knöpfe hat, ja. Dass damit halt bis in alle Zeiten halt diese Frage geklärt ist, damit du jedem sagen kannst, der irgendwas dagegen sagt, so ja, hier guck in das Buch rein, da steht drin, dass wir das hier so machen und fertig. Ja, und also wie der Ketzereigesetz oder was? Wenn du das nicht akzeptierst, bist du ein Staatsfeind und dann lehnst du hier unsere Grundübereinkunft und alles ab. Und das ist dieses Ding, wo Hitchens halt, Gott hab ihn selig, damals schon gesagt hat, dass das sozusagen das Schlimmste ist, wenn man irgendwie sagt, hier, du legst deine Hand jetzt hier auf meine Bibel oder ich rufe die Hate Speech Polizei und dieses Zeug, ne? Also, ja, so weit halt zu gehen oder was er halt auch angeprangert hat, ist diese Bewegung, dass man dann im Militär irgendwelche Imame hat und da gibt es auch natürlich, das ist auch wieder so eine Sache, die kommen wird, wenn du die Staatsverträge machst, dass du dann Imame in den Gefängnissen hast, was die Kirchen ja auch machen dürfen. Ne? Da gibt es ja auch diese Seelsorge in Gefängnissen und das wirst du dann auch mit Imamen haben. Und ich sage nur hier, Tommy Robertson hat ja auch gemeint, dass sie in England in den Gefängnissen richtige Strukturen haben, wo die Leute da zum Islam dann da kriegen wollen, teilweise mit Gewalt, dass sie sich da irgendwie anschließen. Und das wirst du dann in deutschen Gefängnissen auch haben. Oder halt eben beim Militär, dass du dann da die Seelsorge hast. Das wird alles kommen mit dieser Institutionalisierung. Und da wollen die drauf hinaus. Ja, das Ding ist halt auch das mit der Integration. Das ist eigentlich, wie soll man sagen, relativ einfach beantwortet. Da gab es einen niederländischen Politikwissenschaftler, Ruud Koopmans, keine Ahnung, wie man es genau richtig ausspricht, der hat zwei ziemlich gute Studien gemacht. Einmal Religious Fundamentalism and Hostility Against Outgroups, a Comparison of Muslims and Christians in Western Europe. Und dann einmal Does Assimilation Work? Das sind zwei Studien, aus denen halt hervorgeht, dass du eigentlich keinerlei Probleme hast, dich in Europa Arbeit zu finden oder dich sozusagen in die Gesellschaft generell zu integrieren, wenn du einfach nur dein Frauenbild an den Westen anpasst, so Sachen wie Hand geben oder Frauen verachten, wenn du das sein lässt und wenn du die lokale Sprache lernst, dass du dann schon auf einem ziemlich guten Weg bist, keinerlei Probleme zu haben, dich zu integrieren in die Gesellschaft. Und dass wenn du aber sowas wie, ich will die Sprache nicht lernen und der Islam ist unveränderlich, in deinem Kopf drin hast, dass das mit der Integration halt nie was werden wird. Und das hat auch im ersten Fall das überhaupt großteils das Problem nichts mit irgendeiner Form von Religion zu tun, sondern einfach mit dem Stolz, den dann Menschen haben, wenn sie irgendwo hineinwandern. Meine Eltern sind nicht irgendwie gläubig in irgendeine bestimmte Richtung. Sie haben halt irgendwie Sowjetunion mitgemacht und so bisschen halt glauben an Gott, aber egal. Aber sie hatten genau dieselben Muster, wie du sie gerade beschreibst, als wir irgendwie nach Deutschland gekommen sind und wir uns alle integrieren mussten. Ja. Meine Eltern, mein Vater hat einfach so einen Stolzzusammenbruch gehabt, dass er gesagt hat, er will die Sprache nicht lernen, er will sich hier nicht integrieren, ihm ist alles scheißegal, er will nichts. Und jetzt mittlerweile bereut er es halt, weil er so viele Jahre damit verbracht hat, halt sich nicht integrieren zu wollen, obwohl das Land ihm alle Möglichkeiten gegeben hat. Ja, und ich lebe in einer Mischehe. Ich kenne das ja auch von meiner Frau, dass es mit Integration und sich eine Sprache lernen und so, dass es jetzt auch nicht unbedingt so einfach ist. Mhm. Aber halt in der Studie merkt man halt ziemlich gut, dass einfach nur Bevölkerungsschichten, die dann halt fundamentalistisch religiös sind, sei das jetzt mal Muslime oder Christen, die finden halt auch einfach keine Arbeit und die drängen sich selber ins Soziale aus und tun dann ihre kleinen segregierten Bereichchen gründen. Und das Ding ist halt, dass halt, wenn du Muslim bist, ist die Wahrscheinlichkeit halt höher, dass du sozusagen die Werte hier im Westen ablehnst. Und mit Werten hier im Westen sind halt einfach so grundsätzliche Dinge gemeint, wie es gibt verschiedene Interpretationen vom Islam. Islam ist nicht das letzte Wort. Säkulare Gesetze über dem Islam. Und wenn du das hinbekommst und dann auch noch die Sprache lernst, dass dir eigentlich nichts im Weg steht, eine selbe Karriere zu haben wie ein Bio-Deutscher oder ein Bio-Franzose. Und das aber, wenn du da halt nicht mitspielst, dass das dann halt auch nichts wird. Und dann nur zu schreien, ah, ich werde hier verfolgt und diskriminiert, ist halt einfach nur, ich bin in einer Opferrolle, ich lerne mir meinen Quirk an, dass ich einer Frau nicht die Hand geben möchte, wegen meinem heiligen Buch, sei das jetzt die Tora oder sei das der Koran, aber wenn du halt die Hand nicht geben möchtest, dann hast du halt scheiß Aussichten auf dem Arbeitsmarkt. Und wenn du nicht auf dem Arbeitsmarkt bist, hast du keine Kollegen, die weniger mit deiner Religion zu tun haben, und dann kommst du aus deiner Echokammer niemals raus. Und ja, man filtert sich halt quasi wirklich selbst aus durch die Taten, die man macht. Mhm. Ja, und so einfach ist es halt. Weißt du, so hier, so ich so als Einwanderer hier, ja, ich bin ja nicht aus hier, ja, ich bin ja, ja, habe halt schon ziemlich viele Leute so miterlebt, und ich bin auch aus dem Osten dann mit meiner Familie dann umgezogen, dann in den Norden, und jetzt so sind sie in der Nähe von Frankfurt und ich hier in Heidelberg. Von daher ist es schon echt krass, wie viele verschiedene Leute man da auch so miterlebt, und ich kann mir auch gut vorstellen, dass es dann auf dem Arbeitsmarkt nicht irgendwie anders ist als in der Schule. Wenn du halt deinen eigenen Kreis haben möchtest, dann wirst du ihn haben. Du wirst ihn dir selbst bauen, egal wer sich da irgendwie reintrauen möchte oder dich da rausholen will. Das ist halt das Ding. Also Integration beginnt im Kopf, ja, und endet im Staat, in dem man dann halt ist. Ja. Und die Verantwortung wird dann eigentlich umverteilt von Gestalten wie Masiek darauf, dass diesen Leuten nicht genug Zucker in den Arsch geblasen wurde, und nicht darauf, dass sie halt sich selber dazu entschieden haben, sich von der allgemeinen Gesellschaft abzutrennen und halt ihre islamistische Scheiße durchzuziehen. Ja, wortwörtlich. Also, und das trifft auch auf die Türken zu. Wenn du jetzt ein Türke bist und sagst, Alter, der Erdogan, das ist der Beste, endlich haben wir mal einen starken Mann, der die Türkei durchregiert, und Alter, ich liebe mein Land Türkei, Alter, das Beste. Dann sage ich, hey, gute Einstellung, geh in die Türkei, die haben eh durch die Säuberung Probleme im Militär, melde dich in der Türkei zum Militärdienst. Geh dorthin, bau dein Land auf, mach was. Ja, aber ich frage mich, warum du hier in Deutschland bist. Wir wollen hier so Menschenrechtskram machen und so Demokratie und offen und aufgeschlossen sein und so Kram, und irgendwie so faschistische Züge passen halt nicht so gut dazu. Und dort kannst du dich ausleben. Hier bist du Opfer. Willst du Opfer sein oder willst du mitbestimmen? Dort kannst du ins Militär gehen und kannst in einer Gruppe marschieren gehen und so eine Kacke. Und dann heißt es so, ja, nee, ich mag schon hier vom Staat Geld zu bekommen und nicht dafür getötet zu werden, worauf ich glaube. So. Ja. Und jetzt haben wir halt noch ein größeres Problem, weil jetzt kommen halt aus radikal islamischen Ländern, wie Afghanistan, 99% der Bevölkerung wollen die Scharia, Irak 91. Da kommen Leute hin, von denen die allermeisten die Scharia haben wollen. Das sind lupenreine Islamisten, eine Menge von denen auch gewaltbereit, und die werden alles dafür tun, um das hier zu einem islamischen Land zu machen. Ja, und die werden die Strukturen von DTIP freudig aufnehmen. Also gut, darauf zurückgreifen, um noch einen härteren Kurs einzuschlagen. Mhm. Ich habe keine Ahnung, was mit meinem eigenen Leben passieren soll, selbst ohne diese ganzen da Probleme, die jetzt noch hinzukommen. Aber mit denen dann überhaupt keine Ahnung. Das ist so, ich weiß es echt nicht. Das ist einfach so krank. Ich weiß eigentlich noch nicht mehr, was ich lieber haben will. Das halt von denen, die sich eher in diese moderatere Richtung entwickeln, die Masiek-Richtung, und dann versuchen, das halt durch Kooperation ihre islamistischen Ziele zu erreichen. Oder dass die sich halt abspalten und Terroristen oder halt wirkliche Salafisten werden. Und das halt durch eine Konfrontation der jetzigen Gesellschaft versuchen. Ich denke, beides ist saugefährlich. Ich denke eigentlich derzeit fast sogar, dass die erste Variante noch gefährlicher ist, weil halt die dann noch Unterstützung kriegen als Wolf im Schafspelz von halt den SJWs und so weiter, die sie halt als arme kleine Opfer sehen. Und wenn sie wissen, das auszunutzen, gerade in den Zahlen, wie sie jetzt hier hinkommen, dann können die wirklich extrem viel zivilisatorisch verändern hier. Ich würde auch dir zustimmen. Ich will nicht dass das, was ich halt hier kenne und habe in Deutschland, an westlichen Werten einfach zersetzt wird durch irgendwelche Social Justice Warrior, die meinen, da ein Kalifat unterstützen zu wollen. Und die Demontage von westlichen Werten und Kapitalismus, ja, das will ich nicht. Aber ich meine, das ist halt einfach so ein merkwürdiges Ding. Wenn Leute einfach einsehen würden, dass es halt schon einen Unterschied gibt zwischen ihnen als Mensch und ihrer, ja, halt als Menschen, ihrer körperlichen Gesundheit und ihren Ideen, die sie haben, und nicht das eine auf das andere legen würden, dann wären die Leute viel gesprächsbereiter und dann hätte man nicht mehr so, dann könnte man pauschalisieren. Dann würden die Leute aber schon verstehen, was damit gemeint ist. Wenn ich jetzt sage, der Moslem, ja, dann können mir Leute sagen, ja, hier, aber generalisier mal nicht, ja. Die Sache ist halt, ich sage nicht, dass jeder Moslem so ist, wie ich das gerade sage. Ich sage nur, dass es Moslems gibt, die so sind. Und diese sind eine sehr vokale Mehrheit. Die sind sehr leicht festzustellen. Und das ist halt eben so ein Unterschied, den Leute halt nicht merken. Und das ist eher so ein sprachliches Verständnisproblem, was von Mensch zu Mensch halt unterschiedlich ist. Deswegen kann man das halt überhaupt nicht lösen. Das ist halt nicht lösbar. Das ist einfach so krank. Also ich würde sagen, dass eine harte Linie gegen diese Leute definitiv vorzuziehen ist, auch wenn sie dann halt den Vorteil haben, dass sie sich weiter in ihre Opferscheiße vergraben können und auch andere damit rekrutieren können und sich bei den SJWs damit einschleimen können. Aber ich denke, dass das dem vorzuziehen ist, was jetzt passiert, nämlich dass, wie gesagt, wir sehen Leute wie Daffeltäter, die von Rundfunkgebühren unterstützt werden, wir sehen Leute wie Masiak, die überall gezeigt werden und so weiter, im Grunde genommen Islamisten im Schafspelz, die aber teilweise von Regierungsstellen anerkannt und unterstützt werden und einfach unterm Radar fliegen und eigentlich eine Aura von Legitimation um sich herum haben. Mhm. Ich würde... Das ist halt das Ding. Also ich verstehe schon, warum du zu dem Schluss kommst, zu dem du halt kommst. Und ich würde dir auch liebend gerne instinktiv zustimmen. Aber ich kann es rational nicht. Ich stimme dir schon zu, man muss da härter gegen vorgehen. Aber die Frage, ja, was tut man denn da und wie soll man dagegen vorgehen, wenn man sofort geblockt wird? Ja, soll man denn den Staat dazu aktivieren, dass der sich da einmischt? Ja, toll, dann gibt man den Leuten erst recht eine Plattform und eine Legitimierung zu sagen, ja, hier, ich wurde rausgemobbt. Dann hast du genau dasselbe Ding, wie wenn irgend so ein Account fälschlicherweise von Twitter dann gelöscht wird. Ja. Dann kommen die zurück und sagen, hier, ich wurde gelöscht, das bedeutet, dass meine politische Ansicht korrekt ist. Dann hast du halt genau dasselbe Ding. Ja, ich argumentiere auf keinen Fall dafür, dass irgendwie die Meinungsfreiheit eingeschränkt wird. Ich argumentiere eher dafür, dass wir erstens Migration extrem viel darin verändern, dass wir sagen, wie gesagt, wir müssen eigentlich so ziemlich alle Nordafrikaner, die jetzt in der Flüchtlingskrise hier hingekommen sind, die müssen alle ausgewiesen werden. Und zwar so schnell wie irgend möglich. Dass wir natürlich die Aufnahmebedingungen dann auch noch verschweren für die, die jetzt noch hier reinkommen wollen. Und dass wir den Leuten, gerade den weichen Islamisten wie Masiek oder halt den Leuten, denen er den Schwanz lutscht bei DTIP und so weiter, dass wir denen ganz klar sagen, wir werden euch in keiner Weise unterstützen. Ja, okay. Dem stimme ich soweit zu, aber mit dem ersten Punkt, dass die Afrikaner dann so schnell wie möglich ausgewiesen werden sollen, wenn sie sich hier halt so illegal verhalten, ja, da ist halt einfach, ja, Deutschland war halt nicht darauf vorbereitet, dass da so viele Leute kommen. Und deswegen habe ich neulich halt auch gesehen, ich kann dir vielleicht mal später mal den Link schicken, haben hier Leute mehrere Identitäten, weil ihre Fingerabdrücke nicht abgenommen wurden und sie dann einfach ganz viel, viel, viel Geld bekommen vom Staat, weil sie 4 oder 5 Identitäten haben. So, ja, aber ja. Das ist ja erstmal ein deutsches Problem von Staatsversagen, von der inkompetenten Politik. Genau. Also das ist ja, das mit diesen Doppelidentitäten, das ist ja erstmal, ja klar, die Leute, die dies mehrfach machen, aber ein ordentlicher Staat, das wird sich nicht so an der Nase herumführen lassen. Also wenn ich mit meiner GEZ-Gebühr in ein anderes Bundesland umziehe, dann wissen die nachher auch wieder, wo ich wohne. Ja. Aber, also für mich ist das ziemlich eindeutig, wie die Leute halt darüber gedacht haben, diese ganze Flüchtlingskrise jetzt in der Politik, wurde das halt so, also es wurde ja gemacht wegen dieser Grenzschließung da von Bulgarien und Rumänien, wo man dann irgendwie gesagt hat, so, die Leute verhungern und jetzt müssen wir hier diesen Sonderstatus ziehen vom Dublin-Abkommen und sagen, wir machen jetzt die Grenzen auf und sagen den Leuten, die können kommen. Und da hast du dann, hast du dann aber sofort diese Leute gehabt, die, also wo ein Drittel irgendwie oder ein Viertel irgendwie nur Syrer waren, wo es die ganze Zeit hieß, und so, das sind jetzt die, die da jetzt stehen und nicht reinkommen nach Europa. Und also das ist, es war halt sofort eigentlich die, also die ganzen Annahmen, die man darüber getroffen hat, über wie diese Leute aufgebaut sind, die da jetzt ankommen und aus welchen Gründen, war halt von vornherein schon falsch. Ja, und das die Fehlentscheidung. Auch alles, was danach kommt, dann halt eben auch nur ja, reagieren dann nur noch sein. Die Fehlentscheidung ist halt, wie ich finde, nicht primär die, dass Deutsche und die Regierung hier in Deutschland halt geglaubt hat, ja, sie wollen die Probleme auf der Welt, die es so gibt mit Kriegsgebieten und so, lösen, sondern das Problem ist nicht, dass sie es wollten, sondern dass sie dachten, sie könnten es lösen, indem sie einfach nur die Leute aufnehmen. Und ja, ich mein, wobei, da muss ich aber, also da muss ich auch sagen, dass mit dem humanistisch intervenieren, also Flüchtlingskrise hat er auch schon 2012, 2013, 2014. 2014 wurde dem UNO-Flüchtlingswerk das Geld massiv gekürzt. Du hast in Jordanien einen Staat, der beinahe bankrott geht, weil er so viele Leute aufgenommen hat. Also wenn es Merkel tatsächlich darum gegangen wäre, irgendwem zu helfen und nicht nur zu reagieren wie eine Kuh, die vom Gewitter weggetrieben wird, dann hätte sie zu dem Zeitpunkt bereits reagiert. Das hat sie aber nicht gemacht, da hatte sie keinen Bock drauf. Sie hat so spät reagiert, dass sie jetzt, anstatt zum Beispiel Jordanien Entwicklungshilfe zu geben für die Aufnahme von so vielen Flüchtlingen, Anreize zu schaffen, sozusagen vor Ort zu bleiben, jetzt muss sie sich bei der Türkei einkaufen, muss das in Jordanien trotzdem machen und dem Flüchtlingswerk, Hilfswerk von der UN, dem fehlt immer noch Geld. Eigentlich ist alles, was Merkel gemacht hat, einfach nur so richtige Scheiße. Also wirklich so ein fundamentales Scheitern von der Politik, auch von einem generell humanistischen Standpunkt, ist es einfach Humbug. Selbst wenn du sagst, hey, wir wollen 10% von unserem BIP für humanistische Sachen aufwenden, selbst von dem Standpunkt aus war alles, was sie gemacht hat, einfach nur inkompetent. Also wirklich so in dem Sinne von, keine Ahnung. Einfach nur inkompetent. Also, ich habe eigentlich die Theorie, dass im Grunde genommen dann dieses komplette Umschwenken auf wir lassen alle rein und so weiter, eigentlich in mehr, also insofern, wie es auf Merkel zurückzuführen ist als Person, aus einem Narzissmus von ihr geboren ist, dass sie ihr großes Ding haben wollte, dass sie die große Heilsbringerin Bringerin sein wollte in dieser Krise. Ja. Ja, und die Bürokratie, die war in Deutschland überhaupt nicht darauf vorbereitet. Die hatte doch schon vorher alleine mit den Bürgern, die es hier im Land gab, schon bürokratisch halt Probleme. Und dann so eine ganze Flutwelle an Leuten, die auch noch alle verwaltet werden sollen. Wenn man da halt einfach einen Fehler hat, ja, dann bemerkt man ihn halt erst später, wenn da schon irgendwie mehrere zigtausend Leute durchgelaufen sind und dann diesen Fehler halt tragen. Dann hat man den halt und dann kann man die Leute nicht zurückschicken. Zum Beispiel dieser Anis Amri-Typ da, ne, der war der Polizei ja bekannt und sollte abgeschoben werden. Aber das eigene Land, aus dem er kam, wollte ihn nicht haben. Ja, so. Und die Grüne haben ein Gesetz blockiert, nachdem er hätte abgeschoben werden können im NRW-Land. Ja. Also es ist alles kreuz und die blockieren das auch immer noch, auch nach dem jetzigen Silvester wird es immer noch blockiert. Da wird zwar dann die Frau Peter kritisiert, wenn sie sich im Ton vergreift, aber an der grundsätzlichen Sache, dass wir diese Leute aus Düsseldorf und Umgebung, die als Intensivtäter bekannt sind, ruckzuck abschieben könnten, wenn die Grünen ihren Widerstand gegen die Erklärung von Tunesien, Algerien, Marokko zu sicheren Drittländern fallen lassen würde. Naja, muss sich jeder selber Gedanken machen. Also wenn Muslime wirklich so viel an ihrer Identität als Muslime halt so haben, ja, dann gibt es zwei Dinge, die sie tun können. Die erste Sache ist, sie treten aus dem Islam raus, bis nur wirklich diese Extremisten drin bleiben, die dann sich sehr leicht zusammenzählen lassen und über die man dann reden kann als die Muslime. Denn dann ist es sozusagen synonym mit islamistischer Terror und Muslime. weil alle anderen Muslime sich schon in Sicherheit gebracht haben und ausgetreten sind. Ja? Das ist aber unwahrscheinlich. Was weniger unwahrscheinlich wäre, aber dennoch unwahrscheinlich, ist, wenn Muslime nicht, anstatt zu sagen, ja, das ist Extremismus, der geht dem Islam ja nichts an, sagen würden, das ist Extremismus, der geht den Islam etwas an und hier sollten wir jetzt mal, weil das halt so eine Sache ist und weil wir mal gute Muslime sind, ja, das auch mal zeigen, indem wir die Extremisten mal sozusagen hervorheben und sie dann halt wirklich mal so nicht sozusagen polizeiliche Arbeit verhindern, indem wir noch irgendwelchen Quatsch darüber labern, dass ja man nicht über den ganzen Islam reden kann. Ja, das ist der eigentliche Punkt. Es wäre die Aufgabe von den islamischen Gemeinschaften, eigentlich diese Leute in sich selber ausfindig zu machen und zu jagen. Eben. Und den, ja, dann dem Staat zu präsentieren. Ja. Aber genau das Gegenteil sehen wir. Die werden zu guten Teilen versteckt. Die können allein nur in dieser Weise agieren, weil sie in Teilen dieser islamischen Gemeinschaften versteckt werden. Ja, und es wird als externes Problem dargestellt, wie wir ja gerade auch von Herrn Masiak gesehen haben. Das ist also immer extern, Einflüsse von außen. Das ist nie die Leute selber, das wird alles nur aufgezwungen wegen dem schlechten Klima und weil sich die Leute ja so ausgeschlossen fühlen und so weiter und so fort. Uff. Es ist nicht leicht, ein Islam zu sein. Das ja. Ist ganz zusammenfassend, glaube ich. Ja, genau. In diesem Sinne, wir kommen jetzt langsam mal zum Ende. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Freude und es war interessant für euch Zuschauer da draußen, unser kleiner Sonderstream hier. Wir danken uns übrigens bei unseren, wir haben jetzt über 2000 Abonnenten geknackt und ja, wenn man sich das mal vorstellt, wie wir mal angefangen haben. Mit aber wir wollen bleiben. Drei, vier Leuten, die den Stream geguckt haben, damals noch zu GEMA-Zeiten. Ja, danke auch an unseren Gast, den Schlomo heute, der hier war bei uns. Ja. Abonniert alle brav die vulgäre Analyse und die 43 Rückfallkanäle, die ihr habt. In diesem Sinne, wir sehen uns Sonntagabend, würde ich sagen. Macht's gut, ich war der Mars. Tschüss. Nacht. Ciao, ciao. Tschüss.